Bitte geht der Wald in uns spazieren, sagte Horst Indianer. Denkt mal drüber nach, Leute. Geht in den Wald. Und eine Sache müsst ihr mir versprechen. Wenn ihr in den letzten 12 Monaten euch in keiner Sache getäuscht habt, ob in eurem Umfeld oder mit Familie, Freunde, im Internet, wenn ihr in den letzten 12 Monaten kein einziges Mal gesagt habt, ich lag falsch, ich habe das falsch gesehen, dann stimmt was mit euch nicht. Und ich meine, es ist nicht böse, aber geht in den Wald und denkt darüber nach, was ihr in den letzten 12 Monaten falsch gemacht habt. Was ist, wenn man noch nie was falsch gemacht hat? Ich frage für einen Freund. Wenn man noch nie was falsch gemacht hat, dann ist man in der Regel ein SJW, in meinen Augen. Danke, dass du für mich gefragt hast, Mars. Und ich wollte auch gerade sagen, ey, bist du sicher, dass du dich nicht irrst? Nein, das Ding ist, es ist nicht schlimm, sich zu irren, und ich möchte nicht, dass die Leute überkritisch mit sich selber sind. Aber wenn ihr in den letzten 12 Monaten nicht einmal falsch lagt, stimmt was nicht. Das verspreche ich euch. Sonntag. Was haben Indianer gesagt? Die Weltraumaffen sind da. Und denkt immer dran, erst wenn der letzte Penis gefällt ist und das letzte generische Maskulinum abgeschafft, dann werdet ihr merken, dass man Feminismus nicht vögeln kann. Denkt mal drüber nach. Ja. 50.000 Euro an jede 50-Jährige ohne Kind. Gute Idee. Ausrufezeichen. Ja, der Artikel, der hat es in sich. Also ich muss nur schnell meine... Ach so, ja, ich habe vorhin noch drüber gelesen. Meine Notizen aufmachen. Aber der Artikel, der ist echt gut. Aber also mal diese ganze Geschichte mit dieser Frau, Verena Brunschweiger, die gesagt hat, Kinder sind ein Klimarisiko, man sollte besser keine kriegen. Das ist doch auch alles irgendwie wieder so eine Provokation, die durch die Medien getrieben wird, ohne wirkliches... Hier, unterhaltet euch darüber. Ja, hier ist eine abseitige These. Denkt aber bloß nicht über unsere EU-Pläne nach. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob sie wirklich kinderfrei sein kann. Ist es auch eine Lehrerin gewesen oder nicht? Ja, das haben doch Frauen ganz gern mit Kindern arbeiten oder viele Haustiere haben, um den eigenen Mutterinstinkt abzuwürgen und dann selber keine Kinder bekommen. Also ja. Das kennt man ja. Ich meine, dass in Deutschland im Jahre 2019 ein Klima herrscht, das kinderlose Frauen dazu zwingt, sich so etwas auszudenken, das ist doch krass. Wir leben doch nicht in Saudi-Arabien oder im 14. Jahrhundert. Ja, meine Güte, Alter, dann hab halt keine Kinder. Aber das Ding ist halt, dass du in der Regel, wenn du in deinem Leben nicht ein großes Ziel hast, an dem du arbeitest und oder Kinder, dass es ein Rezept für Unglücklichkeit ist. Die wird dir vielleicht erst mit 50 oder 60 auffallen, aber du wirst zurückgucken und dir denken, irgendwie hätte ich nur mal an irgendwas Größerem gearbeitet oder vielleicht eine Familie gehabt. Eins von beiden brauchst du als Mensch. Eine Aufgabe, die dir 10, 15, 20 Jahre was gibt oder länger und oder eine Familie. Ansonsten wirst du nicht glücklich. Also, ich finde, sie klingt auch ein bisschen gefrustet in dem Artikel. Und das Buch auch, den Titel her und so weiter, was man so erfährt darüber. Das klingt einigermaßen frustig. Letztlich ist das Kinderkriegen ein reaktionäres, bürgerliches Projekt und für mich deshalb ausgeschlossen. Zum Beispiel das. Sie wollen am liebsten alles geschenkt haben, einen Haufen Vergünstigungen bekommen, denn sie leisten ja so viel, also die Kinder, die Menschen mit Kindern. Nein, unsere Wirtschaft, unsere kapitalistische Grundordnung, die braucht Kinder als die Konsumenten der Zukunft. Sie glaubt, dass Kinderlose so diskriminiert werden wie andere Randgruppen, Schule, Ausländer oder Ausländer etwa. Sehen Sie das auch so? Wo ich mir einfach nur denke, Alter, ich einfach irgendwelchen Unsinn ins Internet reinrotzen und damit dann in Sachen Outrage-Marketing ihr eigenes Buch verkaufen wollen. Das stinkt damit. Kapitalistische Grundordnung, CO2, nein, Alter, du geh weg. Nein. So. Das ist Greta Thunberg, ihre Mutter sozusagen. Ja, also. Ja, das ist aber ungefähr das Niveau, wo das anfängt mit dem, wo das schwierig wird, halt so das zu vereinbaren, ne? Familie und Beruf. Also Gymnasiallehrerin. Da fängt es dann an, schwierig zu werden. Das ist ja schon auch ein bisschen Anspruch und so weiter dahinter. Ja. Höhere Position, ja, dann nur so schwierig. Gerade ein Lehrer hat doch eigentlich auch so Arbeitszeiten, dass man mit Kindern ganz gut das vereinbaren kann. Ja, also sehe ich doch. Also jetzt gut Gymnasiallehrerin. Ja, von der Stellung des Jobs her, ne? Aber im Prinzip ist das nicht ja auch genug für Kinder. Also. Ja, das sollte eigentlich auch gehen. Wer basht diese Frau eigentlich auch die Afrikaner? Ja, hoffentlich. Also weil, in ihrem Buch, weil es ist ja nicht so, dass wir hier in Europa irgendwie zum Bevölkerungswachstum extrem beitragen, sondern es sind andere Regionen auf der Erde, die massenweise Kinder in die Welt setzen, ohne vorher über deren Zukunft nachzudenken. Was mich zumindest gefreut hat, war, dass die Kundenrezession, die sie zerrissen haben, war irgendwie 72% negativ, also ein Stern. Das ist halt auch, es ist halt Humbug, was er erzählt. Er ist schon fast so ein Stereotyp von einer Kulturmarxistin. So. Ja, so eine Selbstgeißelung aber auch. Ja, also. Böse, nicht in die Luftverbraucher. Oder aber, weißt du, du liest dann einmal über Malthusalem und dann hast du Bevölkerungsexplosionskram im Kopf, weißt du, Club of Rome Geschichten und wenn du sowas ernst nimmst, natürlich hast du dann Paranoia, die Welt geht unter und diese böse Welt, in die man keine Kinder setzen will. Und dann hast du auch noch Kinder in der Schule um dich herum und dann willst du natürlich nicht. Ja, okay, läuft. Aber das, ich, meine Güte, soll man ihr eine Bühne geben, aber es ist einfach so unglaublich hirnrissig. Es ist ein Rezept für Unglücklichkeit. Ich würde sie gerne fragen, wenn sie 60, 70 ist, ob es wirklich das sich gelohnt hat, ob das vielleicht gerade sich aktuell aus Einfachheit so angefühlt hat, als ob das ein guter Weg ist. Und ob sie wirklich, wenn sie mit 70 zurückguckt, sagt, das war schon gut, was ich gemacht habe. Weil ich bezweifle das extrem. Also nenn mich da zu profamiliär oder was auch immer, aber na. Die Frage ist aber doch ein bisschen auch so, das ist ja auch so eine Art Grundvoraussetzung, dass die Gesellschaft sich ändert, ist ja, dass ich jungen Leuten beibringe, was ich für die bessere Gesellschaft halte, oder? Und wenn wir dann keine jungen Leute mehr haben, weil wir alle irgendwie CO2 sparen, dann wer führt dann unseren Krieg gegen die Umweltzerstörung weiter? Genau. Also ist irgendwie so, ja, yeah, wir haben jetzt eine Generation keine Kinder mehr bekommen. Wir verabschieden uns dann jetzt mal. Ja, tschüss. Vor allem ich, in meinen Augen ist die Geburtenrate ein wesentlich größeres Problem wie der CO2-Ausstoß. Und ich sage das nicht, weil ich keine Ahnung, die Germanen wieder groß sehen möchte oder sowas. Ich sage einfach, eine Gesellschaft, die eine niedrige Geburtenrate hat, ob das jetzt Ausländer, Deutsche sind, tralala, ist mir egal, aber einfach das Grundsystem von einer Gesellschaft, die eine niedrige Geburtenrate hat, da läuft was schief. Ja, da würde man aber eigentlich so umdrehen müssen und man möchte nicht zurückgehen. Und warum sollen eigentlich nur die Frauen 50.000 Euro bekommen, wenn sie keine Kinder bekommen haben? Wenn ich keine kleinen Juckerpalmen gezeugt habe, müsste ich doch dann auch die 50 Gleichberechtigung, Gleichstellung, Parität. Ja, also. Aber ja. Ein Kommentator hat dazu auch schon gesagt, dass, also jetzt nicht bei uns im Chat, sondern hatte ich die Woche über gelesen, dass er gerne 50.000 Euro für jedes Wichsen gerne haben möchte. Weil da ja kein Mensch auch bei rauskommt. Da muss ich gerade an Woody Allen und was ich schon immer bei Sex wissen wollte, nachdenken. Diese Szene mit den Spermien in der Abschusskammer. Was ist, wenn er masturbiert? Wir gegen die Decke fliegen. Oder benutzt ein Kondom und wir prallen gegen eine Gummiband. Liebes Tagebuch, in Angedenken meines ungeborenen Sohnes, der heute in einem Handgemenge zu Tode kam. Nein. Die Pforte der Wahrheit von Lukas Schoppe. Von Mantau, das Ding ist, bei Mantau, selbst wenn ich da was lese, was mir gegen den Strich geht, ist es zumindest auf jeden Fall auf einem Niveau geschrieben, wo ich sage, da lasse ich mir auch gerne was erzählen, was mir gegen den Strich geht. Und hier wurde was Kluges geschrieben und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, vielleicht mal so ein bisschen zum Background, weil ich glaube, das Ding ist jetzt irgendwie 2 Jahre alt oder so. Torten der Wahrheit ist ja irgendwie so ein Ding aus der Süddeutschen, glaube ich. Von dieser Claudia Berlin heißt sie, glaube ich. Die hat mich auch bei Twitter geblockt. Und eigentlich steht da irgend so was wie, was Frauen brauchen, irgendwie gleiche Bezahlung, blablabla, der übliche Krempel halt. Und was Frauen bekommen, Blumen. Das ist eigentlich das Ursprungding gewesen, was jetzt hier der Lukas Schoppe ein bisschen bearbeitet hat. Und hier sind es dann halt Blumen Frauen und nichts, Männer, ne? Muss nicht. Die was brauchen das ist, und die brauchen dann. Brauchen dann hier Mut für den eigenen Weg, Verantwortung für die eigene Entscheidung, gleichberechtigte Kooperation auch zwischen Müttern und Vätern, vertrauenswürdige soziale Strukturen und was sie bekommen ist, große Erzählung, Frauen würden in einem Patriarchat leben, das ihre Anstrengungen zunichte macht. Und das ist ja auch so. Also. Absolut. Ja. Ja, was mir beim Weltfrauentag dieses Jahr wieder schlecht aufgestoßen ist, zu wenig Fokus für Frauen im Ausland, denen es wirklich sehr schlecht geht, und zu viel Fokus auf Bagatellen hier in unseren zum Glück aufgeklärten westlichen Ländern. Nein, doch. Oh. Also, das ist doch bei jedem Anlass, der, wo es um Frauenrechte geht, ist es immer so, dass Nabelschau betrieben wird und nur die eigenen Luxusprobleme gesehen werden. Saudi-Arabien ist weit weg, Indonesien ist weit weg. Ja, in Berlin haben sie rumgeschrien dieses Jahr. Da gab es dann Feiertag das erste Mal. Und ja, da haben sie rumgekeift für Ich die habe ein Gleichberechtigung. Super Video Idee. gesehen von der Demo in Frankfurt, wo die auch komplett irgendwie so Gegendemonstrantinnen ausgerastet sind, weil die Dame irgendwie auf dem Podium von Familie und Kindern und so gesprochen hat und Ehe. Na, der hat Aber schon wirklich gedacht, so. dass ihre 50.000 Euro in Gefahr sind. Aber so richtig wie in diesen SJW-Videos, so dieses, ich schreie, als ob ich gerade irgendwie, keine Ahnung, von Ja. einem Säbelzahntiger zerrissen worden. Ja, selbst von den Leuten, die das nicht komplett gefressen haben, das ist immer auch das, was mich daran am meisten eigentlich fertig macht, so zu sehen, wie halt die Leute darauf reagieren, die es halt eigentlich nicht komplett gefressen haben. Aber dann wieder doch wieder genug davon gefressen haben. Also zum Beispiel haben diverse Abteilungen von der FDP und auch einzelne Politiker mich da belehrt, dass ja man Gleichberechtigung braucht, zum Beispiel in der Bezahlung, so gleiche Chancen. Wo ich mir dann so denke, ja, wenn das jetzt gleiche Chancen sind, nicht gleiche Ergebnisse, was es ja eigentlich ist, weil es ist ja das, was hinten rauskommt halt und nicht das, was ich an Chancen habe. Dann gehen diese Leute ja eigentlich schon davon aus, dass du als Frau überhaupt keine Chance hast, in Deutschland irgendwie fair behandelt zu werden. Und das finde ich ist schon mal, das ist schon mal so Alex Jones-Level Wahnsinn eigentlich. Also. Ja, das. Ja, aber das ist doch bei allen diesen angeblich benachteiligten Gruppen so. Niemand auf der Welt geht so schlecht wie den Kindern der Einwanderer in Deutschland, weil die immer gefragt werden, wo die herkommen. Niemand geht so schlecht wie den schwulen Lesben und Transsexuellen in Deutschland, weil die halt immer noch nicht sichtbar genug sind und so weiter und so Ja, fort. genau, mit diesem ganzen Sichtbar und berichte mal davon, wie unterdrückt du bist und so. Da hatte ich jetzt heute auch ein Video gesehen mit einem Tarek Tesfu von der Bundeszentrale hier für, nee, von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo es auch irgendwie darum ging, so, ja, wir machen das jetzt sichtbar und du erklärst jetzt mal, wie diskriminiert du bist. Wo ich mir dachte, so, ey Leute, wenn ihr das mal vergleicht mit irgendwelchen Orten in der Geschichte, wo die Leute wirklich diskriminiert waren, von oben und so und von überall. Da braucht ihr die nicht nach ihren Geschichten fragen. So, ne? So irgendwie Ja. von wegen, ja, wir sind jetzt losgerannt in Alabama, um uns einen Typen zu suchen, der uns erzählt, was ihm passiert ist. Ja, was ist dir denn passiert? Ja, ich wurde hier gelyncht oder so. Das hat es nicht gegeben, weil da wusste jeder Bescheid, was die Probleme sind. So, ne? Und dieses kannst du dann von wegen so, ja, die Leute fragen mich was und dann konntest du gar nicht richtig erklären, was er irgendwie für ein Problem gehabt hat. Nur irgendwas mit von wegen, ja, die Sklaven waren immer alle schwarz, was auch schon mal nicht stimmt. Also irgendwie Ja, behauptet. Slaven. Ja. Und zum Thema Sklaven. Also Sklaventum war mal eine progressive humanistische Idee. Bevor es Sklaven gab, hast du Menschen zum Beispiel in einem Krieg einfach getötet, wenn die eine Straftat begangen haben, hochverschuldet waren, hast du sie getötet. Wenn sie ein Verbrechen begangen haben, haben sie Todesstrafe erhalten. Man hat sich dann hingestellt und hat gesagt, wir wollen menschenfreundlicher sein, sodass, wenn du das Recht auf Leben verwirkt hast, kann die Person dir ein zweites Leben schenken und dich in die Sklaverei schicken. Und dann arbeitest du viele Jahre und kannst dich eventuell freikaufen. Dass das oft missbraucht wurde und dass das Sklaventum jetzt nicht wirklich toll war, geschenkt. Aber rein historisch betrachtet war mal Sklaventum eine humanistische, fortschrittliche Idee. Also. Ja, aber auf jeden Fall diese Grundannahme von wegen, du musst uns das jetzt erzählen, weil sonst kriegen wir ja gar nicht mit, wie unterdrückt du wirst. Ja, wenn das so ist, dann kann es nicht so schlimm sein. Also tut mir leid. Wenn wir das nicht mitkriegen, was den Leuten passiert, dann kann es nicht so schlimm sein, dass es großartig der Rede wert ist. Ja, Also, der Terry kommt doch nur in so eine privilegierte Situation, überhaupt das erzählen zu können, weil er so ja. einen Exotenbonus hat oder so. Ja, das sowieso, ja. Das nächste Ding ist, ein Opfernarrativ ist für dich einfach nicht gesund. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Jemand, der dasteht und sagt, ich bin hier und da unterdrückt, hier und da bin ich benachteiligt. Ja, alles geschenkt. Du wurdest vielleicht hier und da mal unterdrückt oder benachteiligt oder deine Vorfahren. Alles geschenkt. Aber dieser Grundgedanke, ich bin unterdrückt, der ist verdammt ungesund für deine Psyche. Ja, da geht es wieder um den Progressive Stack, den die, also vielleicht jetzt nicht dieser alte Herr, den die da in Alabama besucht haben, aber ich hatte ja schon erzählt, es gibt tatsächlich de facto eine Debatte gerade in Amerika zwischen den schwarzen Amerikanern, zwischen denen, die aus Afrika kommen und denen, die aus der Karibik kommen. Und die Afrikaner sagen den Karibiern quasi, die hätten nicht das gleiche Privileg, weil die nie versklavt worden wären. Und da spricht natürlich eine ziemliche historische Unkenntnis daraus, ne? Aber es ist ja so, dass dieses Opfernarrativ vielleicht nicht gut für einen ist, aber dass es derzeit ausnutzbar ist für viele Leute. Ja, allerdings. Ja, und es gibt merkwürdige, wie sagt man auf Deutsch, Bedfellows auf Englisch, also ganz komische Allianzen, wie man hier sieht an diesem liberalen Feminismus. Das ist halt irgend so eine Gruppe von FDP-nahen Leuten. Die haben jetzt so eine Webseite und so einen Twitter-Account und vorgezogener Follow Friday zum Weltfrauentag. Margarete Stukowski soll man hier folgen. Margarete, ich halte irgendwelche Vorträge auf der Republika über Kommunismus Stukowski. Ja. Liberaler Feminismus. Sophie Passmann von der SPD. Heil for She. Pinkstings. Wir verbieten Werbung Pinkstings. So, Jimmy Schulz ist ein FDP-Bundestagsabgeordneter, da kann man jetzt eigentlich nichts gegen sagen. Diese Marin Jasper ist, glaube ich, von Piraten in Piraten sag ich schon, von der FDP in Berlin. Eine aus dem Abgeordnetenhaus, eine Abgeordnete, dann Edition F. Edition F. Edition F mit hier die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf wie Tiere kurz vorm Tod. Edition F, die quasi nur davon leben, dass sie den Leuten irgendwie einreden, so hier, Frauen, ihr müsst euch zusammen dingsen, schmeißen, weil die Wirtschaft ja so unglaublich frauenfeindlich ist und bla bla bla bla bla. Und da noch ein bisschen Geld dran verdienen an dem ganzen Kram. Jura-Mama weiß ich nicht mehr. Ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass wir die auch irgendwann schon mal hatten, aber hatte ich mir jetzt nicht mehr angeguckt. Ja, die anderen Sachen, weiß ich nicht, sagen euch die anderen. Ja, Fräulein Tessa ist halt die eine Tante davon. Und Jenna Behrens sagt mir auch noch was, wo ich jetzt drüber nachdenke. Das war ja hier die kleine süße Maus. Wenn ihr euch Aus erinnert. Berlin, Ja, die genau. kleine süße Maus war ich. Nein, nein, nein. Ja, also fand ich auf jeden Fall, also gerade die Stokowski und Pinkstings, also würde sich für mich eigentlich verbieten, da Ja, irgendwie zu also sagen, so. eine selbsterklärte Hardcore-Kommunistin wie die Stokowski passt da nur wirklich überhaupt nicht zu liberalen Feminismus. Ja, und auch dieses Werbeverbot und so, also das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also, was mich halt wundert, ist, dass sie die Dinge jetzt hier nicht drin haben, die, na, wie heißt sie nochmal? Ich meine Namen wieder. Die hatte auf jeden Fall die Frau Bassard. Die hatte ja auch schon mal da gesprochen bei einer Veranstaltung von der Naumann-Stiftung zum Thema Feminismus. Also die hätte ich da wenn reingenommen, wenn ich schon eine Liste von liberalen Feministen mache. In Deutschland fallen mir ja nicht so viele ein. Christina Hoff Sommers wäre noch schön gewesen. Ja, das habe ich auch drunter Solche Leute geschrieben. halt. Ja. Ja, genau, im englischen Raum gibt es halt ein paar mehr, aber in Deutschland, aber ja, auf jeden Fall, also Margarete Stokowski, also beim besten Willen nicht. Aber ja, Ja. das ist Feminismus halt. Das schweißt zusammen, was überhaupt nicht zusammengehört. Jetzt wird's lustig. Ja, Oh fuck, es ist die Frau ja. Giffey hat Müll weggeräumt. Dann hören wir mal rein. kommt von dem LKW, ne? Frauen können alles, auch Müllabfuhr. Für einen fucking Tag. Für einen fucking Tag können Frauen alles. Und alles sauber. Die naja, machen. Also wir hören gleich, also die anderen Damen, die arbeiten da tatsächlich. Das heißt, die arbeiten nicht da in Berlin, sondern man musste sie aus ganz Deutschland rankarren, wie wir gleich noch hören. Aber die arbeiten in Entsorgungsunternehmen im Büro. In Entsorgungsunternehmen, nee, in der Entsorgung tatsächlich. Hey. Anlass ist der Internationale Frauentag, der ja in diesem Jahr zum allerersten Mal Feiertag in Berlin ist. Und uns ging es hier um die Frage klischeefreie Berufswahl für Männer und Frauen. Und der Beruf der Müllwerkerin ist ja einer, der nicht gerade typischer Frauenberuf ist. Und doch gibt es einen riesen Bereich in der Abfallwirtschaft, wo eben Frauen auch berufliche Möglichkeiten haben. Und das zu zeigen heute hier mit dem Treffen der Müllwerkerinnen aus ganz Deutschland bei der Berliner Stadtreinigung. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich war vorher im Einzelhandel. Ja, also man hat sie alle rangekarrt von überher und man hat einen ganzen Raum voll gekriegt, wie ihr seht. Ich hoffe, es gibt bald auch eine Veranstaltung für die männlichen Müllwerker, wo die sich alle mal treffen können. Vielleicht, keine Ahnung, kann man Mecklenburg-Vorpommern irgendwie herrichten als Veranstaltungsgebiet oder so. Ja, damit die alle hinpassen. Und dann einen anderen Schwein grillen und Bier trinken. Ja, du. Sowas. Und wer räumt den Müll hinterher weg? Die Frauen. Warum? Ich war vorher im Einzelhandel tätig und ich hatte es einfach satt, immer im Schichtdienst zu arbeiten. Spätschicht, ich bin erst um 11 zu Hause gewesen. Ich wollte einfach humanere Arbeitszeiten. Ich habe zwei Kinder und ich wollte einfach ein bisschen mehr Familienleben. Nicht nur die Sonne. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Da werden die Klischees aufgebrochen, sag ich dann nur. Frauen wollen mehr Familienleben haben. Klischee. Sitzt du denn jetzt mehr halbtags oder was? Nee. Naja, sie musste bei uns abends arbeiten, halt so. mit verschiedenen Schichten. Während auf einer Gegendemo in Frankfurt Leute, die genau dasselbe sagen, niedergebrüllt werden von feministischen Gegendemonstranten. Die sagen auch, sie möchten sich um ihre Familie kümmern. Hm? Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, da kommen auch noch ein paar Werkklischees. Sonntag. Oh, es macht Spaß einfach. Körperlich ist es schon was anderes, weil ich vorher aus dem Friseurbereich komme, also ganz femininen Beruf. Und das ist jetzt was ganz anderes, aber es geht. Das Ziel, das mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass kein Mensch, Mann oder Frau, irgendwo gesagt kriegt, das kannst du nicht werden. Es geht einfach darum, wenn jemand sagt, ich möchte Müll holen, ich glaube, das könnte was für mich sein, dass er oder sie die Chance hat, das zu tun. Also ich finde... Ich finde es einfach so wahnsinnig toll mit dieser Musik auch da drunter. So, ja, lebe deinen Traum, du kannst auch Müll holen. Dass niemand jemand sagt, ich würde Geld darauf tippen, dass noch niemand jemandem gesagt hat, nein, du kannst keinen Müll holen. Du bist nicht geschaffen dafür, Müll zu holen. Du schaffst es nicht, Müll zu holen. Ja, das würde so ein Traumjob werden, ne? Ja. Aber die Musik ist, glaube ich, ja, super. Upbeat, Leute. Werdet, was ihr wollt. Ihr könnt Müll holen. Ihr könnt Müll holen. Wer kann Müll holen? Du kannst Müll holen. Ich wünsche mir von der Politik in Zukunft, dass man eben halt eine größere Absicherung einfach auch als Frau hat. Gerade alleinerziehende Frauen. Ne? Weil immer mehr Frauen dadurch in Männerjobs vorrutschen und zwangsweise auch vorrutschen müssen. Gerade wenn sie finanziell darauf angewiesen sind. Es ist auch noch viel zu tun. Geil, ja, oder? Das mit dem Alleinerziehenden Tag geht mir halt auch die Hutschnur hoch. Ja, ich weiß nicht, wenn die Alleinerziehenden das Modell immer mehr wird, dann brauchen wir doch vielleicht auch mal eine gesellschaftliche Debatte, was mit Männlein und Weiblein los ist, dass es nicht gebacken bekommen, eine Ehe einzugehen und dass die dann auch funktionieren. Und es ist alles geschenkt. Es gibt gute Gründe dafür, dass jemand alleinerziehend wird, wenn du zum Beispiel mit einem Narzissten oder einer Narzisstin verheiratet bist und die dich richtig schlecht behandeln und du es erst viel zu spät merkst, dass der andere eine Persönlichkeitsstörung hat und das absolut nicht zukunftsfähig ist. Ja, geschenkt. Aber generell würde ich mir eine Debatte wünschen, warum die Ehe als Institution schwächelt. Darüber würde ich mir gerne mal eine Debatte wünschen und nicht am Symptom rumdoktern, alleinerziehend, weil im Endeffekt ist es so, dass das idealste Modell halt zu zweit ist und nicht unbedingt alleine. So. Und ich meine es nicht böse, ich meine es nicht runterdrücken, tralala, sondern einfach nur, es ist einfacher, das zusammen zu machen, oder? dann, wenn du alleinerziehend bist, brauchst du noch irgendwie der Oma, Opa von dem Kind, aber du kriegst das alleine nicht richtig hin, ob du willst oder nicht. Also ich... Ja, außerdem, was die Dame gerade gemeint hat, ist ja, ich würde mir von der Politik wünschen, dass man sich darum kümmert, irgendwie, dass die Alleinerziehenden nicht in Männer berufen müssen oder so. Weil das ist ja genau dieses Ding, so von wegen so, scheiße, ja, ich kriege ja kein Geld, ich werde nicht unterhalten, jetzt muss ich ja arbeiten wie ein Mann. So, und hinterher beschwert man sich dann wieder über Pay Gap und den ganzen Dreck. Ja. Ich will Müll holen. Das kannst du doch gar nicht, Mars. Das schaffst du doch nicht. Und da geht es um das Thema Lohnlücke, um das Thema Rentenlücke, um die Frage Vereinbarkeit, um die Frage häusliche Gewalt, Frauen in Führungspositionen, Aufwertung der sozialen... Was? Häusliche Gewalt, ja. Mit Müll verprügelt oder so. Wahrscheinlich, ja. Vom Müll, vom Hausmüll, aber häusliche Gewalt. Ja, wahrscheinlich, wenn die Banane irgendwann anfängt zu stinken, dann ist häusliche Gewalt. Ich glaube, sie hat statt der eigentlichen Textdatei, die sie sprechen wollte, einfach alle Ordnernamen in ihrem Kopf vorgelesen. Das könnte auch sein. Ja, aber genau. Warum redet sie denn über häusliche Gewalt in dem Kontext? Das macht gar keinen Sinn. Was weiß ich, Alter? Ja. The Breakaway Civilization. Das macht auch keinen Sinn. Frauen halt. Frauen. Heute ist Frauentag. Frauen. Und da schubbeln wir wieder die ganze Sorte Propaganda, alles, was wir haben, wird rausgeschippt. Ja, vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist hier nicht mal über die Lippen gekommen. Ja. Da ist vorbei, ne? Die Vereinbarkeit von häuslicher Gewalt. Oder wie? Das Thema ist ein bisschen vorbei, diese Vereinbarkeitsgeschichte. Das wird so ein bisschen, also kommt selten auf den Plan, ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Wobei, das haben die Frauen ja auch gesagt. Warum machen sie den Job? Weil die Arbeitszeiten besser sind für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also sie hat ja Vereinbarkeit gesagt. Sie hat das nur nicht präzisiert, aber ich denke mal, dass sie die Vereinbarkeit... Naja, vielleicht sagt sie das jetzt noch in den letzten 20 Sekunden. Nee, sie hat Vereinbarkeit gesagt. Das sind nur die ganzen Kuddelmuddel. Ja, meine ich ja, der Rest ist hier nicht über die Lippen gekommen. Konntest du gar nicht tun. Und da geht es um das Thema Lohnlücke, um das Thema Rentenlücke, um die Frage Vereinbarkeit, um die Frage häusliche Gewalt, Frauen in Führungspositionen. Die Vereinbarkeit von häuslicher Gewalt und Rentenlücke, die meint sie wahrscheinlich. Ja, und die anderen machen Populismus. Weißt du? Und das ist jetzt kein Populismus. Einfach nur Buzzwords aneinander rein, damit irgendwelche Leute ihre Keywords haben, wo es dann chirp, chirp, chirp macht, wie wenn die Mutterente bei den Küken da ist. Und dann sitzen die kleinen Enten da und machen einen Schnabel auf. Ah, gib mir Geld, gib mir Rechte, ich plan mein Leben nicht gut, ich brauche einen Staat, gib mir Sachen, chirp, chirp, chirp. Populismus ist einfach nur ein Wort, was heißt Demokratie mit einem negativen Spin, wo du sagst, ja, sozusagen der Teil der Demokratie, der dir persönlich nicht in den Kram passt. Und das, was sie gerade macht, das Populismus 101. Also sorry. Der Oscar Wilde-Fan im Chat hat auch gerade darauf hingewiesen, Müllfrauen so white. Ja? Also gar keine Minoritäten vertreten. Ja, das liegt ja aber nur daran, weil denen jeder sagt, sie können das gar nicht. Sie schaffen es nicht. Ach, die kriegen ja dann gesagt, du kannst es nicht, weil du eine Frau bist. Und du kannst es nicht, weil du aus Jordanien stammst. Habe ich vergessen. Stimmt. Genau. Ja, ja. Aufwertung der sozialen Berufe. Also es gibt schon noch eine Menge Themen, wo es sich lohnt, dafür zu streiten und auch dafür einzutreten, dass eben Dinge sich noch weiter verbessern. Und wir sehen unsere Vorbilder in der Vergangenheit, die es teilweise viel, viel schwieriger hatten, für die Frauenrechte einzutreten. Und ich glaube, das kann auch Mut machen für das, was in der Zukunft noch vor uns liegt. Mir macht es keinen Mut, wenn das Familienministerium sich hinsetzt und sagt, Alleinerziehende stärken. Versuch doch Ehe zu stärken. So, meine Güte. Aber wir stärken immerhin das Familienministerium. Guck mal, das hatte 221 Aufrufe. Durch uns haben es jetzt allein schon 400 Leute gesehen. Hm? Franziska, was wir alles für dein Ministerium tun. Alles ich muss liegen. Sagen, irgendwie in meinem Kopf, ich meine, warum sollten Frauen nicht auch Müllwerker oder wie es jetzt heißt sein? Ja, die wollen so in der Regel. Nein, die dürfen das nicht. Die können das nicht. Natürlich. Nein, Preis. Ja, es hat es anstrengend, ne? Die groß, schwer, die Dinger. Übrigens, 2010 lag der Anteil an Frauen in den Entsorgungsberufen bei grandiosen 3,1%. Also so viele Frauen haben sich doch nicht gedacht, ich will Müll holen. Ich will Müll holen. Oskar aus der Tunnel. Ich mag Müll. Ja, apropos Müll. Das hier ist ein Antrag von der FDP Berlin. Die hatten ihren Landesparteitag gerade erst, also am Freitag und gestern. Und in dem Antrag hier geht es komplett um echte Verbesserung statt Feiertagssymbolik, neun Ansätze für eine funktionierende Frauenpolitik. Ja, also es sind 9 Punkte und weil es natürlich so viel ist, ist es auch nicht nur Quatsch, aber es ist schon halt auch eine Menge Quatsch dabei. Also es fängt hier direkt an mit echte Freiheit bei der Berufswahl, beginnt schon in Kita und Schule. Und das ist halt eben 1:1 Blank Slate Kram, ne? Mit von wegen, man muss das nur vorleben und dann lösen sich die ganzen Unterschiede alle in Luft auf. Ne? Und also auch da ist nicht alles bekloppt. Die sagen halt auch, dass sie gerne mehr Männer in der Schule hätten, also mehr Lehrer. Was sicherlich nicht das Schlechteste ist, also schon alleine für, also jetzt nicht unbedingt für die Frauen, aber auch für die Jungs, dass sie dann, ne, weil es gibt ja männliche Vorbilder. Ja, es gibt ja, es ist ja auch ein ziemlich frauendominierter Bereich, ne? Und gerade halt, wenn die Kinder groß werden, irgendwie mal ein paar Männer und vor allen Dingen auch, da gibt es ja auch wieder die Unterschiede, dass die Frauen dann halt eher irgendwelche Sprachsachen da machen und Geisteswissenschaften und die Männer dann halt eher Naturwissenschaften. Was halt auch ziemlich vernachlässigt wird in diesem naturwissenschaftlichen Bereich. Und das ist ja auch gerade was wir halt brauchen dann, ne, mit MINT und so. Also auf jeden Fall mehr als den geisteswissenschaftlichen Kram. Und unter dem Gesichtspunkt wäre es eher wichtig, aber nicht unter dem Gesichtspunkt, dass man irgendwie die Frauen dazu kriegen muss, dass sie dann alle in die MINT-Bereiche gehen und die Männer dazu kriegen muss, dass sie alle in die sozialen Bereiche gehen oder irgend sowas oder eher in die sozialen Bereiche gehen. Das ist meines Erachtens nach vollkommener Humbug. Also jedes Mal, wenn ich MINT-Fächer lese, muss ich an einen Bekannten von mir denken. Der hat sich, da waren wir, was weiß ich, 17 oder 18, da waren wir auf einer Party, wir haben uns mit Mädels unterhalten, und dann meinte der so, ja, er spricht 3 Sprachen, und dann die Mädels alle so, was, wow, voll cool und so, waren voll interessiert daran und so. Was er dann meinte, halt PHP, CSS und HTML. War halt irgendwie so das Interesse komplett weg. Kurze Pause. Und es sind halt Programmiersprachen. Und ich meine, das ist ja nicht böse, das ist ja auch ein Stück weit Stereotyp, so halt Frauen. Aber halt die Mehrheit der Frauen ist jetzt nicht beeindruckt, wenn du zu ihnen sagst, hey, ich kann PHP so als Programmiersprache. Und kann ich bestätigen. Und es wird sich in meinen Augen auch nie wirklich ändern, außer du kriegst halt irgendwie eine Hormonspritze als Frau oder so. Und die Frage ist auch eher, ob nicht Männer das Glänzen in den Augen kriegen, wenn Frauen sagen, sie können PHP. Ja. Ja, weißt du. Das kann ich auch bestätigen. Schon eher, ne? Ja, definitiv. Also ich arbeite ja in dem Bereich. Ja. Also ich verdiene mein Geld mit PHP. Also nicht nur, aber gut. Das hat man auch mal so erlebt. Also. Naja gut, aber das ist ja auch eigentlich ein gutes Auswahlkriterium. Wenn du jemanden hast, der diese komplexen Sachen durchsteigen kann, ist er nicht doof. Das weißt du schon mal. Und dann schauen wir weiter. Also so von wegen Attraktivität. Also ich fände das schon attraktiv, wenn eine Frau mir sagt, sie kann, was weiß ich, die ersten Sprachen programmieren. Ja. Klar. Und wegen irgendwie männliche Bereiche erobert oder so, ist eigentlich, schreckt sowas nicht ab. Das erfreut eher. Das heißt, aber das Ding ist doch auch, wenn du jetzt in irgendeinem Bereich wirklich erfolgreich sein willst, brauchst du eine verdammt große Motivation und sozusagen den Atem und das Zähne zusammenbeißen von 10, 20 Jahren, um überhaupt gut in einem Feld zu werden. Und das Ding, was man in solchen Pamphleten nie bespricht, ist, wenn eine Frau in der Gesellschaft existiert, hat sie einen Grundwert dadurch, dass sie Leben schenken kann. Und ein Mann, der muss sich seinen Wert erst noch erarbeiten. Deswegen sind so die ersten 30 Jahre in dem Leben von einem Mann nicht wirklich so krass cool, weil du eigentlich nicht wirklich gebraucht wirst und du erst sehr viel lernen und dich andienen musst, bevor du überhaupt wirklich was darstellen kannst. Und in manchen von den MINT-Fächern ist es halt so, ja, investier halt mal 20, 30 Jahre. Interessier dich mal für einen Beruf, was gleichzeitig auch dein Hobby ist. Steck mal die Zeit da rein. Und bei vielen Frauen ist es halt nicht unbedingt der Fall. Es gibt auch einige, bei denen es der Fall ist, aber bei der Mehrheit ist es halt nicht. Und in meinen Augen hat es mit diesem Grundwert zu tun. Du kannst Leben schenken und du musst dir deinen Wert erarbeiten. Männlein und Weiblein. Und gelöst wird es nirgendwo mit Frauenpolitik XY. Also. Ja, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben sie noch und da wollen sie 24-Stunden-Kitas haben, wo ich mir dann direkt gedacht habe, ja, und wer arbeitet dann da? Die Frauen, die dann auch eine Vereinbarkeit mit Familie und Beruf haben, oder was? Nee, aber auch 24-Stunden-Kitas, wie oft in der Woche kann man seine Kinder dann da abgeben? Und wie lang? Also kann ich auch dann Kinder haben und die einfach da lassen? Sieben Tage, ja. Sieben Tage, 24 Stunden. Das ist ein Babyklappen erweitert. Ja, wahrscheinlich. Den kleinen Bert haben seine Eltern schon seit 3 Wochen nicht mehr abgehoben. Ja. Ja, zügige Auszahlung. Sechs Wochen, dann können sie die umprogrammieren oder so. Zügige Auszahlung des Unterhaltsvorschusses, das ist auch unbedingt ganz wichtig. Ja gut, je nach Situation kann das ja schon existenziell sein. Also. Ja, aber es geht eigentlich zügig. Ja, aber so wie es hier wieder nur geschrieben wird, mit 90% sind Frauen, deswegen ist das jetzt ein Frauenthema. Ja, okay. Und deswegen muss es einfach blank passieren. Also. Ja, aber guck mal, hier 90%, das ist das Matriarchat, strukturelle Benachteiligung für Männer, da habt ihr es. Zurzeit warten Alleinerziehende in 3 von 4 Fällen mehr als 3 Monate auf diese existenzielle staatliche Leistung. Schreibt aber dazu, dass sie ja trotzdem eine Grundsicherung kriegen. Das wäre ehrlich, weil das kriegt ja nur jeder, auch eine Alleinerziehende. Ja, außerdem weiß ich auch nicht, wie viel davon jetzt halt Berlin ist, ne? Also wie sie hier schon schreiben, das wird ja da irgendwo ausgezahlt und Berliner Verwaltung halt, ist ja auch hoher Krankenstand und so. Berlin ist keine Stadt, sondern ein Geisteszustand. Ja, und Startup-Kram, ich meine meinetwegen. Ne? Also ich glaube, da wird sich auch nichts dran ändern, dass es nur 50% Gründerinnen sind, einfach aus der Sicht, weil ne, mit dem Testosteron und der gesteigerten Risikobereitschaft genau. Wird sich da wahrscheinlich nichts dran ändern, aber meinetwegen macht da halt irgendwas. Genauso nee, was man da machen wird, ist dann staatliche Förderung und da hat man dann eine Frauenquote und dann werden Unternehmenskonzepte gefördert, die man niemals hätte fördern sollen, weil bei 15% hast du nicht so viele gute Konzepte wie eben bei der höheren Prozentzahl und dann tust du, damit es gut auf dem Papier aussieht, in Firmen Geld reinstecken, die niemals was werden und dann hast du Leute, denen falsche Hoffnung gemacht wird, denen geholfen wird, obwohl sie eigentlich dazu verdammt sind zu scheitern, weil die Idee von Anfang an nicht so gut war. Ist nicht schlimm, wenn es nicht so gut ist, aber ich sehe da einfach nur, du hilfst jemandem, schlechte Lebensentscheidungen zu treffen. Das ist alles, was ich da ahne, wenn ich das lese, aber ja. Und nachher heißt es wieder, ach, guck mal, so viele weibliche Startups gehen pleite, das ist der böse Kapitalismus. Ja, nee, Kapitalismus tut nur auswählen. Und der Versuch, ihn zu zähmen, ruiniert meistens den freien Markt. Daran scheitert es in der Regel. Ja, aber ich glaube, es wird auch trotzdem nicht groß mehr dann geben von den Frauen, weil sie sich das einfach nicht trauen dann. Also dem gegenüber steht ja auch diese Statistik, wo sie sagen, die Startups von den Frauen halten länger. Und das ist eigentlich auch wieder ein Ausdruck davon, dass sie sich das erst machen, wenn die Finanzierung lang gewährleistet ist oder so. Ich würde sogar behaupten, wenn du das aktiv förderst, geht der Anteil der Frauen-Startups zurück, weil du eben Startups fördern wirst, die nicht fördernswert sind und sich dann sozusagen die schlechten Ergebnisse davon rumsprechen und Frauen generell demotiviert sind, überhaupt ein Startup zu gründen. Also wortwörtlich in meinen Augen, wenn man das so umsetzt, wird der Erfolg davon sein, dass weniger Frauen Unternehmer sind. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, oder die machen einfach Startups für Sexismus-Beratungsfirmen, die dann in die Betriebe rennen und sagen, hier, überall ist Sexismus, bezahl mich. Ja, Lernkonzepte, Erwachsenenbildung, Kram, ist ja alles in Ordnung. Gleiche Bezahlung für gleiche Leistung, ja. Ne, das ewige Thema mit der Lohnlücke und was sie ja auch schon wieder behaupten, wo da hier wieder von gleichwertig gesprochen wird. Diesem schönen Wort, wo man auch alles Mögliche irgendwie einsetzen kann und dann sagen kann, ja, ist doch aber gleichwertig. Gleichwertig heißt ja nach den Kriterien des Tests, boah, EGK oder wie das heißt, weiß ich nicht mehr genau. Habe ich auch mal ein Video darüber gemacht. Ja, gleichwertig ist halt nicht wirklich gleichwertig. Also die Küchenchefin zum Beispiel in der Kantine von einer Firma und der Werkstattleiter, die hatten sie da verglichen. Okay. Immer von der Wichtigkeit her der Firma irgendwie sind die da schon unterschiedlich, denke ich mal. Es sei denn, jetzt ist es vielleicht ein Catering-Unternehmen, ne? Und der in der Werkstatt macht vielleicht nur die Töpfe irgendwie heile ab und so oder so, aber das ist nicht so gewesen, glaube ich. Ne? Von daher sind das keine gleichwertigen Jobs, das ist Banane, ne? Das stimmt nicht. Ja, und wir Häufig, verbessern die jedenfalls. Verhandlungen stärker. Nach den Kriterien, wie sie jetzt die Wohnung gemacht werden, stimmt das auch nicht so einfach. Verhandlungsstärke, da wäre ich sogar dafür. Mach es in der Schule, bring den Frauen bei, dass sie zu selten nach einer Lohnerhöhung fragen und dass sie besser lernen müssen zu verhandeln. Da wäre ich sogar, also wenn das jemand vorschlagen würde, dass man das den Mädels in der Schule beibringt und in demselben Fach während derselben Zeit den Jungs vielleicht beibringt, wie man ordentlich Sport macht, vielleicht einen Kampfsport oder so, dass man sich nicht auf der Straße prügelt oder in den Boxclub geht oder so, was weiß ich, den Draufgängern und den anderen irgendwie, was weiß ich, was beibringt, männliche Vorbilder hat und den Mädels in derselben Zeit sozusagen Verhandlungsgeschick beigebracht wird. Da wäre ich sogar für. Also, weil da Ja. sind die Frauen nicht so gut im Verhandeln und im Nachfragen, ob man denn mehr Lohn haben könnte. Also, Ist das so? ja, also Angeblich, habe ja. ich, so, hab ich schon oft gesehen und ich, da bin ich dann mal so frei und sage, mach halt. So, ich. Ich erinnere mich daran, dass irgendwie die Umfrageergebnisse eher so waren, dass sie gesagt haben, sie sind freiwillig zurückgesteckt worden, dass sie ja, weil sie nicht so viel Verantwortung zum Beispiel haben wollten. Ja, Oder das ihre auch. Familie nicht zurückstellen wollten, deswegen oder so. Das auch. Also, Ja. bei meiner Frau war es auch so, sie hatte die Möglichkeit, also wesentlich mehr zu verdienen, aber die Stundenwoche wäre halt von 40 auf 50 bis 60 hochgegangen. Und sie hat gesagt, ich habe da keine Lust drauf. So. Also. Hier ist halt auch kein Bock drauf. Ja, im öffentlichen Dienst ist das mit den unterschiedlichen Bezahlungen sowieso kein Problem, dass ja eh da alles nur nach irgendwelchen Tabellen geht. Aber hier wollen sie dann natürlich wieder in den Führungspositionen die ganzen Leute haben. Leitungsebenen und Führungspositionen. Ja, und die beiden unteren Ebenen im öffentlichen Dienst sind schon mit 60 oder 70% der Frauen von Frauen besetzt, ne? Ja. Ja, Dann gucken sie Punkt da gar 8, nicht null mehr. Toleranz bei Belästigung. Ich meine, das brauchen wir uns eigentlich gar nicht durchlesen. Hier ist von MeToo die Rede. Der wichtige, durch die MeToo-Debatte angestoßene Diskurs. Also. Me Das Too, weiß ich jetzt selber. da sollten wir uns doch die Zahlen raussuchen, wie viele Leute tatsächlich wegen irgendwas verurteilt worden sind. Und ich sag's mal mit aller bösen Freundlichkeit. Also, wenn du total geil auf eine Karriere bist und dann da irgendjemand Erfolgreichen vor dir hast und es auch schlüpfrig wird, dann ist es zum Teil auch eine Karriereentscheidung und du musst da nicht Ja sagen. Auch wenn die Person ein Platzhirsch ist, ob das männlich oder weiblich ist, aber meine Güte, dann sei halt nicht ganz so ambitioniert. Bei MeToo bin ich höchst kritisch, weil halt auch in der Ja. Gesellschaft sowas wie Gamergate nicht durchgekommen ist, wo dann mal ein Männlein belästigt worden ist, aber bei MeToo, ja, die ganzen erfolgreich werden alle belästigt, weiß ich nicht, Leute. Ja, die zugewiesene Macht jedenfalls an diese Männer ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Da hat er, wenn du dann zum Staatsanwalt gehst und beschwerst dich über eine Belästigung, dann hat er keine Macht, das zurückzuziehen oder so. Ja, eben, Blödsinn, das ist einfach Schwachsinn. Ne? und ich habe auch Verständnis dafür, wenn es dann einflussreiche Menschen sind, die bekannt sind und tralala und so, dass das alles schwieriger wird. Ja, aber kämpf halt für dein Recht, wenn du blöd angegangen wirst. Warum dauert es 10, 20 Jahre, bis so eine Kacke rauskommt? Sorry, ich kann dafür keinen Respekt haben, Alter. Wenn dann 30 Opfer da sind und ich mir denke, ja, und keiner von euch wollte sich dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit geübt wird. Und dann irgendwie muss man im zweistelligen Zahlenbereich Opfer haben, bis man endlich mal aufsteht und sagt, nein, stopp halt. Und da bin ich dann so, no, Leute, nee, entweder gleich richtig machen oder dann halt, dann hat man vielleicht mitgewirkt an dem Schweinesystem. So, da muss man dann ein bisschen was darstellen, Prinzipien haben. So. Und Witze verbieten. Ja, meine Fresse. Also nur mal zur Erinnerung, ne, das ist die FDP hier, ja, die ein Problem jetzt mit Witzen hat. Und den 9. Punkt, Recht auf körperliche Unversehrtheit, fand ich auch ziemlich grauenvoll, einfach nur, weil da halt auch wieder nur von Frauen geredet wird, so als ob, ja, Männer, die brauchen das halt nicht oder deren Körper wird ja nicht angepackt, obwohl die ja die meiste, am häufigsten Opfer von Gewaltverbrechen sind. Aber ja, braucht man ja nicht erwähnen. Hier geht es dann nur um weibliche Genitalverstümmelung. Und ja, es riecht doch danach, als wenn da schon wieder irgendwelche internen Feministen da aktiv geworden wären und alle haben das einfach nur abgenickt. Womöglich gar nicht richtig geguckt oder so. Naja, das haben die auf dem Parteitag da groß besprochen. Das war auch vorher noch gar nicht irgendwie veröffentlicht. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Erst hinterher. Das ist wahrscheinlich noch schnell eingefallen irgendwo. Aber ja, und auch Obdachlose, und bei Obdachlosen haben sie hier auch wieder nur Frauen. Obwohl der überwältigende Anteil von den Obdachlosen auch Männer sind. Das ist ja schon richtig ignorant. Aber dem braucht man ja nicht helfen. Scheinbar. Bei Obdachlosigkeit, wenn ich da nicht auch psychische Krankheiten lese, dann finde ich das schon wieder lächerlich. Weil Obdachlosigkeit hat viel damit zu tun, dass Menschen Persönlichkeitsstörungen haben oder psychisch krank sind, nicht die Hilfe bekommen, die sie benötigen und vielleicht auch selber keine Krankheitseinsicht haben und deswegen in der Regel auf der Straße landen. Also Drogenabhängigkeit, also eine krasse Drogenabhängigkeit oder sowas wie Schizophrenie, heftige Depression, dass du dich nicht um dein Lebensalltag kümmern kannst, sowas steht wesentlich stärker hinter Obdachlosigkeit wie Chancenlosigkeit. Also, und ich, keine Ahnung. Ja, das ist auch eine lustige Nummer hier. Weiß nicht, wer hat das eingereicht? Ist das von mir? Ich hatte das eingereicht, aber stell ruhig vor. Also, nee, mach, bitte. Captain Marvel ist ein Film, bei dem Menschen, die sich ihn anschauen, zu dem Schluss kommen, dass der nicht so gut ist. Kritiker feiern den ab und Rotten Tomatoes hat erst seine Score geändert, dann haben sie ihre Score wieder rückgängig gemacht, dann haben sie angefangen, Reviews zu löschen, damit der Film ein besseres Rating bekommt, weil sie Angst haben, dass er total floppt. Und das Ding ist halt, selbst erfahrene Filmstudios können nicht vorhersehen, ob ein Film was wird. Allerdings hat man hier sozusagen Big Vagina, das Netzwerk des Feminismus, für sich in Anschlag genommen, dass man Misogyny-Marketing betreibt. Das heißt, jeder, der den Film nicht sehen will, ist ein Frauenhasser und generell der Film wird zu einem politischen Ereignis hocherkoren, damit ein Filmstudio, was sein Budget hochgejagt hat und verbrannt hat und jetzt nicht so viel zurückbekommt, damit das Budget reingeholt werden kann, schreiben jetzt viele Aktivisten, die an die gute Sache glauben und den Endsieg über das Patriarchat wahrhaben wollen, die schreiben jetzt, dass du ein schlechter Mensch bist, weil du eine Mary Sue in einem Film nicht sehen möchtest. Mary Sue wäre ein schlecht geschriebener Charakter, wenn eine Person zu viel kann. Es ist eine Mary Sue, ist sie zu gut. Und es gibt Filme mit starken Frauen, die absolut abgefeiert werden, weil die Gesellschaft starke Frauen sehen möchte, aber halt Captain Marvel absolut getankt ist. Und hier hat man dann Druck von außen, dass halt Rotten Tomatoes Reviews löscht, was halt peinlich ist für die Gesellschaft, für die Artikelschreiber mit ihrer Hasskampagne, die sie hier fahren, für die Leute, die einknicken, die in Rotten Tomatoes da sind und für alle Leute, die nicht wahrhaben wollen, dass sie mitten in einem Kulturkrieg stehen und sagen, nee, passiert nicht, sowas, das war eingebildet. Da habt ihr es. Ja, um es nochmal kurz zusammenzufassen, erstmal gab es da noch eine neue Begebenheit. Rotten Tomatoes hat gesagt, dass von 5.800 Reviews auf 4.000 das gefallen ist, das ist ja die Kontroverse. Das würde nicht daran liegen, dass die etwas gelöscht hätten, sondern die ursprüngliche Zahl wäre falsch angezeigt worden. Das haben die jetzt gerade vor ein paar Stunden verlautbart. Keine Ahnung, ob das jetzt schon nachvollzogen ist. Also man weiß es nicht, aber der Film ist ja mit Ansage auf Feminismus getrimmt worden. Absichtlich, das kann man nicht verneinen. Und es wurde von Anfang an gesagt, okay, Wenn der Film schlechte Kritiken bekommt, dann kann es nur daran liegen. Und die ersten Kritiken, die ich jetzt vom Film gehört habe, ich habe noch nicht gesehen, die legen nahe, dass der Film einfach nicht seiner Rolle gerecht wird. Im Gesamtkontext ist es nämlich so, dass gerade eine totale, wer dieses Marvel-Universum nicht kennt, in einem Satz gesagt, es ist gerade eine galaktische Katastrophe passiert. Die Hälfte der gesamten Bevölkerung im Universum hat sich einfach in Luft aufgelöst. Auch die Hälfte aller Superhelden. Und quasi die Captain Marvel erscheint auf einmal und soll quasi die Situation irgendwie retten, nachdem eigentlich schon alles verloren scheint. Das ist quasi die Ansage gewesen, mit der dieser Film präsentiert wurde. Und ja, es wird halt bezweifelt, dass das alles irgendwie Sinn ergibt. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Vielleicht wollen ja Leute sich den Film angucken, aber also im Endeffekt ist es so, diese Dame ist allmächtig, super, also stärker als alle anderen, auch als der in Anführungszeichen Bösewicht, der für diese Katastrophe verantwortlich war. Und der Grund, warum die vorher nicht erschienen ist, wurde jetzt in diesem Film genannt, weil die herausgefunden hat, dass eine andere Alien-Rasse, die an sich die Bösewichte waren, die waren nur auf der Suche nach einem neuen Heimatplaneten und sie hat denen einen neuen Heimatplaneten gesucht. Das ist die Erklärung. Ja, auf jeden Fall versuchen sie doch die... Zwei Sachen, auf die ganze Fanbasis auf Antworten gefragt hat. Ja, wer ist das und warum hat sie vorher nichts gemacht? Und das sind die Antworten und das ist halt ziemlich mau. Ja, und außerdem, soweit ich das gehört habe von den Reviews, halt eben, ist sie jetzt auch nur so unbesiegbar und stark, weil die Männer sie nicht mehr runterhalten. Weil das war, ist glaube ich, in diesem Film auch irgendwie, dass sie erst quasi merken muss, dass sie sich nicht nach den Männern richten soll. Und dann, ja, dann läuft das halt mit der Unbesiegbarkeit. Also das Patriarchat ist der wahre Feind. Schlechte Reviews sind da auch ein Hinweis darauf, dass sie die Social Justice Warrior zwingen wollen, da ins Kino zu gehen, vielleicht auch so rum sozusagen. Ja, es gab ja auch schon wieder so Dinger wie, es ist eine feministische Pflicht und so, ja, diesen Film zu sehen, bla bla bla. Bullshit. Ja, die haben in Amerika genug Geld. Bleibt zu Hause und wartet, bis er ein Free-TV läuft. Die hatten in Amerika sogar, also die Schauspielerin, die von der Hauptdarstellerin, die hat sogar irgendwie so einen Kickstarter oder sowas gestartet, um irgendwelchen Mädchen eine Kinokarte zu kaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, die könnten ja auch einfach die Kinokarte schenken hier von Disney. Aber nee, die brauchen ja die Zahlen sozusagen. Und deswegen haben sie dann irgendwie da einen auf, oh, wir sind so gut, wir schicken irgendwelche unterprivilegierten Mädchen ins Kino, damit sie sich Captain Marvel angucken können. Alter Schwede. Die Unterprivilegierten schauen das doch eh for free im Internet an. Also ich, keine Ahnung. So, ich, Ja, und ich sag mal, wenn man mal aus feministischer Sicht denken würde, da könnte man den Film auch kritisieren und sagen, ja, das ist gar keine starke Frau, weil die hat ihr Gedächtnis verloren, dann findet sie ihr Gedächtnis wieder und dann ist sie allmächtig. So, die hat keinerlei Entwicklung hinter sich oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich so, die hat ihr Gedächtnis verloren und dann, zack, ist sie auf einmal so. Und die Vorgeschichte von ihr wird auch erzählt, ihre Kräfte hat sie so bekommen. Das hat sie sich nicht erarbeitet, wie andere Superhelden es ja teilweise gemacht. Und soweit ich das gehört habe, hat sie ihre Kräfte in den Comics von einem Mann bekommen und diesen männlichen Charakter haben sie für den Film extra zu einer Frau gemacht, damit sie da ihre Kräfte nicht von einem Mann bekommen muss. Ja, das ist alles sehr verwirrend, weil die heißt ja Captain Marvel und der Typ oder die Dame, von dem sie war ja früher auch ein Mann ursprünglich im Comic, aber das haben sie ja auch geändert, aber ist ja egal. Captain Marvel oder Lady Marvel und Captain Marvel, bisschen verwirrend, fast der gleiche Name. Warte dann, das ist auch noch transphob, wenn man den Film nicht mag. Ja, hab ich auch erwidert. Unbedingt. Und diese Comicfigur, die rebooten sie ja irgendwie alle Nase lang. Das höre ich auch immer nur von irgendwelchen Leuten bei YouTube und so. Und die sieht mit jedem Reboot, sieht die irgendwie männlicher aus. Also die hat jetzt irgendwie so einen Militärhaarschnitt und sieht halt schon richtig so aus wie so eine Lesbe. Wegen Fortschritt und so. Übrigens, der Charakter wurde geschaffen von Stan Lee und Gene Colan, beides weiße Männer. Ja, da gab es doch auch eine Kontroverse, dass irgendwie Marketing für diesen Film über Stan Lees Twitter-Account gemacht wurde, obwohl er ja verstorben oh, ist. Oh ja, stimmt, ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich hatte ja, das auch mal so mitbekommen, wo ich mir auch nur gedacht habe, so ja, das ist schon ziemlich, könnte man auch lassen. Ne? Genau, könnte man auch lassen, das ist eine gute Überleitung. Es gibt einen Think Tank offensichtlich namens Center for Feminist Foreign Policy. Wir hatten das mit dem feministischen Schwerpunkt in der Außenpolitik ja die Tage schon mal in einem der Streams, im letzten oder vorletzten. Ja, und es überrascht nicht, dass es eine NGO gibt, die genau diesen Punkt pusht. Deutschland, ein liberales Gegengewicht zu Trump, ist die erste Zwischenüberschrift in der Selbstdarstellung. Von Schweden lernen, Bilanz von anderthalb Jahren feministischer Außenpolitik im Sicherheitsrat. Gender Mainstreaming in der internationalen Politik, Beispiel Kanadas G7-Vorsitz. Frauen, Frieden und Sicherheit als leitendes Prinzip der deutschen Politik im Sicherheitsrat. Also mehr Intersektionalität wollen sie auch durchsetzen. Feministischer Frieden in Kolumbien. Mehr Haltung zeigen für eine feministische Außenpolitik. Und wie gesagt, ich habe mal bei Constant Foreign Relationships, da ging es auch um Frauenpolitik, da habe ich eine Debatte gesehen, wo, glaube ich, sogar die Ministerin oder irgendeine hohe, also einflussreiche Person aus Schweden, ein Weiblein da war, was halt speziell dazu befragt worden ist, ja, sie haben ja hier das Programm gemacht, feministische Außenpolitik, wie sieht das aus? Hat man da eher den Fokus darauf, dass man mehr Frauen einstellt oder setzt man sich für mehr Frauen ein, direkt in der Außenpolitik, wie sieht das aus? Und die Antwort war einfach nur, ja, es ist eine feministische Außenpolitik, mehr möchte ich dazu nicht sagen. So, ein paar Floskeln, wo ich mir auch dachte, ja, ich erzähl doch jetzt mal so, du machst Politik XY und du kommst in ein Gespräch bei Council on Foreign Relationships, in ein Think Tank, international renommiert, etc., etc. Und da sitzt du dann und bist nicht in der Lage, deinen Scheiß richtig zu präsentieren. Wenn ich da sitzen würde, würde ich laut anfangen zu schreien und sagen, ich zerschmetter den Kulturmarxismus. Und dann aufzählen, wie ich das versuche umzusetzen. Meine Güte, aber Da kam einfach nichts, wo ich mir dachte, der ist super, toll. So. Der ist vielleicht ein bisschen lächerlich, wenn man da vor 200 Männern vom Patriarchat anfängt zu erzählen oder so, ich weiß nicht. Kann ich mir so vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Wie heißt der Verein? Was ist das für ein Laden? Das ist ein Think Tank. Ableger von einem britischen da halt Center for Foreign Feminist Foreign Policy gab es im UK und seit September 2018 gibt es jetzt auch als Ableger praktisch in Deutschland. Natürlich möchten sie gern Spenden haben. Ja. Ist ja klar. Und wohl zu tun, ja. Frauen hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Ja, hier geht es nochmal um ein ähnliches Thema, wie wir es vorhin hatten mit Captain Marvel. Ja, ein Artikel aus der Neuen Zürcher Zeitung. Hier geht es im Endeffekt um wie Hollywood quasi genutzt wird, um eine gewisse Agenda zu propagieren. Der hat das ein bisschen aufgeschlüsselt. Ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Der Artikel beginnt mit Josef Stalin liebte Musicals. Ja, also auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Um es ein bisschen zusammenzufassen, er beschreibt so ein bisschen die Filmentwicklung seit den 70er Jahren, wie es sich in den 90er Jahren entwickelt hat und wie es dann im Endeffekt jetzt einen neuen Trend gibt mit diesem, das Lebensziel ist die Selbstverwirklichung. Dabei fällt auf, dass es in den meisten Fällen um Menschen aus der gehobenen Mittelklasse oder sogar der Oberklasse geht. So, ich zitiere das jetzt einfach mal. Das ist so der generelle Trend. Und da werden halt verschiedene Gruppierungen abgearbeitet, seien es Schwarze, seien es Frauen, seien es Schwule, Lesben und diese ganzen Interessengruppen. Und das ist ja nicht schlecht, nur es wird quasi immer in einen politischen Kontext gestellt. Deswegen auch der Vergleich zu Josef Stalin am Anfang. Den Frauen droht in Hollywood das, was der Stalinismus der Arbeiterklasse angetan hat. Eine privilegierte Gruppe vereinnahmt sie, macht sich mit ihnen gemein und wird dann halt missbraucht. Also das war jetzt wieder ein Zitat. Auch gut, vielleicht einfach nur als nützliche Idioten oder vielleicht folgen sie der Ideologie auch, aber sie werden auf jeden Fall missbraucht. Und der Clou an der ganzen Sache ist nämlich, so der Autor, so kommt niemand auf die Idee, ungerechte Vermögens- und Eigentumsverhältnisse in Frage zu stellen, weil es halt immer nur um diese gesellschaftlichen kleinen Dinge geht. Ja, und habe ich bei den Weltraumaften, glaube ich, 1452 zum ersten Mal so formuliert. Genau. Aber schön, dass die NZZ jetzt auch drauf kommt. Ja, und der Autor schließt quasi da mit einem Vergleich zur Pornografieindustrie, wo der Frauenanteil ja besonders hoch ist und wie gerecht es dazu geht. Also, wie gesagt, eine kleine Leseempfehlung. Ein Gebet oder eine Provokation, Frauen an der Klagemauer. Ach ja, das habe ich auch gelesen. Einen anderen Artikel, aber von der Story. Hm. Ich glaube schon, dass der von dir war, aber ist prinzipiell auch egal, das gibt es ja immer mal wieder. Ich sehe im Archiv, sehen manchmal ein bisschen anders aus, diese Seiten, aber gut. Ja, die Frauen, die Jüdischen, die haben am Frauentag an der Klagemauer in Jerusalem so ein Theater veranstaltet und wollten sich da nicht vertreiben lassen von den orthodoxen Juden, die das nicht wollten, weil das eben nicht in der Tradition ist. Und die Argumentation ist irgendwie, dass davon jedes Jahr Tausende dahin kommen und an die Mauer wollen und nach ihren traditionellen Regeln eben beten. Aber das dann ging dann eben nicht an dem Tag, beziehungsweise nicht so vernünftig. Ja, und da gab es dann eben ja Handgreiflichkeiten sozusagen, ja, kurz vor Schlägerei und sowas. Und bevor das eskaliert, haben sie dann wohl abgebrochen. Aber ich frage mich auch wirklich, ob so eine Provokation sein muss. Ne? Ja, ich denke schon, dass das sein muss. Also an der Stelle, ich meine, gut, mal abgesehen davon, dass sich da mal wieder zeigt, halt eben, dass alle Religionen Dachschaden haben. Ne? Nur für die Leute, die irgendwie meinen, dass es nur Christentum oder nur Islam ist oder so. Bekloppte Leute gibt es überall. Es gibt ja auch alle paar Jahre immer mal wieder einen Bericht, dass irgendwo bei irgendwelchen Pride-Paraden da Leute von irgendwelchen orthodoxen Juden angestochen werden und lauter solche Sachen, weil die da auch ein Riesenproblem mit Homosexualität haben. Also jetzt ja, die Orthodoxen stimmt, halt von denen. Und genauso ist da halt auch Rumspinnerei. Und ich sag mal, diese Sache kann ich aber noch am allerersten nachvollziehen. Also von dieser ganzen Heulerei, die man da so am 8. irgendwie hört, dass die Leute dann da irgendwie meinen, so, ja, wo ist denn das Problem? Ich kann doch hier wohl irgendwie mich hier irgendwo hinstellen, so. Und hier irgendwie diesen Ritus durchziehen, wenn ich das sowieso schon immer darf. Nur halt eben nicht hier. Was soll denn das? Ne? Also. Ja, sonderlich logisch ist das natürlich nicht, aber so sind ja Religionen halt. Ja, genau. Und ich sag mal, wenn jetzt Frauen mit versuchen, ja, also meistens sollten die abzuschaffen, dann finde ich das auch ein bisschen unangebracht, weil die Kirche das eben so will, ne? Ja, ja, aber ich meine, ja. Also ich fand es auf jeden Fall interessant, halt das mir mal wieder reinzutun, obwohl ich das jetzt persönlich schon wusste, dass es da ständig irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, weil die da halt so verbohrt sind an der Ecke. Ja. Aber ja, vielleicht haben es da irgendwelche Leute noch nicht mitgekriegt. Ja, das ist ja auch das, was ich gesagt habe im Kontext des Frauentags. Das sind ja wirkliche Ungerechtigkeiten, die man da angehen könnte. Ja, man könnte da zynisch fragen, ja, wie sieht's denn aus in anderen Ländern mit anderen Religionen? Gab es da auch solche Aktionen? Es werden ja in vielen Religionen Männer von Frauen getrennt. Aber also von den christlichen Sachen weiß ich jetzt nichts in der Beziehung. Also dass Frauen gegen Zölibate aufgetreten werden oder so. Dass, Das ist ja auch immer so eine Grundkritik, die ich da immer habe. Ja, wie sieht es denn aus mit Religionskritik? Ja, da werden immer so gewisse Ausnahmen gemacht. Die können so patriarchalisch sein, wie sie wollen, habe ich den Eindruck. Welche Ausnahmen meinst du jetzt? Achso. Ja, religiöse. Ja, halt. Okay. Ja, hier haben wir festgestellt, dass bei Google nicht die Frauen unterbezahlt werden, sondern die Männer, jedenfalls zu einem großen Teil. Und Google hatte wohl den Frauen versprochen, hauptsächlich vor einem Jahr oder zwei, vor mehreren Jahren sogar schon, da aufzupassen, dass diese Löhne eben immer gerecht bleiben und so und für gleichwertige Arbeit auch gleich sind. Und ja, dann haben sie bei der jährlichen Überprüfung jetzt mal festgestellt, dass dass da doch eine ganze Menge Männer zu wenig verdienen im Vergleich. Und haben dann irgendwie, ich glaube, 50.000 oder 60.000 Leuten irgendwas nachgezahlt oder so. Und die bekommen dann jetzt auch einen höheren Lohn, also so viel zur Lohnlücke erst recht in MINT-Fächern, ne? In MINT-Bereichen. Waren wohl hauptsächlich Ingenieure oder so, habe ich im Hinterkopf. Auf jeden Fall technische Leute, ja, unterbezahlt wurden. Habe ich das auch eingereicht? Ja. Die GIFAI hat sich ein neues Modell einfallen lassen, mit was dieses Elterngeld angeht. Und da will sie, glaube ich, irgendwie die Mütter wieder ein bisschen besser stellen. Die Männer etwas besser stellen, natürlich, klar. Aber das sah ziemlich nach einer Nebelkerze aus. Genau, guck dir nochmal, ob du den in der Textstelle findest, dass der Vater einen weiteren vollen Unterhalt zahlen muss. Auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringt, das ist natürlich ungerecht. Wir müssen das Recht jeder gesellschaftlichen Realität anpassen, meint sie. Viel Zeit, würde ich mal sagen. Aus ihrer Sicht sei es gut nach Trennung, macht sich besonders, insbesondere gegen Forderung der FDP nach einem genannten Wechselmodell für Trennungskinder aus. Ja. So war das eben noch nicht gemeint. Ne? Richtig, irgendwie Gerechtigkeit will sie nicht schaffen. Genau das habe ich da auch im Hinterkopf zu dem Artikel, dass es eben eine Nebelkerze war. Die Reform des Elterngeldes. Vielleicht noch mehr Zeit mit den Babys verbringen können. Zwar sei der Anteil der Männer, die sich zu Hause um ihre Neugeborenen kümmern, seit Einführung vor 12 Jahren von 3 auf heute über 35% gestiegen, aber das Rad dreht sich weiter. Mit ihnen die Wünsche und Erwartungen. Ja, nur wenn okay. Das Elterngeld noch besser zu machen. Und das ist jetzt das, was man mit Unterhalt machen will. Also das sind zwei getrennte Sachen. Das wäre ja nicht ganz interessant. Ja, okay. Also das verstehe ich jetzt hier nicht so ganz. Weil wenn das sich nämlich nur auf die Neugeborenen bezieht, ich meine, wie viel Unterhalt kosten die denn da schon? Also der Unterhalt hat es ja praktisch gar nicht richtig gesagt, ne? Naja, so. Hier oben steht ja Unterhalt noch irgendwie. Man müsste das Unterhaltsrecht eine Form der Sorge- und Unterhaltsrecht als auch Änderungen im Unterhaltsrecht, ja. Naja, das ist halt nicht konkret, ne? Wirklich für Flexibilität, verschiedene Betreuungsmittel lassen, ja. Ja gut, wir behalten es im Auge. Ja, das ist sehr gut. So, und dann war ja auch noch Fasching, Karneval und der ganze Scheiß letzte Woche. Und 2 Tage, nachdem Frau Kramp-Karrenbauer, die designierte Nachfolgerin unserer Monarchin, einen Auftritt auf irgendeiner, ich glaube, bei ihr im Saarland da oder wo, war diese Geschichte, das Stockacher Narrengericht. Und das wurde im Fernsehen übertragen und da hat sie doch tatsächlich die Frechheit gehabt zu sagen, guckt euch mal die Männer von heute an. Wer war denn vor euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist diese Toilette. Also jetzt erstmal, dass das nicht lustig ist. Ich sondern der fucking angestrengt rüberkommt und dass der Praktikant irgendwie ein paar Klischees zu viel irgendwie oder auch, na, keine Ahnung. Ich fand es nicht lustig auf jeden Fall. Aber nicht im Sinne von moralisch nicht lustig, sondern ich fand es einfach, es hat meine Lachmuskeln nicht stimuliert. Also es verzerrt natürlich eigentlich die Ernsthaftigkeit der Lage, aber es ist einer der besseren Witze, die ich darüber bis jetzt gehört habe, muss ich auch sagen. Ernsthaftigkeit der Lage. Ja, ich meine, es stellt so viel Grundsätze, zivilisatorische Grundsätze in Frage. Was? Wo denn? Mit der dritten Toilette, hallo? Das ist ein Zivilisator. Du trollst mich, oder? Nö. Es gibt einen Grund, warum es getrennte Räume für Männer und Frauen gibt. Oder findest du das sinnlos? Und was hat das mit der dritten Toilette zu tun? Ja, die dritte Toilette bricht ja dieses Konzept komplett auf. Wir reden ja hier nicht über eine Behinderung. Ja, deswegen ist ja der Kampf gegen den Kulturmarxismus so wichtig. Ja, eben. Danke, Mammon. Ja, also ich finde das überhaupt nicht, keine wichtige Diskussion, weil es geht um, keine Ahnung, wie viel Promille unserer Bevölkerung. Und da muss eine andere Lösung gefunden werden, als dass wir an jedem öffentlichen Platz eine dritte Toilette bauen. Das ist Quatsch. Ja, aber das ist ja der Punkt an der Sache. Das ist einfach für so einen geringen Anteil, wenn man der Logik überhaupt folgen will, was ich ja nicht will. Ja. Dann reden wir hier irgendwie gerade im Kreis. Allein der finanzielle Aufwand ist ein Wahnsinn. Ja, aber. Ja. Das Ding ist aber, dass meiner Meinung nach jeder diesen Witz machen können muss, den die Frau Kramp-Karrenbauer da gemacht hat. Und sie hat natürlich einen unsagbaren Shitstorm geerntet dafür, was sie sicher, wenn ihr nicht unter einem Stein lebt, mitbekommen habt. Ja, ja, die macht hat wohl jedes Jahr, also gut, meinst du, ich weiß nicht, meinst du, sie haben sie jetzt eher im Visier, weil sie jetzt nachgerückt ist, oder lag ja, natürlich, klar. Natürlich geht es darum. Da anmerken, dass es ein Witz gegen Männer ist und nicht gegen Transen. Das hat überhaupt nichts mit transsexuell zu tun. Es geht doch um die Männer, die nicht wissen, ob sie stehen oder sitzen sollen. Das Wort Trans oder so kommt gar nicht vor in dem Witz. Du hast ja Trans gesagt, Hashtag irgendwas für Bier. Ja. Oder Trans oder sonst was. Ja, Sven Lehmann von den Grünen. Ja. Erstens, ihre Äußerungen zeugen von Unkenntnis in der Sache. Zweitens, ihre Äußerungen sind diskriminierend und verächtlich machen. Wir haben Fasching gehabt, Sven! Was ein Held. Verstehst du den Sinn davon nicht? Es ist eine gewisse Entgrenzung. Es ist nicht so schlimm wie bei The Purge. Aber es ist eine gewisse Entgrenzung und genau dieses Ventil hat Fasching jahrhundertelang erfolgreich bereitgestellt. Und jetzt kommen Leute wie du und wollen auf einmal an Fasching im Endeffekt, die Leute dürfen sich verkleiden, aber nicht nur politisch korrekt. Und sie dürfen auch Witze machen, aber nur politisch korrekt. Wie wäre es, wenn wir so eine, die Annette hat da sicher noch ein paar Leute, da machen wir so ein Komitee für politisch korrekte Faschingswitze und die machen dann so eine Liste von 100 Witzen im Jahr und die dürfen dann aufgeführt werden auf den verschiedenen Veranstaltungen und da kommt dann immer einer von der Witzbehörde hin und guckt, dass auch ja keiner diskriminierend oder verächtlich machen. Vor allem, das Ding ist doch auch bei Witzen, du gehörst doch gerade nicht dazu, wenn über dich kein Witz gemacht wird. Du wirst von der Gruppe und der Gesellschaft ausgeschlossen. Wenn du nicht auch Zielscheibe des Spottes wirst, dann ist es schlecht um deinen Stand in der Gesellschaft bestellt. Gerade das Ausgrenzen, dass man über dich keine Witze machen darf, da würde ich mir einen Haufen Gedanken machen, weil solange über dich gewitzelt wird, ist alles in Ordnung. Wenn die Leute aufhören, über dich Witze zu machen, dann ist irgendwo ein Problem innerhalb der Gesellschaft vorhanden und du gehörst nicht wirklich dazu. Ich meine, im Freundeskreis, man macht doch dauernd über sich Witze. Über euren Chef, mit dem ihr euch nicht so gut versteht, über den könnt ihr keine Witze machen. Das heißt, ihr seid mit dem nicht so gut dicke. Das heißt, es ist wichtig, Witze zu reißen und desto größer dein Witzumfeld ist, desto besser bist du in dein Umfeld integriert. Also ich würde mir da einen Kopf machen, wenn man über mich keine Witze machen dürfte. Aller Abel, du bist dumm wie ein Esel und doppelt so hässlich. Ja, sowas nee, ist... Nee, Moment mal. Hm? Das trifft eigentlich eher auf andere Leute zu. Zum Beispiel Medienexperten für IT-Fragen. Ja. Ist mal wieder so ein Fall von die Antwort auf den Tweet ist viel besser, die da unten angeschnitten ist, als der Tweet da oben steht. Ja, ich lese mal kurz vor für die Leute, die uns nur im Audio zuhören. Das ist von Sascha Lobo. Der hier schreibt, ehrlich gesagt kann ich Gender-Gaga auch nicht leiden. Zum Beispiel, wenn jemand wie Zar behauptet, es gäbe nur zwei Geschlechter oder absurderweise Männerbezeichnungen für Frauen verwendet. Und das, was unten drunter steht, ist ein Gender is a social construct, but being fat is genetics. Oh Gott, das ist so gut, das Meme. Und darunter sagt jemand, Strohmann, wo ging es in dem Post um Adipositas? Das ist ja der allerbeste. Oh Scheiße. Oh. Ja, Sascha. Du bist ein guter Typ, du bist echt mutig und du hast die Chuzpe gehabt, dich dahinzustellen und zu sagen, ja, ihr Leute, die an zwei Geschlechter glauben, ihr seid rückständige Idioten. Und dafür kann ich dir nur gratulieren, Sascha, dafür braucht's Mut. Dafür muss man gegen den Strom schwimmen, dafür muss man Rebell sein, dafür muss man auch mal was riskieren, Sascha. Finde ich toll von dir, dass du das tust. Du bist echt eine Lichtfigur. Danke. Hashtag Gratismut. Gott, ich kann so viele Schimpfworte sagen gerade. Ja, aber es gibt auch gute Ideen. Ein Aufruf zum Widerstand. Schluss mit dem Gender-Unfug. Das hat diese Woche auch ein bisschen Wellen geschlagen. Weiß nicht, ob ihr es alle mitgekriegt habt. Ist ein Aufruf von einem ganzen Haufen Leuten inzwischen. Aber die ersten 100 Unterzeichner waren vor allem so aus dem Bereich Sprachwissenschaftler, Autoren, Journalisten, alles Mögliche in Richtung Leute, die wirklich mit Sprache arbeiten. Und das ist ein ziemlich knallhartes Manifest zum Thema, wir brauchen diesen Blödsinn nicht, wir brauchen keine Sternchen, wir brauchen kein Innen, wir brauchen vor allem nicht Studierende und solchen Blödsinn. Ja. Sehr, sehr schön, schaut es euch auf jeden Fall mal an und unterzeichnet es im Zweifelsfall, auch wenn ihr Lust habt. Ja, schön zusammengefasst, warum dieser ganze Gender in der Sprache Schwachsinn und Quatsch ist. Und bisher auf einem ganz guten Weg, glaube ich, von den Unterschriften her. Ja, und dann direkt versucht worden zu diskreditieren über... Ja, hast du was anderes erwartet? Nicht wirklich, ja. Hast du den Taz-Artikel gelesen? Ich glaube, den... Ja, ja, okay. Ich habe nur davon gelesen, das hat mir schon gereicht. Ja, also... Es gibt ja immer dieses Ding, man darf halt auf Leute nicht einprügeln, einfach nur, weil sie eine Meinung haben und so. Aber hier haben wir den Daniel Kretschmer, Chef vom Dienst bei der Taz. Also durchaus auch ein Leitartikel hier schon fast. Ja. Wir haben hier eine Kartoffel und ich weiß nicht, was das andere ist. Ein Zwiebelkuchen oder ein Apfelkuchen? Oder nee, das sieht aus wie Oregano, was da oben drin. Keine Ahnung, was das sein könnte. Nee, Kresse. Ist das Kresse? Ja, wer weiß. Aber wichtige Fragen klären wir später. Aber ein Aufruf zum Widerstand. Drunter geht heute gar nichts mehr. Würde selbstgerechter Zorn den Körper durch die Harnröhre verlassen, ertrinken, würden die 100 Erstunterzeichnerinnen des Aufrufs Schluss mit dem Gender-Unfug in ihren eigenen Ausscheidungen. Sag mal, wie Goebbels geht's noch, Daniel? Wie Goebbels geht es noch? Ja, ist das nicht ein Zitat aus dem Untergang? Sie werden da saufen in ihrem eigenen Blut. Ja. Macht's okay. Das noch besser oder macht's das noch schlechter? Ich komme gerade nicht mit. Würde selbstgerechter Zorn den Körper durch die Harnröhre verlassen, ertrinken, würden die 100 Erstunterzeichnerinnen des Aufrufs Schluss mit dem Gender und von ihren eigenen Ausscheidungen. Selbstgerechter Zorn anlässlich von so ein bisschen Genderkritik? Ich will gar nicht wissen, was für ist das dieser Hass, von dem alle immer reden? Ja. Der tut mir so ein bisschen leid. Der hat anscheinend Probleme. Ja, bei dem steht auch in der Beschreibung, zweiter Platz im Sackhüpfen des 8 Jahre des Ferienlagers Großreschen 1983. Ja, ist das passiert. Im Jahr 1983 in Großreschen, da kam das Trauma über ihn. Fantasien runterschreiben bei der Taz. Literaturstipendium des Landes Sachsen-Anhalt 2004. Alter, einen Büchereiausweis hätte es auch getan. Man braucht für Literatur nicht studieren. Also, das ist eher ein Abschrecken der Auszeichnung in meinen Augen. Dass alles man sagt, nur, weil er nicht den ersten Platz bekommen hat. Oh Gott, hätte er nicht gewinnen lassen. Meine Güte. Zu den mutigen Mana in... Zählen solche bezahlten Witzfiguren wie Nur und Hallervorden, deren Wutbürgerteam aus deren Wutbürgertum aus offensichtlichen Gründen gerade noch vor Invektiven wie Staatsfunk Halt macht. Dazu so nervtötend besserwisserische Gestalten wie Bastian Sick, der sein Geld seit Jahren damit verdient, Sprache zum Regelvollzug zu machen. Ewiger Lingua-Knast ohne Freigang, aber dafür mit Genitiv-S. Kai Diekmann und ein paar Profen obendrauf und fertig ist der ideelle Gesamtkartoffelauflauf. Sag mal, bist du noch ganz bei uns, Daniel? Und da stellt sich für mich dann wiederum die Frage so, wie weit ist das Problem verbreitet, dass du Blei in den Trinkwasserröhren hast? Also passiert das häufig oder ich, keine Ahnung. Das kommt mir da immer so in den Kopf. Das ist vielleicht böse. Ich will dem Herrn jetzt nichts unterstellen, aber ich frage mich dann immer so, Blei im Trinkwasser? Ja, nein, vielleicht. Traurig an dieser jämmerlichen Parade kleinbürgerlicher Würstchen ist der Zuspruch einzelner Künstler Innen, deren Sprachverständnis doch jenseits bürokratisch-nationalistischer Selbstvergewisserung liegen sollte. Schreibt und denkt doch, was ihr wollt, Katja, Judith, Rainer, Günther. Aber macht anderen keine Vorschriften, sondern Mut. Mut, Konventionen zu brechen. Mut, sich vom Kollektiv zu lösen, dabei auch Fehler zu machen, albern oder lächerlich zu sein. Denn es braucht selbstverständlich Mut, das eigene zu finden, es im Regelbruch sichtbar zu machen und zu behaupten. Das muss man nicht unbedingt unterstützen. Die jungen Leute spinnen sowieso und kaufen eure Bücher nicht. Aber wenn ihr fragt, wem die Zukunft gehört, ich tippe auf den Genderstern, nicht Stehpinkler. Weißt du, was... Und da finde ich das wiederum so lustig. Also es gibt ja bestimmte Hinweise, dass ein Stück weit deine politische Einstellung vererbbar ist. Und dann sehe ich hier diesen Menschen, der mir was für Gender-Stern erzählt und denke an die andere Frau, die mir erzählt, wie toll das ist, keine Kinder zu haben. Und was ich mich häufig frage, ich habe dafür keine eindeutigen Belege, aber was ich mich frage ist, ist dieses Völkchen, diese Art zu denken, wird das in 100 Jahren aussterben oder in 200 Jahren? So, weil ich das ist Unfug. Ich fände es toll, wenn er nicht mehr herumgesponnen wird. Und manchmal hoffe ich dann heimlich, dass Character Realism real ist. Also. Aber ich hätte eher eine Masche, um irgendwie Aufmerksamkeit zu ziehen oder im Shitstorm loszutreten oder so, dass er mal seinen Mitarbeitern zeigen wollte, wie das geht, dass man mal richtig ein bisschen, ne, Aufmerksamkeit kriegt oder so für so ein Bullshit. Kommt mir ein bisschen so vor. Ich meine, eigentlich sollte er doch ein gutes Vorbild sein für die Leute da. Ja, und dann lässt ja ausgerechnet sowas ab. Also, da ist so die Zielstellung wirklich fraglich. Gut, ist halt auch Marketing. Also. Ja, eben, das meine ich. Mhm. Zusätzlich zu Karneval wurde auch die Sau weiter durchs Dorf getrieben. Mhm. also die Geschichte mit dem, wo kommst du her? Und es ist so schrecklich, dass man... Oh, ja, hier steht's ja schon. Nee. Seht ihr es? Ah, nee, man kann es kaum lesen. Ich weiß nicht, wie lange man sich noch dafür rechtfertigen muss, dass man von hier ist. Und dazu gerade dieses Grinsen von dem Typ ganz rechts von mir aus gesehen. Ah, weiß nicht, ohne Ton, mit Ton, oder weil mit Ton müsstest du, ohne Ton müsstest du noch ein Stück hoch scrollen, damit die Leute die Untertitel lesen können. Aber ich weiß, war da Musik dabei? Aber es ist halt privater Inhalt, ne? Boah, jetzt kommt sogar noch Werbung. Oh, ist ja ekelhaft. Bautechnikerin also in München gesucht. Ich soll mir eine ich wollte gerade sagen, der Test wird sich aber gehen lassen. Ja, hier, die Weltraumaffen werden Ihnen nicht präsentiert von Stepstone.de. Das ist zufällig. Wir machen keine Werbung. Das hat nichts. Das schalten Sie halt Ihre Werbung nicht vor. Genau. Wir bleiben Hirschquelle treu. Genau. Eben Hirschquelle mit dem guten Uran. Ja. Ich bin doch deutsch. Oder etwa nicht? Naja, wohl nicht. Weil sonst, was machst du sonst in so einem Video? Also. Ja, also du... Bist ja, also, außer du bist nur eine Schauspielerin, die das als ideologische Propaganda verkauft. Also kann ja auch sein. Ich werde in der U-Bahn, beim Friseur, beim Zahnarzt, im Zug, im Bus immer gefragt, woher ich komme. Ich fahre viel Bus, ich fahre viel Zug. Ich habe noch nie jemanden neben mir sich hinsetzen sehen und zu irgendeinem x-beliebigen migrantischen Mitbürger sagen hören, wo kommst du eigentlich? Ja, doch, pass auf, da gibt's eine Variante, so, ja, wo ist denn Ihre Fahrkarte? Ja, ich habe keine. Ja, wo wohnen Sie denn? Meistens fragen die Schaffner eher, wo ihr hingeht. Aber gut, ich meine, sei es mal zugute halten, die Dame sieht ja nicht allzu schlecht aus. Vielleicht wird sie angesprochen von irgendwelchen Leuten, einfach nur um Konversation zu machen oder mit anderen Hintergedanken. Und dann ja, ist das so oft die ersten Sachen, die man fragt. Ne? Dann würde ich sagen, von draußen oder so. Ne? Nur so eine Zwischenfrage. Ist das hier jetzt von Funk oder von Zeit? Von Zeit. Wo ist da der Unterschied? Funkzeit. Funkzeit. Gleichgezeitet. Es wird bald so wie Disney. Funk wird alles übernehmen mit seinem Geld. Naja, würde sich ja auch lohnen, einfach die Möglichkeiten, die man hat beim Produzieren von Content, auch zu verkaufen an zum Beispiel die Zeit. Ne? 20th Century Funk. gleich für die Streamtitel notieren. Ja, okay, die kommen jetzt alle aus irgendwelchen Städten. Wunderbar. Ja, meinst du, du kannst den Leuten das ansehen, ja, wie die denken? Das ist aber rassistisch, würde ich sagen. Man kann sehen, dass Leute denken, aber nicht unbedingt, was sie denken, natürlich. Kann es sein, dass die Leute, die die Vorurteile haben, auf der anderen Seite von dem Bildschirm sitzen, von mir aus gesehen? Ja. Also, dass die Was? Ich habe sagen, nicht hier, das mitbekommen. Ding finde ich großartig. Schade. Sie spricht von einem kommunikativen Tango, der ausgefochten werden. Hier, dieser kommunikative Tango, der dann jedes Mal ausgefochten wird. Erstens, Tango tanzt man. Tango fechtet man nicht. Zweitens, was soll das für eine Metapher sein? Was soll die mir sagen? Ich meine, ich kann es mir vorstellen, aber also an den Metaphern arbeiten wir noch. Das ist einer der schlimmsten Sätze, den ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, Mädchen. Und nicht, weil du Ausländerin bist, den könnte jeder, der irgendwie 13 deutsche Vorfahrengenerationen hat, genauso schlecht bringen. Wo kommt Aber diese Metapher eigentlich wirklich her? ja. Ja. Aus Argentinien oder aus Finnland? So viel habe ich schon rausgefunden. Um die Biografie eines Menschen herauszufinden, den man vorher gar nicht kannte. Unglaublich, oder? Da wollen Leute voneinander etwas wissen. Da wollen Leute miteinander ins Gespräch kommen. Da wollen Leute einen Dialog führen und sie suchen einen. Vielleicht haben die sogar gedacht, hey Mann, ich habe in meinem echten, realen Leben so wenig mit Migranten zu tun. Vielleicht spreche ich einfach mal einen an und guck mal, weißt du? Ja. Und dann frage ich mal, wo er herkommt und wie das so da ist und so. Und Ja, vor allem bei Leute dem kommen Ding, an und sagen, du Faschist. jetzt da drehe ich schon wieder richtig am Rad. Die Muslima mit Kopftuch, die sagt, ich glaube, was oft dahinter steckt, ist die Markierung des Fremdseins. Ja, Das ist eigentlich, ja, das weil ist ein läuft. Meme, ne? Das Ja. kannst du so ausschneiden Also wenn ich jemand und frage, woher kommt, dann ist das die Adressierung von Fremdsein oder des Wenn du Fremdseins. dir ein Kopftuch aufsetzt, dann ist das deine Markierung, dass Auch du das fremd noch. sein möchtest. Also, Und so, mit läuft. Markierungen haben wir in Deutschland hier schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen machen wir sowas eigentlich nicht mehr, Mädchen. Und wenn sich jemand durch seine Klamotten oder eine Markierung einer Religionsgemeinschaft zugehörig zeigt, dann bist du das. Oder einer Markise. Also. Handle immer so, dass die Markise deines Handelns. Wir gehören nicht hierher, weil wir so aussehen und die Wurzeln woanders liegen. Wenn ich dich frage, wo kommst du her oder wo kommen deine Eltern her oder wo stammst du her oder wie auch immer, wo sage ich denn dann, dass du hier nicht hergehörst? Ja, also das hört sie dann. Und das Ding ist ja auch, wenn du jetzt jemand bist, der Rassist bist, dann fragst du nicht, wo kommst du her, sondern sagst du, geh dorthin wieder zurück. Also du tust hiermit nur Menschen ansprechen, die sowieso höflich sein wollen. Glaube ich auch Richtige so ein bisschen Rassisten interessieren sie erreichst du sich hiermit dafür. nicht, aber du tust sozusagen den Diskurs, den normale Menschen miteinander haben, vergiften. Also das schwingt damit so. Aber glaubst du, es gibt jemanden, der an die Überlegenheit der Germanen glaubt? Glaubst du, der guckt sich das an und denkt sich, ah, jetzt lasse ich das mit dem Fragen. Also ich, sorry, ja, ich kann da nur den Kopf schütteln. Also. Oh, dieses Outfit ist sehr süß. Meine Güte. Ja, es passt ganz wunderbar zusammen, schwarz und deutsch zu sein, weil ich es nun mal bin. Ja, aber Lila und Gelb passen nicht so gut zusammen. Meinst du? Finde ich, meine persönliche Meinung. Ist das der gleiche Typ, der sich hingestellt hat und irgendwie mi, mi, mi, ihr Deutschen seid alle so Ja. mi, mi, mi und bla, bla, bla und jetzt willst du auf einmal einer von uns sein, oder was? Aber das war ja nur ein Entscheid Charakter, den er dich! da gespielt hat. Hat er mir ja damals in Hannover gesagt, das wäre ja nur ein Charakter gewesen. Ah, ja. Ich spiele auch nur einen Charakter. In Wirklichkeit bin ich wesentlich extremer und reaktionärer. Quatsch. Es ist Nein. für sie einfacher, dich zu fassen. Was? Was? Hä? Ja, nun, man versteht jemand anders besser, wenn man auch ein bisschen weiß, wo er herkommt. Ja, klar, vielleicht hat es sogar was dran. Ja, wahrscheinlich meint sie damit, aber so, dann wissen sie, in welche Stereotyp ich reingehöre. Also. Ja, aber da weiß ich doch gleich, ich biete ihr nicht von meinem Salami-Brot an, erstmal, weil bei Leuten aus der Weltgegend es oft halt Probleme mit der guten Salami gibt, die ich esse. Punkt. Ja. Bietest du normalerweise den Leuten im Bus dein Salami-Brot an? Wenn die nicht aussehen, warum denn nicht? Mars läuft durch den Bus und sagt, sag mal, wo kommst du denn her? Salami, bitte. Nein. Doch, woher weißt du das? Ja, undurchdringliche Blackbox. Ja, als ob jemand will sich mit dir unterhalten. Und da, deswegen ist er ein Rassist. Läuft. Also Leute, wenn ihr irgendwann mal jemanden sieht mit dem Weltraumaffen-Logo auf dem T-Shirt, wo drunter steht Free Salami, dann ist es der Mars. Ja. Ich meine, weißt du, ethnisch undurchdringliche Blackbox. Eine Freundin von mir, der hat in den USA ein Austauschjahr gehabt. Und die Schüler dort haben sie mit einem Sieg Heil und mit ausgestrecktem Arm begrüßt. So, ich keine Ahnung, du wirst halt in die Box gepackt. Und sie ist halt Deutsche, keine Ahnung. So, ich weiß nicht. So. Ja, und vor allen Dingen, sie wollen ihre Klischees bestätigt sehen, das wollt ihr doch auch. Das ist doch auch nur euer Klischee, dass die ihre Klischees bestätigt sehen wollen. Das wisst ihr doch auch nicht, wo die Leute drauf hinaus wollen. Also, wenn ich mit einem Kollegen losgehe und der ist jetzt Moslem und ich gehe am Kiosk was zu trinken holen, dann werde ich ihn vielleicht fragen, ob er nimmt doch kein Bier oder so, oder? Oder doch? So. Also, wenn das ein Treffer ist und er nimmt keins, wie ich das angenommen habe, dann ist das doch ein Treffer, dann freue ich mich doch. Also, wo ist das Problem dabei? Und wenn er sagt, nee, kein Problem, ich trinke ein Bier, hole ich zwei. Genau. Aber so Unterdrückung. Ja, ich will nur das Klischee von einem trinkenden Moslem bestätigt sehen. Ja, die Leute sind so verklemmt, ey. Das ist das Verletzende, wenn jemand sagt, ach Marokko, ach so. Das verstärkt das Gefühl, dass man hier nicht ganz dazu gehört. Gefühl, ganz wichtiges Wort in dem Satz. Ja, aber Leute, wenn die jetzt einen Pass in der Hand haben, wo Deutsch draufsteht, warum solltest du dich da nicht dazugehörig fühlen? So, du würdest doch dieses Dokument nicht besitzen. So, ja, und vor allem, was ich mir jetzt gerade die ganze Zeit denke, ist so, dieses Video könnte eigentlich auch von der identitären Bewegung produziert werden. Und dann so aber mit dem Punkt quasi, dass man sagt, so Leute, ihr fühlt euch doch jetzt hier so doof und so ausgegrenzt, geht doch dahin quasi, wo alle so aussehen wie ihr oder so. Dann braucht ihr euch auch nicht mehr so blöd fühlen. Ja, wortwörtlich. Also. Aber das ist ja auch das Ding. So ein Beitrag ist ja Marketing-Campaign für die eBay. Also das merkt der Mainstream nur nicht. Man ist irgendwie anders, ja, weil du dir ein Tuch um den Kopf wickelst. Aus keinem anderen Grund. Ja, aber nicht nur irgendwie, sondern ganz schön bestimmt. Ja, aber das Ding ist doch, es würde sie ja niemand, also klar gibt es so eine Einordnung, dass wenn ich eine Muslimin mit einem Kopftuch sehe, dann denke ich mir, oh, das muss eine gläubige Muslima sein. Ja? Und wenn ich irgendeine türkische Frau in der Stadt sehe, die kein Kopftuch trägt, dann mache ich mir darüber gar keine Gedanken. Ne? Ja. Aber du selber beschwörst das doch herauf. Unglaublich, echt. Und natürlich, wenn man die Leute darauf hinweist, dass man das nicht fragt, kommt dann gleich eine aggressive Abwehr halt. Das habe ich gar nicht so gemeint. Ich war ja nur neugierig. Das ist eine aggressive Abwehrhaltung, oder was? Ja. Mit Kampagne könnte es jedenfalls richtig liegen. Das ist ja auch, denke ich, ein Funkzeug, ne? Das ist von der Zeit. Das kann nur jemand sagen, der die Lebenswirklichkeit nicht hat und der nicht weiß, was es bedeutet, solche Fragen Tag ein, Tag aus zu erleben. Oh. Das heißt doch aber, dass sie bei derselben Produktionsfirma einkaufen. Respektive, dass wir dieselben möglicherweise machen. Ich habe doch eben schon mal gesagt, wenn man wie Funk die Mittel hat und die Studiokapazität und so, warum soll man dann nicht für die Zeit oder sonst wen? Ja, das mag sein, aber ich meine, Leute in der Kartei, die man dafür braucht. Ja, diese Leute. Bei so einem Funkvideo, dann kommt man ja auch zu solchen Firmen, da kommt man ja zu Produktionsfirmen, die sich ja auch anbieten, politische Kampagnen zu machen und die da auch beschreiben, dass sie das schon tun für die Bundeszentrale politische Bildung und so weiter. Ja, aber es kann auch genauso gut sein, dass es von der Zeit selber, weil die Leute, die sind ja im öffentlichen Fokus, die kennt man ja. Wie das dann so ist, und dann ruft man die dann halt irgendwie an, um so ein Video darüber zu machen, Slow News Day, keine Ahnung, weil es nichts anderes gibt gerade, aber ich weiß ganz genau über dieses, wo kommt ihr wirklich her, da haben wir uns vor Jahren schon drüber lustig gemacht, dass wir gerade erst angefangen haben mit dem Streamen. Ja. Und dann aber Empathie und Selbstreflexion, ja, das müssen die anderen dann aufbringen, die euch irgendwelche Fragen stellen. Oh, tut weh, ja. Aber ihr natürlich nicht, ne? Ihr müsst das nicht hinterfragen, warum euch das so anpisst, dass die Leute euch irgendwas fragen. Oder irgendwie mal Verständnis für deren Standpunkt irgendwie aufbringen oder so. Wenn sich das erstmal bereit dreht, sozusagen als Verhalten, dann kriegst du von jedem zweiten Ausländer, den du fragst, danach zu hören, irgendwie, frag mich nicht, schnellst du ein Nazi, Rassist oder so. Dann ist das auch irgendwie andersrum schmerzhaft. Ja, und also ich glaube, das war sogar zu dem Thema, der Ali Utlu hat diese Woche irgendwie geschrieben, das Problem ist halt eben nicht sowas von hier und Krams oder so, sondern irgendwie die muslimischen Leute, die ihren Töchtern nicht erlauben, eine Beziehung mit einem Deutschen zu haben oder so. Das sind die Probleme. Ja. Es geht bei Rassismus nicht darum, wie es gemeint ist, sondern wie es bei der Person ankommt. Das ist unglaublich. Das fand ich auch. Es ist kein Problem, wenn man Sachen nicht von vornherein weiß. Was ist denn zum Beispiel mit der Sache, von wo du herkommst, wenn ich die nicht vornherein weiß? Ne? Kein Problem, wenn du dumm bleibst. Aber es ist eine andere Sache, wenn man es einfach nicht annehmen will. Ja. Ja. Das, was ich will, ist das einzig Gültige, und ihr allen anderen Leute, was euch irgendwie in den Kopf kommt, das ist alles falsch und böse, ihr müsst mal empathischer sein. Es geht bei Rassismus nicht darum, wie man es gemeint hat, ja. Es geht nur darum, wie man es verdammt nochmal gemeint hat, du Idiot. Darum, wie es bei der Person ankommt. Ja, das ist genau dieses Ding. Ne? Also das würdest du in Alabama in 60er Jahren, würdest du das, wenn du das einmal erzählen würdest, würden die sich kaputt lachen. Es geht nicht darum, wie es gemeint ist, es geht darum, wie es bei dir ankommt. Ja. Also irgendwo, wo wirklich Rassismus herrscht, da würden sie... Also wenn das der Rassismus ist, den wir in der Gesellschaft haben, haben wir absolut kein Problem mit Rassismus. Absolut gar keins. Also... Sorry, ich keine Ahnung. Ja, das stimmt ja irgendwie auch nicht ganz, ne? Es gibt ja durchaus hier und da Probleme mit Rassismus und mit Nazis. Ja, eben, aber ich meine, nicht auf so einem Niveau eben, ne? Ja, also, aber nicht mit dieser Frage Art von Rassismus, die er meint. Ja, das auch, ja, genau. Sondern richtig mit Gewalt halt, vernünftig sozusagen. Ja. Echter Gewalt eben. Ja, bessere Fragen. Was kann man denn fragen? Ich würde dich zum Beispiel, wenn du so stark religiöse Insignien trägst, nicht ansprechen, weil ich weiß, dass in der Regel also der Verstand gemindert funktioniert, wenn man Religion stark befolgt. Deswegen, ich würde dich gar nicht ansprechen, weil mir wäre das zu blöd. So. Ich würde lieber mit einem Obdachlosen sprechen. So, ich, keine Ahnung. Also. Und es ist nicht bös gemeint. So. Einfach nur starke religiöse Symbole? Nein, danke. Ja, das fragen dich die Leute ja dann wahrscheinlich auch alles, was sie jetzt meinen, halt irgendwelche anderen Sachen. Die kann man ja auch noch fragen, wenn man das eine Ding geklärt hat, was einem als allererstes einfällt. Ich meine, wenn man jetzt jemanden trifft, jemanden neuen, den man nicht kennt, dann ist es ja auch erstmal, hat man ja nichts außer irgendwelchen oberflächlichen Kram. Ne? Also ich meine... Wenn man nur zuerst nach Farbe fragt oder so, oder nach Herkunft, ja, kann man da vielleicht eine kleine Besessenheit oder so, eine Obsession drin sehen, vielleicht aber ja eigentlich auch nicht, ne? Es ist ja auch exotisch ein bisschen für uns eins. Das ist ja auch durchaus nicht negativ besetzt. Ja, aber das allein ist ja schon ein Angriff, was du gerade gesagt hast. Ja, es weckt aber trotzdem Interesse. Das ist ja nun mal so. Guck mal die deutschen Schlagersänger durch, das waren alles Ausländer. Die Deutschen lieben ihre Ausländer. Das kann überhaupt nicht sein. Ich habe immer nur Ausländerfeindlichkeit erlebt in die Geschäft. Von den 70er Jahren an haben sich alle über meinen Akzent lustig gemacht. Ich konnte Erfolg haben, wie ich wollte. Die Leute haben immer gelacht. Das war schrecklich. Wenn es sich wirklich um normales Gespräch handelt und in allen Beispielen, die hier auch genannt haben, keiner hat ja gesagt, dass es irgendwie ein aggressives Gespräch war oder so, sondern einfach ein freundliches Gespräch, wo die Leute wahrscheinlich eher versucht haben, Gemeinsamkeiten zu finden, um das Gespräch weiterzuführen. Ja, und nicht irgendwie ein Merkmal des Andersseins oder was die da gesagt hatte. Ja, hier haben wir mal einen Punkt, wo jemand zurückrudern musste. Ich weiß gar nicht, ob wir damals darüber gesprochen hatten, aber es kam mir irgendwie bekannt vor mit Hygienemuseum und so. Da ist eine Frau, nämlich die Buchhändlerin Susanne Dagen, bei einer Tagung von einem Workshop ausgeschlossen worden. Und zwar wurde da behauptet, sie sei Rechtsextremistin und habe die Tagung gestört. Kennen wir irgendwie auch aus Gamergate-Zeiten so, wo Leute einfach irgendwo sind und dann als Garbage-Humans und Harassers bezeichnet werden. Einfach mal so. Ja, aber jetzt hat das Landgericht Dresden ihre Klage darüber entschieden und die darf halt weder eine Rechtsextremistin genannt werden, noch darf ihr nachgesagt werden, dass sie diese Tagung gestört hat. Scheint also irgendwie da keine schlüssigen Beweise gegeben zu haben. Ja. Vorläufige Entscheidung, also im April wird es dann entweder bestätigt oder schauen wir mal. Man kann nur hoffen für die Freiheit der Gedanken in Deutschland, dass das bestehen bleibt. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Also, das ist ja gut. Sollen die Leute nicht sagen, wir hätten keine guten Nachrichten? Mindestens alle 60 bis 90 Artikel haben wir eine gute Nachricht. Das beschwert euch nicht. Ja, da kommt aber gleich wieder sowas hier. Also diese Frau, ich meine, man sieht schon das Foto, ist kein gutes Foto, aber ich glaube, man kann erkennen, diese typische feministische Haltung dieser Frau. Ah, jetzt habe ich hier das Archive auch zu Hause offen und kann es nicht lesen. Weil das so einen dummen Read More-Button hat. Jetzt. Die hat halt über die üblichen Schwachsinnigkeiten geredet. Hier Intersektionalität, Colorblindness und so. Sie sagt halt, dass wir alle oder viele Weiße sagen, ja, aber ich habe doch gelernt, alle Leute gleich zu behandeln und farbenblind zu sein. Aber in Wirklichkeit haben wir das zwar alle von unseren Eltern oder unseren Lehrern gehört, aber wir können das gar nicht. Also wir können nicht objektiv sein. Wir können nicht colorblind sein. Egal wie hochentwickelt wir sind, egal wie sehr wir Ratio über Stammhirn stellen können, wir sind nicht in der Lage. Ja? Und eine Person, die das nicht versteht, die versteht die grundsätzlichen Zusammenhänge der Gesellschaft nicht. Sie steht und versteht keine Kultur und sie ist nicht selbst, also sich nicht ihrer selbst bewusst. Und ich muss den weißen Leuten hier sagen, ja, wenn die People of Color uns sagen hören, denken sie sich nicht, okay, ich rede mit einer weißen Person, die woke ist, ja. Normalerweise rollen sie mit den Augen und eine Wand geht rauf. Also man darf den Leuten auch nicht sagen, dass man sie gleich findet oder dass man keine Unterschiede macht, weil die wissen ganz genau, dass man Nazi ist. Die Angela ist eh so eine Rassenkriegsadvokatin. Also ihr Buch White Fragility ja schon ein paar Mal vorgestellt. Also absolute Hardcore Critical Whiteness Studies, richtig am Arsch, Alter. Eine Freundin von ihr sagt, wenn ich eine weiße Person sagen höre, dass sie farbenblind ist, denke ich, dies ist eine gefährliche weiße Person. Dies ist eine weiße Person, die, um ihr Weltbild aufrechtzuerhalten, meine Realität verneinen muss. Wow, also ich... Race War... oder so. So ja, in der Absolutheit wäre das vielleicht sogar richtig, aber selbst wenn man versucht jetzt, sagen wir mal, farbenblind zu sein, also, uns ja nicht. Das, wofür die Frau steht, die Robin DiAngelo, das ist Rassenkriegsadvokatin. Ich wette mit ihr, wenn sie mich verklagen würde für diesen Satz und ich aus ihrem Buch vor Gericht zitieren darf, geht das durch, dass ich sie Rassenkriegsadvokatin nennen darf. Das wette ich mit euch. Das, was in ihrem Buch steht, ist einfach nur, ja, also Race War Now Gelaber. Also wortwörtlich, aber halt von einer linksextremen Linse aus. Also richtig am Arsch. Also, und ich bin damals, 79 bin ich umgezogen. Wir haben damals im großartigen Düsseldorf gewohnt. Dann bin ich in die hessische Pampa verschleppt worden. Und mein erster, bester Freund in der zweiten Klasse und lange Zeit danach war ein Schwarzer. Und das war mir gar nicht so bewusst als Kind irgendwie. Und der ist deswegen auch nicht gehänselt worden, weil er ein netter, umgänglicher, freundlicher Typ war, der eben so einen Schwachsinn noch nicht gehört hatte. Der war einfach ein guter Freund mit vielen Leuten da, aber halt mein bester Kumpel. Ist anekdotisch, klar, aber wir hatten eine Zeit, in der das besser war. Wir hatten so eine Zeit, wo Colorblindness wirklich das Modell war, nach dem wir versucht haben zu leben. Und das geht jetzt nicht mehr. Ja, ich habe sogar auch eine krassere Story, nämlich als ich auf der Realschule war, da war der einzige schwarze Schüler in der ganzen Schule, war der Schulsprecher. Nö. Also die hatten den direkt zum Schulsprecher gewählt. Also, ja gut, ja, vielleicht auch eine Art von Unterdrückung, keine Ahnung, wie man es nimmt. Aber. Ich bin aber doch mal belastet. Ja, ich glaube, dass diese Leute daran schuld sind, dass wir jetzt wieder so einen Schwachsinn haben. Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Robin DiAngelo, das ist, also ich... In ihrem Buch hier, Ideology of Individualism doesn't take into account structures. Ja, der komplette westliche Zivilisation ist auf der Ideologie des Individualismus fundiert. Das ist auch der Grund, warum wir so erfolgreich in allem sind, was wir tun. Und wenn man das so abschafft, wird es einfach nur bergab gehen mit allem, was wir machen. Punkt. Also da gibt es kein Aber oder But, aber das ist ein... sozusagen ein Tenet von den Critical Whiteness Studies. Wir reden auch Intersections of Race and Gender und Weißsein ist eine politische Ideologie per Weißsein. Das heißt, du bist ein Ideologe, der das weiße Patriarchat aufrechterhält, einfach nur dadurch, wie du geboren bist. Wenn die Leute das sich anhören und nicht sagen, das ist halt Rassismus per Definition, verstehe ich es auch nicht. Und die Leute, die machen ja immer die große Werbung, dass jeder, der für Individualismus ist, dass das alles Rassisten sind. Und sie schreibt selber auch, white progressives do the worst for race relations. Also, dass ihre eigenen Allies sind im Grunde die schlimmsten. Wo ich mir einfach nur denke, meine Fresse, ideologische Verblendung bis zum geht nicht mehr. Wortwort Rassenkriegsadvokatin. So würde ich die nennen. Also, und es wäre es mir auch wert, irgendwann mal vor einem Richter zu stehen. Weil ich bin mir 100% sicher, mit Zitaten aus dem Buch, das geht durch vor Gericht, hundertprozentig. Um auf der sicheren Seite zu stehen. Abel redet hier nicht von dem eingeblendeten Artikel von Frieda Ackermann. Hm? Ja. Sondern der vorhergehenden Dame. Ja, eine Sache wollte ich aber noch sagen, die Dame ist an der Washington DC University, aber die hat den Vortrag halt an der Boston University. Und die Boston University, die ist ja neben Berkeley in Kalifornien quasi die Brutstätte oder die Kaderschmiede, sage ich jetzt mal, für den intersektionalen Nachwuchs. Die Ocasio-Cortez kommt ja beispielsweise auch von da. Und ja, die haben sehr viel Einfluss in die amerikanische Politik, auf die Democrat Party zumindest. Boston University. Die Boston University war doch, glaube ich, auch die das Center for Intersectional Justice hervorgebracht hat, was ja ein Ableger ist von den Critical Whiteness Studies in Berlin. Also, okay. Das würde ich richtig im Kopf haben. Also. Ja, und hier, wie gesagt, haben wir eine Kolumne mal wieder prominent platziert vom Spiegel von Frieda Ackermann. Neorassismus. Ist das schon so eine Kategorie jetzt bei Spiegel? Neorassismus? Nennen wir es doch Wurzelmanie. Allergische Reaktionen, Schnappatmung und Abwehr. Wie wäre es einmal mit einem entspannten, sachlichen Umgang mit dem Thema Rassismus? Vielleicht befinden wir dann sogar einen besseren Begriff dafür. Also, da klingeln bei mir natürlich gleich alle Glocken, wenn jemand von den neuen deutschen Medienmachern wie die Frieda hier fordert, dass andere Begriffe gefunden werden für Dinge. Vielleicht merken sie auch langsam, dass Rassismus ausgedient hat, weil sie es jetzt schon an alles geklebt haben, was geht. Keine Ahnung. Vor ein paar Tagen war es wieder soweit. Ein Musiker wird interviewt und sagt, ich bin Steirer, durch und durch. Original, bis in den letzten Blutstropfen. Ich verschlucke mich fast an meinem Bissen, aber die Moderatoren reden einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Normaler Smalltalk in Österreich. Ich meine, Paulanergarten sowieso irgendwie, aber lass uns das mal auf der Zunge zergehen. Der meint einfach, er ist wahrscheinlich, ich bin ein Steiner durch und so, ja. Sowas, damit er Platten verkauft und sie. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich da sagen soll. Was darf man denn überhaupt noch sagen, Frieda? Im Internet haben viele Deutsche, die oft für Ausländer gehalten werden, unter dem Hashtag von hier nervige Alltagsdialoge beschrieben. Viele finden es ärgerlich, immer wieder nach dem Ursprungsland gefragt zu werden, um am Ende einen seichten Smalltalk über das Herkunftsland ihrer Vorfahren zu führen. Auch mich hatten die verbale Ausbürgerung, Frieda. Ausbürgerung, das war Wolf Biermann in der DDR und so, weißt du? Ernsthafte Dinge. Aber das jetzt gleichzusetzen und mitgefragt werden, woher ich komme, ist schon ein ziemlich starkes Stück. Wird heute, glaube ich, noch übertroffen von einer anderen Veranstaltung von einer NGO. Aber Frieda hat bisher jetzt mal den ersten Preis für dünnen Sinn. Interessanterweise zählt Rassismus nicht zum Bildungskanon in Deutschland. Ja, genau so hat es in den USA auch angefangen. Multikulturalistische Reform des Schulcurriculums. Und dann hat man später den Kanon verändert und ganz viele andere neue Bücher dazu gepackt. Ja, das war in den 80ern und 90ern. Und von diesen Änderungen hat es dann nochmal 2 Jahrzehnte gedauert, bis du sozusagen die SJW-Generation herangezüchtet hast mit Reformen innerhalb des Schulcurriculums. Und hier in Deutschland möchte man das genau so machen. Genau 1:1 Blaupause aus den USA nachkopieren. Ja, aber Fakt nochmal, wie kann denn der Rassismus nicht zum Bildungskanon in Deutschland gehören? Was ist das für eine unverschämte Behauptung, Frieda? Weil, also ich habe allein die Nazi-Zeit und damit Rassismus, ja, und zwar in seiner abgefucktesten Form, die wir je erlebt haben, 3 oder 4 Mal besprochen. Ich war in einem KZ während meiner Schulzeit mit einem Schulausflug. Ich habe einiges über Rassismus gelernt und vor allem, dass halt Nazis, egal aus welcher politischen Ecke sie kommen, Arschlöcher sind. Ja. Und Frieda, das lasse ich mir von dir nicht kleinreden, ganz einfach. Und Deutschland ist diesem Auftrag mehr als nachgekommen, soweit, dass die Leute heute einen ganz normalen Patriotismus teilweise schon für pathologisch halten. Soweit sind wir deiner Aufforderung gekommen. Die meisten Menschen denken, Rassismus findet sich nur bei Rechtsextremisten, die Menschen aufgrund ihrer Gene in hoch- und minderwertige Rassen einsortieren. Ja, Fakt, die meisten wissen das. Du anscheinend nicht, Frieda. Also sind die meisten zutiefst empört, wenn sie oder ihre Institution mit dem Worten Rassismus konfrontiert werden. Sie bekommen Schnappatmung und reagieren gereizt. Aber diese Definition ist nur eine und nicht unbedingt die zeitgemäße. Und hier haben wir den Pudelkern-Dingsbums von der ganzen Geschichte, nämlich wir wollen einen besseren Begriff dafür finden. Das stimmt nicht. Sie möchten irgendwelche anderen Begriffe für Nebenschauplätze. Und Rassismus soll nämlich bedeuten, laut Rassismusforschung gibt es verschiedene Formen, wie Neorassismus, Alltagsrassismus oder kulturellen Marxismus. kulturellen Rassismus, die auch ohne die Wahnvorstellung von Rassen auskommen. Ah ja. Rassismus, der ohne Rassen auskommt. Ah ja. Werden Menschen auf ihre Herkunft oder Religion reduziert und auf eine bestimmte Kultur festgelegt, gilt das auch als rassistisch. Ich weiß, woher der Wind hier weht. Denn schwupps ist die Hierarchie wieder da. Europäer gut, Westeuropäer besser, Afrikaner rückständig, Muslime rückständig und gefährlich. Natürlich nicht alle, aber Neorassismus funktioniert wie ein gesellschaftlicher Platzanweiser. Die einen gehören dazu, die anderen sind nur dabei. Wichtig zu wissen, hinter diesem Rassismus muss keine böse Absicht stecken. Es reicht, dass man Menschen wegen ihres Aussehens, Namens oder wegen der Religion unterscheidet und woanders verortet. Ja, ich verorte Anis Amri wegen seines Namens und seiner Religion woanders. Da habt ihr Fakt nochmal recht. Unglaublich, echt. Entschuldigung, Frieda, aber das ist alles Bullshit, was du hier schreibst. Das nächste Ding ist, wenn andere Länder das kopieren würden, ein Stück weit, was wir im Westen machen mit Individualismus, Liberalismus, wenn man den Kram ein bisschen kopieren wollen würde, dann hätte man relativ schnell ein Land, in dem es keinen wirklichen Grund gibt, auszuwandern, außer dass man halt ein Abenteuer haben will. So. Und wenn man dann aber sagt, ja Leute, probiert's doch mal, freier Markt und so, Individualrechte, Eigentumsrechte, Meinungsfreiheit, probiert das doch mal, ob das euch gut tut, dann heißt das ist der Imperialismus des Westens. Und dann kommen die Leute aus den Ländern, wo man diese Prinzipien nicht hochhält, hierher und setzen sich jetzt hier hin und sagen, ah, das ist aber, ja, das ist schön eingebildet, ihr alle hier und so. Wie mir echt denke, also logische Konsistenz nicht vorhanden, einfach nur destruktiven Verbaldurchfall auf die Mehrheitsgesellschaft rauslassen. Und ja, das Ding ist, in meinen Augen gehört die Ferda auch mit zur Mehrheitsgesellschaft, wenn sie denn nur wollen würde. Aber mit dem Kram, den sie hier erzählt, ich will sie nicht haben. Von mir aus weg. Ich keine Ahnung. Und das hat für mich nur was damit zu tun, dass sie hier so ein Müll daherredet. Wenn sie den abstellen lassen würde, willkommen an Bord. Aber so, nee, will ich nicht. Geh weg, Alter. Ich keine Lust drauf. Gesellschaftszerstörerin. Mit Rassismustheorie beschäftigt, sagt deshalb Sätze wie: Wir leben in einem rassistischen System oder Rassismus findet sich überall. Ja, überall. Leute, die sich nicht damit beschäftigen, finden solche Aussagen vermutlich absurd und paranoid. Everything is problematic. In der Definition haben beide recht. Weißt du, und wenn ich mir dann solche Fächer angucke, also Rassismusforschung, Critical Whiteness Studies und dann zu der Erkenntnis komme, ja, Sozialwissenschaften sind schon ziemlicher Humbug, wenn sie so etwas überhaupt als Fachschaft zulassen, dann heißt es wieder, du hast gegen die Universität geredet, ich bin auch Sozialwissenschaftler, wie kannst du nur, da gab es auch mal irgendwie, der was Gutes gesagt hat, ja, läuft, aber das hier ist ein gesellschaftlicher Zivilisationsbruch, mit dem man umzugehen hat, früher oder später, weil das hier, das führt zu Bürgerkrieg. Wenn du das nur lang genug breit drehtest, führt das hier in einen Bürgerkrieg. Gebe ich dir die Hand drauf. Auf jeden Fall. Ja, wer Ethnien, Kulturen, Wurzeln und Stämme für aussagekräftige Informationen hält, hat vermutlich einen kulturrassistischen Blick auf die Gesellschaft. Auf jeden Fall. Unglaublich, oder? Unglaublich, wirklich. Wir sind alle nur Blank Slates und je nachdem, wo wir dann hingehen, sind wir wieder, werden wir gelöscht, dann sind wir alle gleich. Trotzdem ist das Wort Rassismus heftig. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man an verschiedene Menschenrassen glaubt oder kulturelle Vorurteile hat. Vielleicht müssen wir uns für den Zugehörigkeitsdiskurs auf einen anderen Ismus einigen, der besser beschreibt, worum es geht. Zum Beispiel Ausländerismus, Fremdismus, Völkismus oder Wurzelmanie. Meine Güte. Wenn du der Definition des Kulturalismus folgst, leitet sich logisch daraus ab, dass ja alle Kulturen ihre Berechtigung haben. Ja, denk doch mal in der Geschichte zurück. Alle Kulturen hatten ihre Berechtigung. Nazi-Deutschland als Kultur hatte dann auch eine Berechtigung. Und ich bin der Meinung, dass das absoluter Unfug ist, sowas zu sagen. Und wenn du der Kulturalismus-Definition hier aber Folge leistest, dann musst du das ja auf alle Kulturen auch in der Vergangenheit aus breit treten. Und das ist einfach Humbug. Es widerspricht dem logischen Menschenverstand. Es ist einfach postmoderner Müll. Es ist einfach. Kulturen können minderwertig sein. Nazi-Deutschland, bestes Beispiel. Meine Güte. Ja, die Frieda ist schon manchmal ein bisschen polarisierend. Bisschen. Oh ja, guck mal, da ist die Frieda gerade auf Platz 1 vor. Und dann kommt die Bildungsstätte Anne Frank, die fucking Bildungsstätte Anne Frank. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ein Entwurf der großen. Ja, aber halt, Moment, die hatten wir aber schon ein paar Mal bei uns. Also, ja, ist schon ein paar Mal negativ aufgefallen. Finde ich, haut dem Fass jegliche Böden aus, dieses Fass irgendwann mal gehabt hat. Ein Entwurf der großen Koalition sieht vor, dass gefangenen deutschen IS-Kämpfern die Staatsangehörigkeit entzogen wird. Vorausgesetzt, sie sind volljährig und werden hierdurch nicht staatenlos. Dagegen hat sich viel Protest formiert, unter anderem mit Bezug auf das Dritte Reich. Ich muss gerade mal. Wo habe ich es denn? Da habe ich es. Tatsächlich machten die Nazis großzügig Gebrauch vom Mittel der Ausbürgerung. In mehreren Wellen wurden insgesamt über 39.000 Personen ausgebürgert, besonders Jüdinnen und Juden. Ab November 1941 verloren diese automatisch ihre Staatsbürgerschaft. Und die vergleicht ihr gerade mit Leuten, die für den IS gekämpft haben. Seid ihr... Ja, das ist logisch. Irgendwo noch... Auf welchem Planeten lebt ihr, Bildungsstätte Anne Frank? Ja, das ist ja schon fast eine Relativisierung, aber egal. Ist ja BS, Anne Frank. Aber nur mal, um es richtig in Kontext zu sagen, die Staatsangehörigkeit wird entzogen, vorausgesetzt, sie werden hierdurch nicht staatenlos. Das heißt was? Ja, nur für dass sie eine andere Staatsbürgerschaft haben. Ja. Weil sonst, ne? Das möchte ich nur mal hier sagen. Das sagen sie ja auch selber, nur dass das nicht so untergeht in der Diskussion. Ne? Ja. In den Demokratien ist der Entzug der Staatsbürgerschaft ein Mittel, das dem Souverän, den BürgerInnen, die Möglichkeit zur Mitwirkung entzieht. Ich möchte aber auch gar nicht, dass Leute, die sich dem IS angeschlossen haben, an unserer Demokratie, ist das nicht irgendwie ein bisschen verständlich? Ist es, ich meine, ich sage ja nicht, keine Muslime können oder ich sage einfach nur Leute, die bewiesenermaßen für den bewaffneten Kampf ans Ende. Und einen anderen Pass doch haben, vor allen Dingen. Adolf Nazi zu tun. Und warum beschmutzt ihr das Andenken der jüdischen Ausgebürgerten? Bildungsstätte. Ja, der Vergleich ist wirklich übel. Aber nochmal, wenn man mehrere Staatsangehörigkeiten hat, das ist ja sowieso eine Sondersituation. Und ich bin auch absolut gegen den Entzug der Staatsangehörigkeit, aber diese Doppelstaatsbürgerschaft ist halt wieder eine Sondersituation. Da gelten halt wieder andere Regeln. Deswegen, wo ist jetzt genau das Problem? Wie trifft das denn überhaupt zu? Drei oder fünf? Wir könnten einfach einen Automatismus draus machen. Wer sich nachgewiesenermaßen einer Terrororganisation im Ausland anschließt, um dort zu kämpfen und eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, dann erlischt die einfach. Warum gibt es dieses Gesetz noch nicht? Punkt. Ende. Ja. Eine ganz klare Kante, würde man sagen, du kannst gerne von Deutschland aus nach Syrien oder was weiß ich wo. Das, was sie machen wollen, wohl, ne? Du kannst fucking nur nicht mehr zurückkommen. Ist mir auch egal, ob die Staaten loswerden, ganz ehrlich. Ist mir egal, die sind ja in Syrien oder sonst wo. Sollen sie da im Knast verbringen? Obwohl, wenn der staatenlos ist, dann hast du den ja sozusagen gar nicht mehr registriert, dann kann er als Asylant wieder kommen oder so. Das ist unglaublich. Also das mit der Staatenlosigkeit, will ich auch sagen, also bis zum Entzug der einzigen Staatsbürgerschaft, soweit würde ich definitiv nicht gehen, weil das hätte schon wieder ganz andere Implikationen. Aber wie gesagt, wenn man mehrere Staatsbürgerschaften hat, was ja sowieso schon eigentlich nicht so im Sinne des Erfinders ist, dann gelten andere Regeln. Da würde ich dir absolut zustimmen in dem Fall. In Deutschland ist es auch so, dass du nach dem Grundgesetz schon gar nicht jemanden die Staatsbürgerschaft entziehen kannst, wenn er danach staatenlos werden würde. Und das ist auch einer von den Artikeln, soweit ich weiß, mit diesem, also, dass man den auch nicht einfach so ändern kann. Also einer von den ersten schon. Ich kann es garantieren, dass das, ja. Ja. Also einfach nur eine Entgleisung meiner Meinung nach. Ja, und anderswo geht das auch. Also ich habe gerade erst vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen über eine britische IS-Tante, der dann ihre britische Staatsbürgerschaft einfach aberkannt wurde. Ja, und hier, also die Türkei ist inzwischen seit dieser Schlagzeile zurückgerudert und hat gesagt, es stimmt natürlich alles gar nicht, das habt ihr falsch verstanden oder so. Aber Anfang der Woche kursierte halt das hier nach einer Ankündigung der Türken. dass verdächtige Urlauber über der Einreise festgenommen werden können. Und wohl durchaus auch Leute. Ich meine, ich ist würde. Ist das Neues sozusagen? Verdächtige Festnahme bei der Einreise? Also ist das nicht auch üblich? Das galt ja bisher nur für, sagen wir mal, Leute mit türkischen Wurzeln, die hin und her irgendwie. Aber es geht hier dann explizit auch um Urlauber. Also Leute wie ich, der sich schon öffentlich über Herrn Erdogan lustig gemacht hat und ihn kritisiert hat, bin vielleicht in irgendeiner Datenbank und müsste dann 2 Stunden Befragung und vielleicht Rückweisung oder so. Also ich würde momentan nicht in die Türkei in Urlaub fahren, schon mal gar nicht aus ideologischen Gründen. Aber ich traue denen alles zu im Endeffekt dafür, dass wenn du dich über ihren Staatschef lustig gemacht hast. Also, ja, was man ja noch schon. Wie gesagt, die Türkei ist zurückgerudert, sagt, das wäre alles übertrieben dargestellt und Touristen hätten nichts zu befürchten. Aber drauf schau wem. Ach, die Lokführer. Das ist so ein Ding, wo ich wirklich dann auch nicht mehr verstehe, wie unsere Gesellschaft tickt. Hier soll also ein Programm aufgelegt werden, weil die Bahn und andere Unternehmen suchen händeringend nach Lokführern. Hier soll also ein Programm aufgelegt werden, wo Flüchtlinge Lokführer werden sollen. Das heißt, man hat 45 Leute an 3 Standorten, jeweils 15, und die durchlaufen da einen Crashkurs. Crashkurs, Lokführer. Die durchlaufen da einen Crashkurs. Und während dieser Ausbildungszeit werden sie nicht nur von staatlich bezahlten Ausbildern ausgebildet und von Life-Coaches vom Staat finanziert irgendwie unterstützt im Leben und in der Integration, sondern sie erhalten ein Gehalt von 2.100 Euro brutto. Und ich verstehe nicht so ganz, wie man inmitten dieses Sturms, der um die Einwanderung tobt, mit so einer Nummer kommen kann und sagen kann, ey, wir haben unseren Auszubildenden bisher nur so ein Handgeld gezahlt und die ein bisschen ausgenutzt und so, aber wenn du von woanders herkommst, haben wir hier 45 super Sonderplätze, auf denen du einen Beruf lernen kannst, den vielleicht viele andere auch gerne machen wollten, ne? Aber die kriegen halt keine 2.100 Euro im Monat. Und die kriegen auch keinen Life-Coach zur Seite gestellt, sondern die müssen sich da irgendwie selber durchbeißen. Haha, viel Spaß. Ich habe mich gerade gefragt, ob die normale Ausbildung irgendwie zu lang ist oder so. Ob die überflüssig lang ist vielleicht, ob man die länger gezogen hat, damit man in Deutschland auch nicht so viel bezahlen muss. Ich möchte fucking mal das nicht, eigentlich überhaupt nicht, dass Lokführer per Crashkurs ausgebildet werden, egal wie dringend wir die brauchen, weil ich finde schon, dass die wenn man vorher gesagt hat, du musst irgendwie 3 Jahre machen, um Lokführer zu werden, dann sollte das auch eingehalten werden, meiner Meinung nach, weil was wir nicht. Ja, ich habe mir die ganze Sache auch angeguckt, ein bisschen. Und das ist wirklich sehr komisch, weil es ist wirklich de facto so, dass du hast die Auszubildenden, die ganz normalen Auszubildenden, die arbeiten mit den anderen Auszubildenden in diesem Programm Seite an Seite, nur die haben halt so einen Crashkurs. Allerdings ist es da so, dass der von vornherein schon so ausgelegt ist, der soll 1 Jahr kürzer sein, aber die meisten werden die erste Prüfung nicht schaffen, deswegen ein halbes Jahr länger. Das ist alles schon, aber es ist halt trotzdem verkürzt, was nicht gut ist. Und diese zusätzliche Zahlung, die kommt halt dadurch zustande, dass da einfach Geld in einem Fördertopf rumlag, was nicht abgerufen wurde, und die haben das dafür benutzt. Und das sieht natürlich total scheiße aus. Und es ist auch. Es ist wirklich ein Headscratcher, aber es kommt wirklich nur davon, dass da ein Fördertopf war und die haben das Geld zugewiesen bekommen. Und dann war es tatsächlich sogar mehr Geld, als sie ursprünglich geplant hatten. Die wollten ursprünglich 1.000 zusätzlich zahlen, aber im Fördertopf war mehr Geld, deswegen haben sie mehr Geld bekommen. Ja, also es ist wirklich eine ziemlich seltsame Situation. Auf jeden Fall. Rundherum. Und ich meine, ein Zugführer, man denkt sich vielleicht, das ist ein einfacher Job, aber. Allein die psychologische Belastung sollte man nicht unterschätzen. Nee, das ist auch ein Job, wo du halt geeignete Leute brauchst und nicht, also ich würde auch nicht sagen 50-50 Zugführerinnen oder so ein Mist, weil du brauchst Leute, die wirklich auch diese Konzentration aufbringen und diese Loyalität gegenüber den Passagieren haben auch einfach. Du brauchst dann schon Menschen mit Verantwortungsgefühl und nicht irgendwen. Und ja, 2100 Euro Ausbildungsgeld. Ja. Also ich hatte in meiner Ausbildung weniger als Hartz IV, also was ich monatlich bekommen habe. Fühlt sich gut an, wenn man sowas liest. Also, ja, ist halt, man muss halt manchmal auch, dann hätte man das vielleicht nicht so breit treten sollen. Ne? Ja, ich hätte vorgeschlagen, dass sie gesagt haben, okay, wenn ihr eh mehr Geld bekommt, als ihr ursprünglich haben wolltet, und das war schon ambitioniert, dann nutzt das Geld doch für was anderes. Nur das dürfen sie dann wieder nicht. Und dann wurde auch gesagt, okay, wenn ihr es nicht ganz abruft, dann verfällt es auch wieder. Und also wie gesagt, es ist wirklich, von vornherein war es eine dumme Idee, aber dann ist es noch dümmer gelaufen, weil die Systeme einfach so sind, wie sie sind. Und in Wirklichkeit fehlen die Stellwerksmitarbeiter. Bitte? Die bieten sie da nicht aus. Nein, ich hoffe es mir gerade nicht. Natürlich, ein paar Mal ist es aufgefallen, dass die Stellwerksmitarbeiter nicht da waren und dann musste irgendwas ausfallen und so. Ja, also da gibt es gibt viele, viele offene Jobs bei der Bahn auf jeden Fall. Aber ja, das sind alles auch Jobs, wofür es einen Vorlauf braucht, ne, mit der Ausbildung. Und die Ausbildung, die sind immer scheiße bezahlt bei der Bahn anscheinend. Ja, und das ist halt wohl, ne? Ausbildung ist ja insgesamt nicht wirklich gut bezahlt. Also die gehen schon immer davon aus, dass Mami und Papi da im Hintergrund stehen oder irgendwas, ne? Ja, bei der Ausbildung. Ich meine, wenn du da so ein Stellwerk bedienst oder so, ich denke mal, da wirst du schon ordentlich bezahlt werden. Aber das Paradoxe an der ganzen Sache ist ja auch, die kriegen das, kriegen diese 2100 brutto und das ist ungefähr auf dem Level ein Einstiegsgehalt von dem Job, den die dann später auch machen werden. Ja. Das, was ja auch interessant ist irgendwie. Ja, auf jeden Fall dieses Bild hier. Auf dem Weg nach Neumünster, Hashtag Bundespräsident, Hashtag Frauentag. Warum habe ich das hier einsortiert, obwohl es mit Frauentag zu tun hat? Es geht darum, der Herr Steinmeier ist in einem Flugzeug auf dem Weg nach Neumünster. Und dann kommt die nächste Quelle. Neumünster, Steinmeier begrüßt Fridays for Future. Also der gute Mann ist nach Neumünster geflogen, um an der Klimademo unter anderem auch teilzunehmen. Top. Das wird immer Irrsinn. Top Idee, oder? Er verwies auf Eindrücke von vor 2 Wochen bei seinem Besuch auf den Galapagos-Inseln. Wie sind wir da hingekommen? Ruderboot? Steinmeier? Klimaneutral? Ja? Wahrscheinlich. Hat er eine Ausgleichszahlung geleistet? Ja, das macht das zahlt wahrscheinlich inzwischen irgendwie das Präsidialamt oder so. Wenn überhaupt. Ach Gott, ey. Und das sah auch noch nach so einer Art Privatjet aus, ne? Und ja, das ist halt auch Leute, die sie einmischen sollen. Ja. Warum sie sind in Mail geflogen? Das spart natürlich unheimlich, ne? Sorry, was? Friday ist vor Futur. Ich fand Captain Future besser als. Das ist ja gar nicht auf Schwedisch. Das nicht von den Geräte dann? Entwürfspapieren für die grünsten der jetzigen Völkung. Genau so. Ich kann es simultan mit übersetzen. Für Bemerkungen reden der Entwürfspapieren der Firmen der Märzen der zweiten Nützen. Okay. Rot ist das wichtig. Ja, ich glaube, das ist der Preis eingereicht. Ist genau, das ist das Positionspapier oder das Info. Informelle Arbeitspapier als Vorstufe zum Positionspapier von dieser Friday for Future Bewegung. Also diese Graswurzel dezentrale Bewegung, die in keiner Art und Weise irgendwie koordiniert ist. Ne? Zwinker, zwinker. Wenn du noch ein bisschen weiter runterscrollst, da kommt erst so ein Glossar und dann kommen die eigentlichen Punkte. Wie gesagt, das ist so ein Arbeitspapier intern. Und das hat der Don Alfonso gepostet irgendwann diese Woche. Ja, und ja, es ist im Endeffekt ein Positionspapier, interne Handlungsanweisungen, wie die Leute quasi sich positionieren sollen. Die sollen auf Politiker eingehen mit gewissen Forderungen und diese Kernforderungen sind, die beginnen quasi hier. Unsere Forderung für den Schutz des Klimas. Ja, da kommt erstmal ein bisschen Text, bla bla bla und hier bis 2020 darf die Temperatur nicht über 1,5 Grad steigen. Und wie wollen wir das machen? Wir wollen das machen mit ein paar Punkten und zwar bis 2035 sollen die bundesweiten Treibhausgasemissionen auf Netto Null reduziert werden. Klar. Netto Null. Was ist Netto Null? Ne? Ja, also es fängt schon an, so ein bisschen wischiwaschi zu sein. 60 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente muss pro Jahr reduziert werden. Also es wird sich auf, alles wird in CO2 umgerechnet, als ob CO2 irgendwie so eine Währung wäre. Zwinker, zwinker. Ja, also das Ganze liest sich im Endeffekt wie eine Strategie, um wieder einen erhöhten CO2-Zertifikathandel wieder zu etablieren. Zum Thema Flugzeuge, da steht hier beispielsweise drin, ja, es muss halt CO2-aufkommensneutral gemacht werden. Und wie macht man das? Ja, mit CO2-Zertifizierung. Ja. Der Personen- und Warentransport muss bis 2035 vollständig klimaneutral sein. Flug- und Schiffsverkehr sind darin ausdrücklich eingeschlossen. Ja, es gibt ja diesen Green New Deal in Amerika, die sagen gar kein Schiff und Flug, also keinen Flugverkehr zumindest mehr. Das weiß ich jetzt nicht. Was natürlich auch eine ziemlich übertriebene Forderung ist, aber hier die übertriebene Forderung, die ja, ich hier finde. Also an sich, der Baubetrieb und Rückbau von Gebäuden muss bis 2035 zu 100% klimaneutral erfolgen. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, 100% und was ist klimaneutral? Da geht es auch wieder um CO2-Äquivalente. In der Regel ist es ja auch so, 100% CO2-neutraler Rückbau. In der Regel ist es so, dass du 80% mit 20% Kosten einsparen kannst und für die letzten 20% weitere 80% Kosten hast, wenn du was machst. Ob du einen See reinigst, Emissionen einsparst, energieeffizienter sein möchtest, du kannst relativ viel mit relativ wenig machen, um aber irgendwo bei 100% anzukommen, musst du so wahnsinnig viel machen, dass es eigentlich hirnverbrannt ist, das zu tun. Aber ja. Ja, es ist auf jeden Fall eine absurde Forderung, aber das als Ziel vorzugeben, ja, es ist halt eine absurde Forderung, aber man muss schon auf jeden Fall bei der Landwirtschaft einiges umstellen. Aber diese Messung mit den CO2-Äquivalenten, ich meine, dieser Zertifikathandel, da wird einfach nur Geld getauscht und dann musst du halt viel Geld dafür zahlen, um etwas zu produzieren, was so oder so produziert werden muss. Und das ist, ja, es ist nichts weiter als eine weitere Gebühr und Markteintrittshürde und so weiter und so fort. Ein bisschen weiter unten steht auch, dass 100% aller Energie aus regenerativen Energien sein soll. Das ist auch eine utopische Forderung. Das funktioniert einfach technisch nicht. Kann man sagen, wie man will. Ja, ist einfach so. Und ja, Erdgas wird komplett abgelehnt, wo man halt sagt, okay, wenn wir kein Atom wollen, wenn wir kein Kohle wollen, da bleibt nur noch Erdgas. Alles andere ist nicht wirtschaftlich nutzbar, industriell nutzbar oder einfach irgendwie realistisch nutzbar. Einfach um eine Grundlast zu erzeugen. Und ja, es ist ziemlicher Blödsinn, muss ich sagen. Und es geht immer wieder um die CO2-Äquivalente. Und natürlich ist es ein Entwurf und alles, aber ja. Und in der Verhandlung soll man ja immer mit hohen Forderungen kommen, um sich in der Mitte irgendwie einigen zu können. Okay, okay, okay. Aber es ist halt wirklich sehr unrealistisch. Total unrealistisch. Na, wir machen uns heute eine Klimaentwürfen. Dafür brauchen wir nur ein paar Träumerei und vielleicht ein bisschen Idealismus und Naivität. Rühren wir mal zusammen und mal gucken, was rauskommt. Ja, hier, wir fordern eine umfassende Treibhausgasbepreisung für alle wirtschaftlichen Sektoren. Ja, CO2-Zertifikate. Wenn man schon mit den CO2-Äquivalenten rechnet, was sollte es anders sein? Und das System haben wir ja schon. Aber naja, vielleicht. Ja, ich sag mal nicht mehr. Wie es zumindest in der Vergangenheit lief mit dem CO2-Zertifikatehandel, war, ja, ich will nicht sagen korrupt, aber nicht weit davon entfernt. Am Ende läuft es doch wieder drauf raus, dass die Leute, die sich das alles leisten können, die dürfen dann noch fliegen und Schiffchen fahren und so. Und die, die sich das nicht leisten dürfen, die dürfen Kuchen essen. Urlaub nur für Reiche. Naja, es ist halt. Ja, ich meine, in einer industriellen Gesellschaft müssen gewisse Sachen einfach für einen geringen Preis der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden können und Strom gehört dazu. Und da kommt man einfach nicht dran vorbei. Ja, und da kann man nicht sagen, wir machen jetzt alles mit regenerativen Energien, das geht einfach nicht. Es funktioniert de facto nicht. 50% wäre utopisch schon. Aber vielleicht machbar, aber 100% ist so weit jenseits von jeglichem Rational, also naja. Ja, ich glaube, das vertreibt auch die Industrie, das stimmt schon irgendwie. Naja. Ja, hier haben wir nochmal was von Funk, nämlich, dass sie mittlerweile mehr geguckt werden als die gesamte ARD. Ja, viel mehr steht da auch nicht in dem Artikel. Also es sind noch viele Details, so irgendwelchen Daten, wer wo viel wie verguckt und so. Aber das Wesentliche steht dann schon in der Überschrift eben. dass Funk ja wieder stärker als die gesamte ARD ist. Und ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass Leute so nach dem Motto gesagt haben, wenn ich mir bei YouTube einfach, ja, wenn ich das automatische Weitermachen anklicke, dann bekomme ich ein Funkvideo nach dem anderen angezeigt von denen. Also nicht, dass sie jetzt bei YouTube irgendwie gepusht hätten, dass sie da nach vorne geschoben werden, das will ich vielleicht ja nicht sagen. Aber dieser Automatismus, der Algorithmus gibt es dann eben auch her, dass da immer wieder dasselbe gezeigt wird. Vielleicht haben sie auch deswegen so viele Aufrufe und viel Time. In der, wie war das? Der Unternehmer, Blogger und FAZ-Autor Volker Rieck meinte, dass es Indizien gibt dafür, dass Save the Internet-Hashtag eine Beeinflussungskampagne der Amerikaner ist. Haben US-Konzerne mit Twitter-Bots die EU-Urheberrechtsdebatte beeinflusst? Innerhalb des Artikels kommt man zu dem Schluss, nein, und technischer Unverstand führte dazu, dass diese Behauptung in die Welt gesetzt worden ist. Und ich weiß, dass auch Fehler passieren, alle sind nicht so klug und ich meine es noch nicht mal mehr böse, wenn ich das sage, aber viele Journalisten haben einfach nicht so viel Plan über die Dinge, über die sie Bericht erstatten. Wenn ich hier sowas sehe, frage ich mich immer, ist es dann ein Fehler, von dem du vorher weißt, dass es ein Fehler ist, den du trotzdem machst, weil du die Debatte ein bisschen beeinflussen kannst in eine Richtung, die dir gefällt, oder ist dir wirklich ein Fehler unterlaufen? Weil ich weiß, ich habe immer ein Geschmäckle, wenn ich sowas sehe. So große Behauptung, tralala, paar Artikel gehen rum und danach Korrektur und ach, war doch nicht richtig. Wie viele Leute werden erreicht, die falsch informiert worden sind? Da habe ich immer so ein Geschmäckle. Und ich meine, ich weiß, man ist ja 1000 Leute da fast. Und ich weiß, unterstell keine Boshaftigkeit, wo Dummheit reicht und tralala und so, alles geschenkt, aber ich habe immer ein Geschmäckle, da kommt dann so die Paranoia hoch, wo ich mir denke, das war geplant! Nein, Quatsch, aber ich fand es interessant auf jeden Fall. Ja. Ich bin noch immer da gewesen, aber noch mal kurz einhaken. Dass sie keine Bots wären, so. Ja, ich muss auch noch mal einhaken, und zwar, bei dieser ganzen Debatte, du meinst, das sind technisches Unverständnis, okay, ja, spielt bestimmt auch eine Rolle, aber es ist auch eindeutig meiner Meinung nach auch eine gesteuerte Kampagne gewesen, weil in sehr vielen verschiedenen Nachrichtenkampagnen, Nachrichtenartikeln, Experten von zwei expliziten Medienberatungs- und PR-Firmen immer wieder zu Wort kamen. Ja, das eine war, die Namen sind mir jetzt entfallen, das packe ich später in die Links nochmal. Auf jeden Fall, das eine war eine PR-Consulting-Sache und das andere war eine Internet-Security-Sache, die so eine Art Netzanalyse angeblich gemacht hat, so Luca Hammer-mäßig, nur dass sie die Ergebnisse nie öffentlich präsentiert haben. Und auf die wurde sich in sehr vielen Artikeln gestützt und deswegen, also zumindest in bestimmten Nachrichtenartikeln kamen immer wieder diese beiden Firmen vor. Und die haben nicht nur voneinander abgeschrieben, sondern haben die Runden gemacht, haben Interviews gegeben. Gut, das waren jetzt die zwei Firmen. Aber das ist mir schon aufgefallen. Ja, das ist nicht nur technisches Unverständnis gewesen. Das wurde teilweise ausgenutzt. Vor allem der Fokus hat mich sehr aufgeregt, weil der hat nur die Aussagen von diesen beiden übernommen. Und das ist jemand, keine Ahnung, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber der ist 1988 geboren. Das heißt, der müsste es auf jeden Fall besser wissen. Da kann man sich mit technischem Unverständnis nicht rausreden. Ja, und ja. Sorry, das muss ich dir etwas stark wieder Worte geben in dem Punkt. Weil das hat mich sehr aufgeregt, diese ganze Anti-Bot-Kampagne, weil es so offensiv gesteuert wurde. Ich weiß nicht, ob das Interview mit der Julia Reda noch kommt. Ich weiß nicht, hat das... Ich weiß nicht, aber nur, ist das berechtigt oder nicht? Und ich denke mal, der Protest gegen Artikel 13 ist definitiv berechtigt. Ja, ja, und auch die ganze Internet-Backlash. Ja, das ist Blödsinn. Also die Julia Reda hat das in dem Internet-Interview auch nochmal dargestellt. Das Handelsblatt hat sich quasi für ihren, die hat ein Interview gemacht mit Axel Voss, wo der halt auch diese Sachen geäußert hat. Fast genau wortgleich, die Talking Points, wie sie halt auch in dieser PR-Firma genannt werden. Und Handelsblatt hat daraufhin die Julia Reda zum Gegeninterview eingeladen und hat die das ein bisschen klarer gerückt. Alles, das war ganz gut. Aber ja, das hält sich hartnäckig, ne? Wir sind keine Bots, das ist klar. Ihr seid alles Bots. Ja, diese Herrschaften hier sind auch Bots. dieses Foto habe ich gemacht, und zwar am Mittwoch. gab es eine Demonstration in Hannover, bei der ich war, wo auch dieses Bild entstanden ist, und zwar vor der Landeszentrale der CDU Niedersachsen hat das hier stattgefunden. Die Herrschaften auf der Treppe sind alles Personen von der CDU. Der mit dem Mikrofon, das ist der Landessprecher, glaube ich, von der CDU gewesen. Auf jeden Fall hat er sich dann halt nach so, ja, was war es, eine Stunde oder so, haben die sich dann halt mal rausgetraut und sich da so ein paar Fragen gestellt. Also fand ich auf jeden Fall ganz gut. Ja, und es waren richtig viele Leute da. Also auf diesem Bild sieht man ja jetzt nur so einen Ausschnitt. Das war halt so der Bürgersteig da vor dem Gebäude. Und daneben ist noch eine ziemlich dicke Straße, die auch komplett voll war mit Menschen. Und auf diesem Bürgersteig halt eben auch in beide Richtungen ziemlich viele Menschen. War zwar so größtenteils, würde ich auch mal sagen, Schüler, also eher jüngere Leute, vielleicht noch ein paar Studenten, weil das Ganze schon um 15:30 Uhr losging. Ich hatte zufällig Urlaub, deswegen, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nicht da gewesen. Aber ja, junge Leute und ja, einige YouTuber auch. Ich habe zwar nicht genau verstanden, woher die waren, obwohl der eine das sogar irgendwie auf seinem T-Shirt draufstehen hatte, was für einen Kanal er irgendwie hat oder so. Das ist eher so ein Selbstdarsteller. Würde ich jetzt auch, selbst wenn ich es mir gemerkt hätte, glaube ich, keine Werbung für machen. Aber ja, die Leute, das Anliegen ist natürlich richtig gewesen. Aber In ja. Köln waren die ganzen Prominenten, ne? Der Newstime und der Gronkh und weiß ich nicht. Ja. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der so prominent war, aber halt so ein bisschen selbstdarstellerisch unterwegs. Einer war auch noch Ja, da hatten da, sie auch einige von ihr. Von der Jeder zweite seinen Linkspartei. Kanalnamen genannt, so ungefähr. Ja, genau. So ein Typ von der Linkspartei war auch noch da, der meinte, er hätte einen YouTube-Kanal, wo er irgendwie darüber berichtet, dass, was hat er gemeint? Irgendwas mit, ja, also auch irgendwie was irgendwelche Kultur mit einem macht oder so, hat er gemeint. Also wieder so richtig so Kulturkritik, Krempel und so, ne? Also irgendwas, was ich wahrscheinlich nicht mögen würde. Ich habe mich da auch lieber nicht zu erkennen gegeben. Ja, weil die ganze, also da waren doch schon, ja, so Linkspartei und die Partei und so weiter, Leute, wo ich jetzt nicht unbedingt will, dass die wissen, wer ich bin und so. Deswegen habe ich mich da eher im Hintergrund gehalten. Aber ja, das war auf jeden Fall ganz nett. Und ich glaube, die Leute von der CDU waren auch ziemlich beeindruckt, wie viele Leute da plötzlich jetzt stehen. Zumal das irgendwie mit 100 Leuten oder so angedacht war. Und das waren auf jeden Fall ja um einiges mehr. Also, War da das jetzt so. eine normale Demo oder war das schon die Reaktionsdemo auf diesen Vorzug? Das war, glaube ich, die Reaktionsdemo auf den Vorzug, weil das war relativ kurzfristig angekündigt, auf jeden Fall. Ich hatte davon auch erst einen Tag vorher erfahren. Ja, Und vielleicht dazu noch zwei Worte. ja, dann lass mich erstmal zu Ende erzählen. Okay. Auf jeden Fall, also was der CDU-Typ halt auch gemeint hat, ist, dass ja die CDU Niedersachsen, beziehungsweise der Chef von der CDU Niedersachsen, auch sich schon gegen Artikel 13 zumindest geäußert hätte, aber die anderen Artikel 12 und 11, die würden die CDU ja dann doch unterstützen, weil, wie er das gemeint hat, man ja für das Urheberrecht sei. Also so, als ob die anderen Sachen, Artikel 12 und 11, ja, als ob das gleichbedeutend wäre mit für das Urheberrecht sein. Also entweder man findet das gut oder man ist gegen das Urheberrecht generell. Und das war halt so ein bisschen komisch auf jeden Fall. Und die Leute waren natürlich auch relativ, also gerade bei der Klientel Linkspartei und so, natürlich auch nicht gut auf ihn zu sprechen und auf die anderen Herrschaften. Aber ja, man hat halt Fragen gestellt, also sind auch andere Leute ans Mikrofon gegangen und haben halt direkt ihm dann irgendwie Fragen gestellt. Die waren auch teilweise jetzt nicht so gut drin im Thema. Also so ein paar Sachen waren so ein bisschen zum Kopfschütteln. Aber ja, generell war es eine durchaus positive Sache. Und ja, also auf jeden Fall ganz gut gewesen. So, jetzt kommst du. Bryce, dein Einsatz. Ja, ist gut. Man muss nicht nur in den Wald gehen, man kann auch mal so aktiv werden. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, der Jonathan, der trommelt ja auch immer. Der Jonathan Babelotzki, der bei uns auch im Stream war, der trommelt auch immer für die Demonstration. An der Stelle nochmal gucken auf Twitter. Jona-Bab, wenn ihr irgendwie Demo-Termine gucken wollt. Der hat da immer eine ganz gute Übersicht. Und ja, der hat ja auch spontane Demos jetzt organisiert wegen diesem Vorzug. Sollte ja die Abstimmung vorgezogen werden, noch bevor die ganzen Übersetzungen fertig gewesen wären. Der Antrag ist auch tatsächlich gestellt worden, aber es wird wohl wahrscheinlich nicht passieren. Weiterhin ist der große Demonstrationstermin ja der 23. Ne? Und, genau, und da geht es ja in Hannover auch wieder, ist auch eine von den Städten, aber es sind ja jetzt schon ganz schön viele Städte. Also gibt es auf, wie heißt die Seite, SaveYourInternet.eu oder so, Info? SaveTheInternet.eu. Also in Frankfurt, denke ich, wird zumindest ein Weltraum einfach zugegen sein. weiß nicht, wie das mit den anderen Orten ist. Ja, in Hannover ja auch. Da wird sich bestimmt. Also nochmal, bei Jonathan auf der Seite findet man das. Und der ist auch weiter aktiv. Ich war ja mit dem Jonathan jetzt vor ein paar Tagen bei Semper Video auch. Da ging es auch um Artikel 13. Und der betont ja auch immer wieder Artikel 12. Und dass Artikel 12 wichtig ist, weil Artikel 12, also um es ganz kurz zu fassen, kann ja tatsächlich dazu führen, dass jemand einen Artikel schreibt, das wird irgendwo veröffentlicht und dann hat die Plattform auf einmal das Urheberrecht an dem Artikel und nicht mehr der Autor, was ja blöd wäre. Und da haben natürlich große Häuser Vorteile gegenüber kleinen und so weiter und so fort. Und es gibt halt auch viele andere Möglichkeiten. Der Sprecher Andreas hat zum Beispiel bei den EU-Abgeordneten angerufen, weil es da Telefonlisten öffentlich gibt. Kann man einfach im Büro anrufen. Und der hat auch gesagt, so ja, es ist ganz gut, nicht einfach nach Artikel 13 zu fragen, weil da haben die einfach so eine Liste, wo die Antworten direkt sagen, sondern auch mal nach Artikel 11 oder 12 oder 14 fragen. Weil da müssen die dann wirklich auch mal Rückfragen stellen, da erreicht man vielleicht tatsächlich noch mal was. Ja. So viel zu dem Thema. Und immer lieb und nett und höflich und freundlich sein, wenn ihr mit Bürokraten und Offiziellen Kontakt aufnehmt. Erzählt denn da nicht eine Story vom Pferd, sondern versucht einen guten, ordentlichen Eindruck zu machen. Das sind die EU-Abgeordneten, das sind die Bürgertelefone der EU-Abgeordneten. Da macht man nichts Falsches, weil man da anruft. Dafür sind die Dinger da. Genau dafür. Ja. Das ist hier die Webseite vom Bundesrat und unter den Initiativen aus den verschiedenen Landesregierungen gibt es hier eine von Nordrhein-Westfalen, die heißt Härtere Strafen für das Anbieten illegaler Dienste im Darknet. Und das ist ja, schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Also, es klingt relativ okay, also halt, ja, illegale Dienste, aber wenn man dann wieder so ein bisschen nachdenkt, kommt man halt auf die Idee, so, Moment mal, illegal verbieten, illegales verbieten, so ist doch schon illegal. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es auch wieder in sowas ausartet, so nach dem Motto, am Ende kommt dann, kann man dann quasi im Darknet gar nichts mehr machen oder man kann kein Tor mehr benutzen, weil das ja irgendwie die Möglichkeit geben würde, illegale Dienste zu benutzen. Ne, irgend so ein Kram. Und deswegen müssen wir das auf jeden Fall im Auge behalten, was da so bei rumkommt, weil Angriff aufs Darknet ist ja auf jeden Fall schon an diversen Orten schon ins Gespräch gebracht worden. Also, dass man sich darum kümmern muss, auch jetzt mit dieser Urheberrechtsdebatte und allen möglichen Dingen. Heißt es ja immer mal wieder das böse, böse Darknet. Und ja, also mal gucken, was da so bei rumkommt. Also das ist jetzt, glaube ich, nächste Woche die Sitzung, 15. März. Wann ist das? Ja, nächste Woche. Und wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, was dabei rumkommt bei der Nummer. Wir haben in Deutschland einen Ausländer-Pay-Gap. Und zwar werden bestimmte Migrantengruppen am stärksten benachteiligt. Und das wäre, ich muss noch schnell meine Notizen aufmachen, aus Syrien, Afghanistan, Irak, Nigeria, Eritrea, Iran, Pakistan und Somalia sind die Gruppen mit dem schlechtesten Einkommen. Vielleicht ein Ausbildungsdefizit oder sowas? Nein, in Somalia ist das Pflicht. Sprachbarriere, die andere Leute nicht haben. Das ist ja Rassismus der Mehrheitsgesellschaft. Vielleicht arbeiten die auch in den Betrieben von Leuten, die auch einen migrantischen Hintergrund haben und die zahlen einfach nicht gut. Das könnte auch sein. Wobei, nein, das ist Rassismus der Mehrheitsgesellschaft. Punkt. Oh. Punkt. Und ich frage mich immer, wie sich so ein Dönerladen 8 Angestellte leisten kann. Aber gut. German police lose all the evidence against two pedophiles who allegedly raped more than 30 children at least 1,000 times at rundown campsite. Ja. Sie haben aber irgendwas gefunden, als sie dann nochmal da waren. Aha. Also, sie haben jetzt wieder irgendwelche Beweise. Die haben sie wohl beim ersten Mal halt nicht gefunden. Heute Mittag gehört, dass da irgendwie ein Polizist involviert wäre aus der Gegend. Ist auch drin. Yay, das hört sich ja gut an. Der Kremlin's Trojan Horses 3.0. Zu dem Report 1.0 hatten wir sogar mal einen Stream. Der ist schon eine ganze Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der ist relativ alt. So alt wir sind. Ja, und ich habe den Report jetzt noch nicht durchgelesen, aber ich werde das tun. Ich habe noch andere Sonderstreams, die ich schon oftmals angekündigt habe, und hierzu will ich auch einen vorbereiten, aber kommt Zeit, kommt Rat, verübe ich ein Attentat, also es kann Zeit dauern. Und das erste Mal hatten wir den Report erwähnt, das war der Affe steckt im Detail, Russland, Putin und Dugin. Dugin ist immer so ein Litmus-Test. So, wenn ihr mit irgendwelchen Leuten redet und die sagen, ja, Dugin läuft, da bin ich dahinter, sag ich, dass das riesengroße rote Flaggen sind. Dasselbe ist Existenzrecht für Israel. Ist bei mir auch so ein Test. Wenn du den Außenposten der westlichen Zivilisation im Mittleren Osten, Israel, mich abfeierst, kommen wir leider nicht zusammen. Es tut mir leid. Also, ja, da habt ihr es. Walmart to make every effort to keep disabled greeters. Ja, den Artikel wollte ich einfach mal als etwas lustigen Aufhänger nehmen. Ich weiß nicht, wie viele Leute den Film Idiocracy kennen oder es vielleicht auch mal selber gesehen haben in Amerika. Wenn man zu Costco oder zu Walmart reingeht, da steht einfach am Eingang einer, der sagt einfach nur Hello, it's wonderful that you're here today oder irgendwie sowas. Das sind die Greeter. Ja, und das ist halt ein sehr seltsamer Job, und es hat sich halt in Amerika mehr oder weniger eingebürgert, dass es quasi so eine Art Jobprogramm für Disabled People ist. Nicht alle, aber sehr viele, die das machen, sind halt disabled, weil die halt nicht viel machen müssen, außer halt die Leute zu begrüßen und vielleicht Flyer denen zu geben oder irgendwie sowas mal. Allerdings gibt es jetzt in Amerika einen generellen Trend, das ist deswegen wollte ich den Artikel als Aufhänger nehmen, und zwar gibt es jetzt wieder eine Welle von Gewerkschaftsgründungen in Amerika. Da gab es ja schon die Massenentlassungen bei Nachrichtenunternehmen, die hingen ja zusammen einerseits mit schlechter Qualität, andererseits, dass die Fundings, also Kapitalmittel ausgelaufen sind und halt auch, dass die Gewerkschaften gründen wollten und deswegen vorausschauend gefeuert wurden oder die Sachen verkleinert wurden. Und hier Walmart, genau das Gleiche, die hätten jetzt auch Gewerkschaften da gründen müssen, aber stattdessen haben die einfach die Jobbeschreibung verändert, sodass die jetzt quasi auch irgendwie so Waren annehmen müssen, Retouren annehmen müssen, und zu den Jobbeschreibungen gehört jetzt halt auch, dass sie bestimmte Sachen beschriften müssen, Treppen steigen oder Leitern hochklettern müssen, und damit fallen halt sehr viele Disabled People raus. Ja. Also einerseits lustig, dass es diese Greeter gibt, und dann traurig, dass die Leute da ihren Job verlieren, weil Disabled, also so Sozialsystem ist halt schwierig in Amerika für Leute mit Behinderung. Und auch Krankenversicherung ist halt ein bisschen anders, läuft das wie hier. Die haben nicht keine Krankenversicherung, aber die haben halt nur Krankenversicherung für Notfälle und nicht für halt chronische Krankheiten, die man vielleicht, ja, als Behinderung, ja, ne, ist halt so. Ja, und die fallen quasi den Gewerkschaftsbemühungen zum Opfer, weil Amerika mag keine Gewerkschaften. Gut, ich mag auch keine Gewerkschaften. Aber sie also Gewerkschaften, wie sie in Amerika sind, muss man sich auch anders vorstellen als Gewerkschaften in Deutschland. Das muss dazu auch gesagt werden. Mit allen Fehlern machen die Gewerkschaften in Deutschland nicht so viel Mist wie in Amerika. Ja. Und gewisse Branchen haben ja Gewerkschaften. Die Filmindustrie hat zum Beispiel sehr starke Gewerkschaften in Amerika. Sehr starke. Geht es da nochmal um die Lokführer? Das ist eine Zuschauereinsendung. Das ist hier eine Stellenausschreibung für Lokführer. Männlich, weiß und deutsch müssen die sein, auf jeden Fall. Und das ist richtig. Gibt es denn hier auch irgendwie, wie viel werde ich verdienen? Das schauen wir nochmal. Je nach Ausbildungsjahr verdienst du bei uns zwischen 904 und 1108 Euro im Monat mit Sternchen. Entgeltbeiträge sind gültig ab 01.01.2018 sowie ein 13. Monatsgehalt. Ja, das ist doch schon mal was. 13. Monatsgehalt als Azubi. Ja gut, im öffentlichen Dienst leicht, ne? Ja, es geht ja nicht darum, den anderen jetzt irgendwas zu neiden, aber ungerecht ist es allemal, ne? Gerne, also das möchte ich auch nochmal sagen. Also kann jeder, der die Leistung bringt, gerne Lokführer werden, nur die Voraussetzungen sollten nicht so verzerrt werden. Ja, und zu den Gewerkschaften, was Price gerade gesagt hat, gerade diese Autorengewerkschaft in Amerika, die ist auch ziemlich vorne mit dabei, was das amerikanische Urheberrecht angeht. Also ziemlich alle Kämpfe, die so in letzter Zeit ausgetragen haben, in den letzten Jahrzehnten, handelten eigentlich immer davon, dass man irgendwo was von abhaben wollte. Also von Videoverkäufen, von DVD-Verkäufen, von Webverkäufen. Ne? Also, dass dann die Autoren von irgendwelchen Serien oder so dann an diesen ganzen Sachen noch teilhaben wollten, obwohl in irgendwelchen Verträgen mal drin stand, dass es eigentlich nicht gegangen wäre oder irgendwie so. Also die meisten von diesen Sachen, was die Gewerkschaften da machen, also jetzt gerade diese Autorengewerkschaft von Amerika, beschäftigen sich da halt mit diesen Urheberrechtsthemen ganz viel. Ja, hier haben wir etwas, ich weiß nicht, das kann ich irgendwie nur so als Brainfart bezeichnen. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, dann wirst du sehen, das ist gar nicht mal so lang. Das ist irgendwie, ja, also das Zeitalter der autosexuellen Leute, die sich selber attraktiv finden. Ich meine, da gibt es ein anderes Wort für, aber gut. Und das ist halt, wie gesagt, das ist irgendwie so ein komisches Selbstinterview, irgendwie Stream of Consciousness mäßig. Und es geht im Endeffekt darum, ja, einfach nur, ja, ich liebe mich und ich brauche keine anderen Menschen und ich habe jetzt deswegen bin ich jetzt autosexual und das muss respektiert werden. Ja. Fand ich einfach nur absolut seltsam. Weil, what the fuck? I go on dates with myself and buy myself gifts. Unsagbar. Ja, ich meine, sich selbst zu lieben oder sowas, okay, ja, aber. Ja, andere Leute würden sagen, ich gehe essen und kaufe mir. Keine Ahnung, ein Videospiel. Sie sagt, I buy myself gifts and I go on a date with myself. Bullshit. Jo. Einen Moment. Wie wichtig Framing wirklich ist. Na Moment, ich muss das Mikro mal kurz verschieben. Zum Thema Framing, nur so als Zwischenhieb. Jedes Mal, wenn es zu einem bestimmten Thema ein Linguist ankommt und sich äußert, also fällt mir das auf, dass die Leute nie neutral sind. Nie stellt sich ein Experte mal hin und sagt, so könnte man das Frame, dass das Thema richtig neutral behandelt wird. Jedes Mal wird Partei ergriffen. Schickt mir Linguisten, die neutral sind. Bitte, wenn euch da mal ein Artikel auffällt, bitte schickt mir den. Bitte. Ja, wer weiß. Vielleicht wirst du hier drin ja fündig, vielleicht auch nicht. Die meisten kennst du wahrscheinlich. Also der Autor hatte hier so ein bisschen die Geschichte des Begriffes Framing und wie er benutzt wurde, also wie der Begriff Framing quasi geframed wurde in den letzten 30 Jahren, seit 1980, aufgefahren. George Lakoff hat den Begriff der kognitiven Linguistik geprägt und da kam das mit dem Framing ursprünglich vor. Und im Endeffekt ging er davon aus, dass dass es eine Wirklichkeit nicht gibt und dass man dass deswegen die Wahrnehmung der Leute bis ins Unendliche geframed werden kann und die Wahrnehmung und die Realität der Leute quasi durch Framing verändert werden kann. Ja, und das war in den 80er Jahren. In den 90er Jahren kam dann Robert Altman, ja, und der hat beispielsweise gesagt, ja, jetzt haben wir das seit 15 Jahren analysiert und wir kommen zum Schluss, ja, man kann die Leute nicht wirklich framen. Trotz der Allgegenwart des Framings in den Sozialwissenschaften sucht man vergebens nach einer Theorie, die erklärt, wie Frames sich in Texte einbetten und sich dort manifestieren oder wie Framing das Denken beeinflusst. Ja, weil man halt festgestellt hat, ja, Leute lassen sich unterschiedlich beeinflussen und Framing funktioniert vielleicht bei manchen Leuten, aber nicht bei allen. Und bei manchen erreicht man auch genau das Gegenteil. Und ja, es gibt diese typischen Beispiele, wenn etwas positiv formuliert wird oder negativ formuliert wird, wie die Leute, ob die Leute sich dann anders entscheiden. Ja, das hat der Kahnemann ja beispielsweise erforscht. Und der ist zwar dazu gekommen, dass man bei gewissen hypothetischen Sachen darauf Rückschlüsse ziehen kann, aber das allgemeine Verhalten halt sich nicht vorhersagen lassen kann mit Frames. Ich drücke mich jetzt sehr vorsichtig aus. Hm. Ja, und ja, das in diesem etwas längeren Artikel und weitere Details dazu. Und das Fazit der ganzen Sache ist im Endeffekt, dass die Denkschule, die Dame, die das erzeugt hat, angehört, dass die halt überkommen ist. Ja. Zitat, die Autoren schließen daraus, dass Menschen dem Framing-Effekt nicht schutzlos ausgeliefert sind, sofern sie darüber nachdenken, was ihnen präsentiert wird. Und ja, der Autor meint halt, Frau Wehling tut so wie Lakoff, als würde sich durch das Framing die Welt ändern. Ja, das Ding ist ja auch, wenn Framing wirklich Erfolg hätte, wäre ja zum Beispiel auch die Sowjetunion niemals untergegangen. Die haben ja auch so Kram probiert und es hat nicht funktioniert. Jo. Also, unter den Grenzen, ne? Wo das funktioniert, würde ich auch sagen. Also ist jetzt ein Extrembeispiel, aber wenn Framing funktionieren würde, warum hätte die Sowjetunion jemals einen Untergang erlebt? Das ist, macht in meinen Augen keinen Sinn. Was ich aber zu Lakoff sagen muss, ich habe von dem zwei Bücher gelesen. Einmal Don't Think of an Elephant, was ich furchtbar fand, wirklich, also ich nur den Kopf schütteln konnte, und Moral Politics, How Liberals and Conservatives Think. Das fand ich ziemlich interessant. Hat mir auch sehr gefallen, aber das andere, das mit dem Elefanten, war furchtbar. Kauf the Blank Slate. Ja, schauen wir kurz nach Italien. Italien ist ja ein sehr seltsames Land und man hört ja nur Negatives über Italien. Aber was Italiener auf jeden Fall machen, die experimentieren halt im Moment. Mit der Politik, mit irgendwelchen Sachen, mit allem Möglichen experimentieren die. Und ja, wenn man sich die Regierung anguckt, die gerade in Italien herrscht, ja, ich meine, Dugin könnte sich nichts Schöneres wünschen, sage ich mal dazu. Gegensätzlicher geht es kaum. Und deswegen haben die jetzt auch quasi so ein Bürgereinkommen, in Anführungszeichen, in Italien eingeführt. Allerdings nicht wirklich wie ein Bürgereinkommen. Man kriegt das Geld zwar ohne irgendwelche Auflagen, allerdings gibt es noch ein paar Auflagen. Man muss zum Beispiel man muss zum Jobcenter gehen, also zum Äquivalent da, und zweimal sich für einen Job beworben haben, und man muss bei beiden Jobs abgelehnt worden sein, dann kriegt man das. So. Und wenn man einen Job hat und verdient weniger, dann kriegt man das automatisch aufgestockt. Und solche Sachen. Also wir reden hier von 800 Euro im Monat ungefähr. Wie das jetzt mit Zusatzleistungen ist, mit Wohngeld oder sowas, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es sehr viel mehr Geld, als es vorher gab in Italien, und die Bevölkerung mag das. Ab April fängt das an. Man muss sich dafür jetzt nur registrieren. Und es soll bis zum Ende des Jahres 6,6 Milliarden Euro kosten. Und naja, ich meine, wie Italien das zahlt, das wird man sehen. Das wird halt aus dem Haushalt gezahlt, aber das mit dem Haushalt aufstellen ist in Italien ja sowieso so ein Problem, weil, wie gesagt, die regierende politische Kaste da ist tief gespalten, theoretisch, aber, und sie arbeiten halt nur zusammen, damit sie überhaupt an der Macht sein können. Ja, das sind ja Cinque Stelle und Lega Nord. Trotzdem finde ich immer noch, dass Deutschland eine eigene Cinque Stelle, Gelbwesten, wie auch immer, Geschichte gar nicht schlecht stände. Ja, kommen wir kurz nach England. Und in England ist es ja, es kommt immer wieder, sollen wir nicht doch noch ein Referendum machen? Komm, können wir nicht doch noch ein Referendum machen? Machen wir nicht doch noch ein Referendum? Und warum machen wir es nicht einfach? Ich meine, warum? Es will doch keiner. Und ich meine, was soll ich dazu sagen? Ja, hier haben wir einen Artikel, wie man sich drum rumlavieren kann, um die ganzen Obstacles, ja, other obstacles to a people's vote. Ja, es wird jetzt schon so in Anführungszeichen geframed, als es ja ist nicht kein Brexit-Referendum, sondern das the People's Vote. Also ich glaube nicht, dass sie es noch hinbekommen, einfach aus Zeitgründen, vor dem harten Brexit. Und weiterhin, alle Pläne sind in implementiert. Wenn ein harter Brexit kommt, alles wird weiterlaufen, so wie vorher. Alles, was sich verändert, ist für den Zeitpunkt schon geplant, dass es sich verändern wird. Man kann sich die Interviews angucken mit den ganzen, ne, die ganzen Journalisten gehen ja zu irgendwelchen Industriechefs und fragen, ja, wie sieht's aus? Habt ihr Probleme? Und die sagen alle, ja, also wir produzieren hier mit einem Jahr, einem halben Jahr, bis, also was, ich muss heute planen, was in einem halben Jahr aus der, die Fabrik verlässt. Deswegen muss ich für alle Eventualitäten planen. Und egal, was welcher Brexit jetzt kommt, ist egal. Es wird laufen, weil wir für alles planen mussten. So, und das ist die Realität. Ja, und alle Leute, die natürlich nicht dafür geplant haben, gut. Ja, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass sie sich unbedingt anders entscheiden würden mittlerweile. Weiß ich nicht. Ich weiß es, also ich kann es wirklich nicht sagen. Es gibt ja Leute, ja, die sagen, ja, sagen, oh, oh, oh, es sind schon so viele gestorben seit dem Referendum, die alle für den Austritt waren. Und allein deswegen würde, also zynisch. Und ich meine, es ist halt undemokratisch, aber es wäre nicht, es wäre ja nicht so, als ob es nicht schon mehrmals vorgekommen ist. Ne? Wenn ein Referendum, ne, man, verändert man was, ne? Oder so wie bei Artikel 13, ne? wenn das Verfassungsgericht sagt, nee, das ist verfassungswidrig, dann schafft man einfach ganz andere Rechtsgrundlagen und ändert einfach ein paar Begriffe und dann passt das schon. Das sind dann neue Namen nochmal wieder auf dem Tisch. Ja. Ja, gehen wir zu Norwegen. Norwegen macht jetzt, hat wieder seine Policy geändert. Es geht um den spektakulären internationalen Pensionsfonds von Norwegen. Es gibt einen internationalen Pensionsfonds und einen nationalen Pensionsfonds. Der nationale Pensionsfonds ist einfach das, was man sich darunter vorstellt. Und der internationale Pensionsfonds, den kannte man früher unter dem Ölfonds, dem norwegischen Ölfonds. Allerdings wurde der umbenannt, weil, ja, Framing. Und im Endeffekt ist es so, dass dieser Fonds wird gespeist seit den 60er Jahren aus den Überschüssen der staatlichen Ölgesellschaften in Norwegen, die halt sehr substanziell sind. Derzeit sind liquide Einlagen in dem Fonds drin, der könnte morgen 190.000 Euro äquivalent an jeden Norweger ausschütten, an jeden norwegischen Staatsbürger. Was viel Geld ist. Viel Geld. Liquide, ja. Hauptanteile sind halt liquide Mittel, dann Staatsverschuldung und die Anteile an der staatlichen Ölgesellschaft, an den staatlichen Ölgesellschaften, andere internationale Ölgesellschaften und 5% Immobilienbeteiligung. So, und die Immobilienbeteiligungen sollen jetzt aufgestockt werden und deswegen sollen jetzt Beteiligungen an Erdölgesellschaften verkauft werden. Und das ist sehr kontrovers, weil es ist einfach eine Säule des norwegischen Staates, der für Stabilität sorgt, die man sich in anderen Ländern einfach so gar nicht vorstellen kann. Ja, wirklich, das ist wirklich fantastisch. Ja, der saudi-arabische Ölfonds kann damit kaum mithalten. Ja, also die sind auf einem ganz anderen Level unterwegs, aber gut, die verkaufen jetzt im Endeffekt 20% der Anteile und die verkaufen nur deswegen nur 20% ihrer Anteile, weil wenn sie mehr verkauft hätten, hätte das weltweit zu einem Crash der ganzen Ölanlagemärkte geführt. So signifikant ist dieser Fonds, wollte ich nur nochmal sagen. Gut, der in Saudi-Arabien ist größer, aber der schüttet größere Summen aus und der legt nicht nachhaltig an und. Aber der norwegische Fonds ist halt, ja, der ist schon was ganz, ganz Feines. Hätten wir in Deutschland auch mal machen sollen irgendwann in den 60er Jahren, aber nee. Kommen wir zum Kongo. In Kongo ist das Wahldebakel immer noch nicht so ganz vorbei, aber der Oppositionsführer hat jetzt halt quasi die Regierungsgeschäfte übernommen. Allerdings sind immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt, unter anderem deswegen, weil halt Teile des Kongos jetzt von einer Ebola-Epidemie befallen sind. Wird jetzt gezählt als die zweitschlimmste Epidemie, die es jemals gegeben hat, mit mittlerweile über 600 Toten. In dem Artikel ist noch eine alte Zahl drin. Die größte Epidemie jemals waren 11.000. Also ich will jetzt nicht sagen, da ist noch Luft nach oben, hoffen wir es natürlich nicht, aber es ist trotzdem mit über 600 Toten halt auch in dem Bereich, wo halt gewisse UN-Richtlinien gelten, dass halt international Staaten eingreifen dürfen, um den Staat zu stabilisieren. Falls es zu Unruhen kommt und das deswegen sich weiter ausbreiten könnte, was jetzt anscheinend immer mehr der Fall wird, weil teilweise die ärztlichen Camps, wo die Ebola-Leute, also Ebola-Kranken versorgt werden, die werden teilweise überfallen, entweder von Leuten, die halt das Equipment klauen wollen oder die die Drogen wollen oder sonst irgendwas. Oder einfach von Leuten, die denken so, ja, der, die bösen Leute, die vergiften das oder ihr seid der Grund, warum die Krankheit hier ist. Oder halt andere politische Gründe. Die Ärzte ohne Grenzen haben jetzt die Segel gestrichen und haben gesagt, wir können einfach nicht mehr arbeiten. Ja, weil es einfach zu gefährlich ist rundherum. Und ja, ich habe es ja schon gesagt. Ab 600 Toten greift diese UN-Regelung, deswegen ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis es da halt wirklich zum internationalen Militäreinsatz kommen wird. Das ist, wie gesagt, nur noch eine Frage der Zeit. Thousands of pills filled with powdered human baby flesh discovered by customs officials in South Korea. 17,000 pills smuggled into the country have been intercepted since last August. Pills viewed as miracle cure for all ailments, but unsurprisingly, they are harmful. Ja, das steht, glaube ich, für sich selber. Also erstmal würde ich mal ganz kurz ehrlich gesagt anzweifeln, dass das wieder so stimmt. Die Mail ja, Online ist ja auch nicht so eine renommierte Zeitung. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass diese teure Creme oder was in Hollywood, was die Stars sich immer so ins Gesicht schmieren, dass das tatsächlich irgendwie aus der Vorort von kleinen Babys aus Korea gemacht wurde. Zum Teil. Ne? Sie da drin war auch. Ja, also jedem tut solche Dinge, aber geraspelte Babys oder so. Das sind also beim nächsten Mal vielleicht einfach nochmal kurz nachrecherchieren. Weil bei sowas bin ich auch sehr skeptisch, muss ich sagen. Nein, Mail Online hat noch niemals eine Korrektur äußern müssen. Alles, was da veröffentlicht wird, stimmt bis aufs letzte Wort. Also, okay. Jedes einzelne Wort. Die haben in ihrer 160 Jahre langen Geschichte nicht einmal eine Korrektur veröffentlichen müssen. Naja, irgendwie ändert mich das an diesen kosmetischen Zusatzstoff, der aus abgetriebenen Babyföten entnommen wird. Das ist ein bisschen eklig. Aber ich meine, das ist halt eine Stammzellen, ja, sicher, das gibt es schon, ne? In verschiedenen Ländern. Aber Google to ban political ads ahead of federal election, citing new transparency rules. Ja, in Kanada gibt es ein neues Gesetz, dass man durchgehend dokumentieren muss, wenn im politischen Kontext Werbung geschaltet wird. Das betrifft direkte Werbung und indirekte Werbung. So, das hat zwei Sachen zur Folge. Sache 1, dass die ganzen Unternehmen quasi ein komplettes Register einrichten müssen für Leute, die die Werbung schalten, alles muss gemeldet werden, was ist da an Geldern geflossen und so weiter und so fort. Und das kriegen die nicht hin. So, das ist auch wieder so eine Sache, die technisch einfach nicht so leicht umsetzbar ist. Und deswegen haben jetzt Google und mehr oder weniger alle kanadischen Unternehmen gesagt, gut, wir kriegen das nicht hin. Daraufhin hat der Staat gesagt, gut, dann dürft ihr einfach keine politische Werbung machen. So, dürft ihr nicht. Dürft weder direkte noch indirekte Werbung darf auf diesen Online-Portalen geschaltet werden. In Kanada, vor der nächsten Wahl. Das wird interessant, wie das wird, weil die Frage ist, was ist denn politische Werbung? Wenn man ein Bild postet und einen Kommentar, ist das eine politische Werbung? Indirekte politische Werbung? Wenn die auf Google läuft? Oder auf Twitter? So, also das ist eine Sache, die man im Auge behalten soll, wie das dann halt wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Ob ja, die Leute das einfach scheißen wird, oder ob da wirklich das geahndet wird, weil, ja, das ist halt die Ansage. Keine politische Werbung, weder direkte noch indirekte in einer gewissen Periode vor der nächsten Wahl in Kanada. Fernsehwerbung ist davon und das ist nochmal genau das Gleiche. Da war nur noch mal eine Sache noch mal korrigiert. Fernsehwerbung ist davon ausgenommen, ist auch ganz schön frech, ne? Also so. Ja, es geht um alles, was online ist. Da, wo wir es nicht regulieren können, da ist es verboten. Okay. Als wenn der Justin nicht schon genug Scheiße am Hacken hätte. Also an sich ist die Regel relativ sinnvoll, weil es geht, also theoretisch ist es sinnvoll, die Umsetzung ist ja wieder scheiße. Das ist wie beim Urheberrecht. Es muss eine Regelung geben, aber die Umsetzung ist total scheiße. Es geht im Endeffekt darum, dass halt in den vergangenen Wahlkämpfen halt diese Wahlkampfspendenregelung dadurch umgangen wurde, dass halt einfach irgendwelche Produktionsgesellschaften mit Millionen von kanadischen Dollar zugepfeffert wurden und die dann halt Wahlkampfwerbung gemacht haben. So wie in Amerika die Super PACs. Ja. Thailands dreckige Wahlkampftricks. Ja, von unseren Freunden beim Council on Foreign Relations. Ich rieche ein Abeltier. Ist das von dir? Oh. Ich hatte was zu den Philippinen. Das kann man, das passt ja auch. Genau, hier, Pink News. Pink News, übrigens eine Seite, die ich tatsächlich empfehlen kann. Weil das ist eine Seite, da geht es um LGBTQIAP, LMNOP Plus News. Aber das ist, die sind nicht so total hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Die sind einfach nicht total hängen geblieben. Und da findet man ab und zu mal interessante und auch lustige Sachen. In dem Fall ist es halt, keine Ahnung, einfach nur über Duterte. Ich meine, Duterte ist immer für einen seltsamen Spruch gut. In dem Fall hat er jetzt im Endeffekt eine Kampagne geschaltet, um die Bevölkerung noch mehr gegen die Rebellen, also die Rebellen in Anführungszeichen Muslime, in Anführungszeichen Drogenhändler, alles durcheinander, ne? So Rebellen für ihn. Ja, um die Bevölkerung gegen die aufzubringen, sagt er halt so, ja, die 40% von denen sind halt schwul. So, und ja, ich finde das lustig, dass er das so als psychologische Kriegsführung benutzt in seinem eigenen Land. Ist natürlich traurig, aber irgendwie zum Schmunzeln. Und die Seite Pink News, wie gesagt, lohnt sich mal anzugucken. Ja, Venezuela. Ja, die haben, ich weiß, ja, ich wollte da nochmal nachhaken. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt Blackouts hatten. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen hatte, hatten die, glaube ich, 18 Stunden durchgehenden landesweiten Stromausfall. Ja, also ein landesweiter Stromausfall kann eine Zivilisation schon ziemlich zurückwerfen, sage ich mal. Ja, ich glaube, ich hatte da auch mal eine Zahl gelesen, irgendwie, wie lange es dauert, bis halt gewisse Infrastruktur einfach kaputt geht, weil Wasserpumpen und so weiter einfach nicht mehr führen oder Sachen korrodieren und so weiter und so fort. Das war eine Woche. So, also ich weiß es nicht. Venezuela ist ja generell schon gefickt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ja, aber der Guaido hat jetzt inmitten dieses Chaos hat er gesagt, okay, wir müssen jetzt einen landesweiten Marsch auf die Hauptstadt organisieren. Also wenn das wirklich durchgeht, das wird ein absolutes Gemetzel und Blutbad. Moment. Hat er beim Abel die Nummer geklaut oder was? Weißt du, dieser Guaido gehört wahrscheinlich Weltraumaffen, nehme ich an. Wo soll er die Idee sonst her haben? Ja, ich meine, das ist einfach wirklich hart. Natürlich, hier, das hat, meiner Meinung nach, hat das zwei Komponenten. Komponente Nummer eins, die Leute, die da die Arbeit gemacht haben, die sind ins Ausland abgehauen. Deswegen hat man keine Leute mehr, die wissen, wie die Maschinen funktionieren. Und Nummer zwei, der politische Konflikt halt. Ja, das ist Sabotage. Sonst anders lässt sich das nicht erklären, dass es wirklich landesweit ausfällt. Ja, das ist. Ja, und zurück zu dir und Thailand, Abel. Thailand. Thailand. Thailand. Ja, Thailand, ne? Will es gewesen sein, ja. Die dreckigen Tricks der Thailänder hier, uns irgendwelche Quellen einzuschmuggeln, die keiner eingereicht hat. Ist das Mr. Zulu da unten? Ja. Genau, das sieht so aus. Ja? Aber wir sind ja auch Council Foreign Relations Dauerwerbesendung. Nee, aber ernsthaft, schaut euch, wenn ihr mal ein bisschen Zeit übrig habt, schaut euch den YouTube-Channel Council Foreign Relationships an. Schaut es mal eine Weile an und dann werdet ihr in der Lage sein, Nachrichten innerhalb von Deutschland ein Stück weit vorhersagen zu können, weil das, was sie dort besprechen, irgendwie Monate, manchmal auch Jahre später irgendwie plötzlich voll weit verbreitet ist. Also ich finde es klasse. Du kannst dann antizipieren, was später in den Nachrichten gedruckt wird, sozusagen. Und deswegen stinke ich auch ganz gern mal gegen die Journalisten, weil ja oftmals sozusagen die Narrative, die weiter verbreitet werden, schon länger bekannt sind in Fachkreisen, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben wir hier auch wieder eine wunderbare, schöne Grafik, weil ich Grafiken mag. Hier haben wir das Land Venezuela mit von 2017 Stand 31,98 Millionen Einwohner, 2,7 Millionen sind bereits aus dem Land raus, weil Sozialismus funktioniert und die Linke ja zum größten Teil ein Wahlprogramm hat, was den Ideen in Venezuela nichts nachsteht, die man eingesetzt hat. weil der Kapitalismus böse ist und man den ja zähmen muss. Ja, diese Karte finde ich deswegen gut, weil man muss sich mal überlegen, erinnert euch mal zurück an die ganze Flüchtlingssituation vor ein paar Jahren, wo man diese ganzen Karten auch im deutschen Fernsehen mal gesehen hat. Mhm. Überlegt euch mal, was da abgeht. Ja. Ja, hier, Kolumbien, 1,1 Millionen. Millionen, Kolumbien. Ja, Brasilien 90.000. Ja, Peru hat extreme Probleme. 500.000, Peru. Ja, die sind da sehr gastfreundlich und Peru ist ja, also ich meine, wenn man von Venezuela wo fliegt, gibt es schlechtere Länder als Peru, um dahin zu fliehen. Trinidad und Tobago ist total überlaufen worden, da gab es massive Probleme, da hat nicht mehr viel gefehlt, dass da eine richtige Regierungskrise gegeben hatte mit Schusswechsel und allem Möglichen. Es ist eine massive Flüchtlingskrise von Venezuela aus. Ich hatte es ja auch immer berichtet, wie das ist mit den kolumbianischen Grenzen, den brasilianischen Grenzen, die bewaffneten Banden, die bewaffneten Narcos halt, die da Venezuela quasi ausnutzen, weil sobald sie in Venezuela sind, können sie machen, was sie wollen. Ne? Da können sie von Kolumbien rüberfahren, Brasilien irgendwen überfallen, durch Venezuela fliehen und kann irgendwas machen. So. Das Interessante ist auch, wenn du jetzt so eine Karte hast, damit kannst du ein Stück weit auch Wahlergebnisse voraussagen, die dann in der Zukunft stattfinden oder generelle Politikwechsel in der Region. Nicht, dass du jetzt ein absolutes Voraussagewerkzeug damit hast, aber ein guter Indikator oder Faktor ist eben ein erhöhtes Flüchtlingsaufkommen dafür, wie sich die Politik innerhalb eines Landes verändern wird. Weil es wird auf jeden Fall jedes Mal, wenn viele Flüchtlinge kommen, selbst wenn es auch nur wie in Brasilien 96.000 sind, geht die Politik ein Stück weit weiter nach rechts. Also ja, deswegen. Und es ist jetzt außer in Kolumbien ja auch nicht so, dass die Flüchtlinge nicht unbedingt unwillkommen sind und Trinidad und Tobago. Ja, weil es ja tatsächlich so ist, dass die viele Leute, die aus Venezuela flüchten, halt auch Spezialisten sind. Ja, und ja, ne, die fehlen natürlich in Venezuela, deswegen fällt da Strom aus und solche Sachen. Aber halt in Kolumbien ist eine ganz andere Sache. Und vor allem, ich weiß nicht, wie die Zahlen jetzt sind, aber gerade Kolumbien war ja massiv, da war es ja vor einem Jahr waren es noch irgendwie 200.000 und jetzt über 1,1 Millionen oder irgendwie so ein Verhältnis war es. Ja, und also, was man aber auch dazu sagen muss, das ist jetzt natürlich hier regional, wenn du jetzt aus einem anderen Kulturkreis einen Wanderer hast, ist der Rechtsschwung stärker, wenn du jetzt halt Regionalflüchtlinge hast, wenn wir jetzt viele Franzosen aufnehmen würden, weil Macron die Gelbwesten zu sehr unterdrückt und wir Waffenlieferungen an die Rebellen in Frankreich losschicken. In dem Fall wäre sozusagen der politische Wechsel ein Stück weit anders, wie halt, wenn es aus einem fremden Kulturkreis ist. Aber mit sowas kannst du halt ein Stück weit eine Wahl antizipieren. Also. The Inconvenient Truth About Cancer and Mobile Phones. Hä, hey, hatte ich den angereicht? Ja, ich glaube schon. Könnte sein. Klingt ganz schön Aluhut. Ja, nicht unbedingt. Ich überlege gerade, was war in dem Artikel nochmal Bemerkenswertes daran? Oh Gott, Verzeihung, einmal mit Profis. Ja, also es geht im Endeffekt wieder darum, es gibt verschiedene Studien mit verschiedenen Aussagen und die Diskussion ist einfach nicht wirklich so einseitig, wie sie immer dargestellt wird. Ja, tut mir leid, ich finde jetzt leider meine Notizen dazu nicht. Ist ein etwas längerer Artikel, vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. So, und hier ist nochmal eine komplette Zusammenstellung von dieser ganzen Diskussion, das einfach nur mal als Empfehlung, da ist auch ein Video zu, aber das muss man sich nicht angucken, weil darunter ist es nochmal so ein paar Übersichten, nochmal ein paar Argumente einfach ausgetauscht und ja, es ist jetzt nicht so, dass man Panik ausbrechen soll, nur es, wie gesagt, die Technologie wird immer weiter vorangetrieben und es gibt halt bestimmte Nebeneffekte, die oftmals auch nicht erwähnt werden, beispielsweise in der Diskussion mit, es gibt ja eine Diskussion, dass viele kleinere Städte in Deutschland jetzt einen Mobilfunkausbau nicht haben wollen, obwohl die Netzabdeckung dann nicht besonders gut ist. Das hat unter anderem deswegen Gründe, nicht nur, weil da halt große Bauten in irgendwelchen kleinen Städten gemacht werden, sondern weil da auch Wärmeabgabe ist und andere Umwelteinflüsse durch die Leitungen passieren und so weiter und so fort. Das wird auch sehr selten erwähnt und das wird durch 5G auch nur schlimmer. Ja, also, weil um diese Geschwindigkeit auf den Funkmasten zu bekommen, braucht man ja auch dementsprechende Zuleitung. Ne? Ich habe von einem Fachexperten, der Doktorand und Professor ist, Alex Jones, erfahren, dass 5G deine Genetik verändert und sie damit eine Sklavenrasse an Menschen heranzüchten möchte, die dümmer wird, damit die globale Elite eine Breakaway-Civilization aufbauen kann. Ja, also tatsächlich hat der Alex Jones hat die Theorie vertreten, dass durch die Chemtrails Bariumartikel in die Gehirne sich einlagern und dadurch man dafür empfänglich wäre. Aber das halte ich für Blödsinn. Ja, 5G mittlerweile auch. Also da muss aufpassen. Was ihr das wisst von Alex Jones. Ja, also der Punkt ist ja, dass die Strahlungsdichte sich durch 5G sehr, sehr verstärkt und dass man wirklich aufpassen muss. Ich hatte ja das Beispiel mit der Antenne, wo quasi gemessen wird, ist da ein Körperteil in der Nähe, dass die Spannung da reguliert wird an der Antenne, dass sie sich runterfährt, weil es in gewissen Stärken ist es nun mal schädlich. Die Frage ist halt nur, können diese Stärken irgendwie entstehen im Normalbetrieb? Das ist eigentlich die Frage. Das ist das Kernproblem. Plus die ganzen Infrastrukturprobleme natürlich. Ja, hier, Japanese Startup develops AI cameras that can spot shoplifters even before they steal. Das ist ein System, das ist jetzt serienreif, ist jetzt in Japan und Asien schon im Einsatz seit ein paar Monaten. Das skaliert ziemlich weit hoch, ja, ziemlich schnell. Das wird hier auch bald kommen, weil das ist im Endeffekt ein Computersystem, was man an bestehende Videoüberwachungsanlagen anschließen kann. Und die die Erfolgsrate bei diesem System ist wirklich extrem hoch. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Hinterkopf, aber sie ist wirklich so hoch, dass man wirklich sehr viel mehr verhindern kann als durch den normalen Einsatz mit Ladedetektiven und irgendwelchen anderen Sicherheitsmechanismen. Ja, wenn man beispielsweise der Trend vorhergesagt, dass die Produkte nicht mehr eine Sicherung bekommen. Ja, man hat eine Folie drum und irgendein RFID-Ding, was halt piept, wenn man irgendwo durchgeht, kennen wir ja alle. Sondern dass man das halt sich alles sparen kann, wenn man so ein System einsetzt. So, und deswegen, das fand ich ganz interessant, wo ich darüber gelesen habe, dass auf den ersten Blick denkt man, das ist so recht neu und so, aber wo ich da noch ein bisschen recherchiert habe, das ist halt, wie gesagt, es ist schon im Einsatz seit einigen Monaten im Serienbetrieb in über 100 Supermärkten in Japan, über 100 Supermärkten in Südkorea und anderen Standorten. Ja, und natürlich hat das wieder diesen Pre-Crime-Aspekt, ne? It's watching and knows the crime is about to take place before it happens. Es ist creepy, aber es geht hier ja nicht unbedingt um Strafverfolgung, sondern einfach nur so, okay, der halt den einfach mal an, bevor er rausgeht und sag mal hier, was ist das? Ist schon creepy genug, aber auf dem Level kann man, finde ich, naja, also wie gesagt, wofür das Implikationen hat, ist ja klar. Es gibt ja ähnliche Systeme, die in China getestet werden, im Straßenverkehr und sowas. Ja. Ah, hier haben wir den Artikel mit den Orten, die keinen Mobilfunkmast haben. Da bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. Ich fand, in diesem Artikel wird halt die Telekom-Seite und die Vodafone-Seite nur dargestellt und die Argumente von denen werden so gar nicht gebracht. Deswegen habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert, was die denn für Argumente haben. Und deren Argument ist einfach nicht nur, wir wollen das nicht, sondern ja, die haben teilweise halt wirklich valide Argumente, teilweise würden da auch Kosten auf die Gemeinden umgelegt werden, die einfach nicht tragen wollen. Und die Natursachen habe ich gerade erwähnt, architektonische Schönheit. Also es gibt viele Gründe, die kann man jetzt doof finden oder nicht, aber es gibt nicht keinen Grund. Ja, eine sehr gute Nachricht. Es gibt jetzt es gibt ja nicht nur einen Prozess, aber es gibt verschiedene Prozesse, CO2 wieder zu Kohle, nicht zu verpressen, aber quasi wieder in einen kohleähnlichen Stoff, der wieder verfeuert werden kann, zurück zu desublimieren. Brauchen wir aber auch Strom für, ne? Also. Ja, und aber das Interessante daran ist, ich gucke ja immer, ist das serienreif, kann man das in der Industrie einsetzen oder ist das nur theoretisch? Und das ist jetzt halt ein Ansatz, deswegen, es gibt verschiedene Verfahren, aber das ist ein Verfahren, was auf einem industriellen Maßstab auch implementiert werden kann. Also, wenn man Probleme mit CO2 hat, Friday for Future, man könnte auch über solche technischen Lösungen reden, wenn man es unbedingt aufs CO2 abgesehen hat. Ja, ich hatte ja schon einmal vorgestellt den Ja, den EU-Plan mit den Geschwindigkeitsreglern, die unter dem Sicherheitsaspekt laufen und hier unter dem Aspekt einer neuen Sicherheitsrichtlinie für den Straßenverkehr auf EU-Ebene. Und hier geht es konkret um einen Verbraucherschutzplan auf EU-Ebene. Man mag es kaum glauben. Und zwar das Narrativ, sage ich jetzt einfach mal. Die Autohersteller schummeln, die geben einen Verbrauch an, der in der Realität um 47% laut deren Aussage höher liegt, als was auf dem Papier steht. Und deswegen, um die Verbraucher zu schützen, müssen wir jetzt Geräte in die Autos einbauen, die den Spritverbrauch die ganze Zeit messen. Immer. Sobald das Auto bewegt wird, werden die Daten gemessen, ausgewertet und gesendet. Weil mit irgendwie die Sachen speichern und beim TÜV dann einmal im Jahr auslesen lassen, nö, das reicht dir nicht. Die brauchen die Geräte, Echtzeit-Auslesekapazität. Natürlich müssen alle Daten erhoben werden, natürlich muss das eindeutig zuordnenbar sein. Und das Ganze wird natürlich eingepflegt, deswegen habe ich es vorhin erwähnt, in diesen ganzen Rahmenplan mit der Vernetzung, Smart City und so weiter und so fort, wo ja beispielsweise, wenn diese ganzen Telemetriedaten von Autos erhoben werden können die ja nicht, müssen die ja nicht nur für einen Zweck erhoben werden. Ja, die können ja auch ausgewertet werden, beispielsweise, dass man sieht, okay, das ist die Geschwindigkeit in diesem Bereich und das ist der Benzinverbrauch. Ach ja, aber das war 20 Kilometer zu schnell. Da war nur 80 erlaubt und der ist 100 gefahren. Aber wir wissen ja direkt, wer es ist. Schick mir dem doch direkt mal eine Strafe. So. Ja, dieses System, was ich gerade beschrieben habe, ist jetzt schon in Betrieb in Holland. Ja. Man hat diese Telemetriedaten. Es gibt verschiedene Sachen, wie diese Sachen ausgelesen werden. Wenn man nicht so ein Ding im Auto hat, geht das übers Handy. Ja. Und ne, wenn du halt durch so eine Zone fährst und du fährst zu schnell und diese Daten werden ausgelesen, dann kriegst du automatisch ein Ticket. Automatisch. Wird automatisch von deinem Konto abgezogen. Jo. London School of Economics. Impact Blog. Clickbait und Impact. Die Akademie gehackt wurde. Den Artikel, den hatten wir schon mal. Und ich will nur darauf hinweisen, dass, wie soll man sagen, akademische Arbeit hat seine Krankheiten und seine Probleme. Soll das jetzt nicht unbedingt überkritisch sein in Sachen Wissenschaft, aber wenn du es selber nicht so ganz richtig nachvollziehen kannst, bitte, dass, wenn irgendwas in der Zeitung steht, von wegen Wissenschaftler haben bewiesen XY, bitte seid kritisch, wenn der Artikel, den wissenschaftlichen Artikel, nicht verlinkt in dem Artikel. Denkt euch einfach, es sind Fake News. Weil entweder man verweist direkt auf die Wissenschaftler, wenn man einen Artikel darüber schreibt, oder man verbreitet halt Humbug. Und es gibt noch einen Fall. Viele Wissenschaftler machen vor Publikation, schicken die Journalisten einen Ausschnitt daraus, wie es ja auch Bücherautoren machen, um noch mehr Marketing zu generieren. Und daran sieht man dann teilweise auch, das ist gesteuert von irgendwelchen NGOs oder so. Darauf kann man vielleicht sogar achten, auf ein weiteres Ausschlusskriterium. Sorry. Genau. Und hier der Artikel, der beschäftigt sich mit sozusagen Nabelschau von was läuft denn da wissenschaftlich nicht so gut. Also hatten wir schon mal, ist lesenswert. Go for it. Hier haben wir einen wunderbaren wissenschaftlichen Artikel, Beitrag, Studie, Unfug darüber, wie Individualismus und Kollektivismus sich als Social Capital verhält. Also interesting contrary to conventional wisdom. Individualistic societies tend to be more cohesive and cooperative than collectivist ones, not less. Und da muss ich halt immer an diesem Artikel denken, wenn ich dann, das weiß ich, irgendwo Alt-Right-Menschen oder SJWs sehe. Ja, rein historisch gesehen war zum Beispiel in der Sowjetunion die Gulags, die waren für den Arsch, die haben mehr wirtschaftliche Fähigkeit eingekostet, wie Sklavenarbeit eingebracht worden sind. Und faschistische Regimes, die wirken zwar sehr, also potent und stark und kräftig mit all ihren Ritualen. Allerdings ist die Mobilisierung in einem Kriegsfall, um eine große Armee aufzubauen, die funktioniert wesentlich besser, wenn du in einer Demokratie lebst. Und der Artikel schlägt halt in dieselbe Kerbe, wo man halt darauf eingeht, dass halt ja, Kollektivismus halt nicht so gut funktioniert. Und wir können alle ziemlich froh sein, dass wir in Ländern auf die Welt gekommen sind, wo Individualismus abgefeiert wird. Also, da habt ihr's. The Cactus and the Weasel. Wenn du etwas runterscrollst, da siehst du da eine schöne Grafik. Und da wird, die Idee von einem Fuchs und von einem Igel in Sachen Intellektualität, in Sachen Fachwissen, entstammt von einem Artikel von Isaiah Berlin. Und hier bringt man weitere Konzepte vorwärts, den Kaktus und das Wiesel. Und den Artikel euch ordentlich zu erklären, das würde einen Sonderstream einnehmen, nicht weil unsere Zuhörer nicht klug sind, sondern weil es einfach ein kompliziertes Konzept ist. Aber bitte, bitte, bitte lest euch den Artikel durch und lest die Bücher, die im Artikel verlinkt sind. Das hier ist sehr, sehr wichtig, wenn wir die Progressiven wirklich zurückdrängen wollen, ist das hier ein wichtiges Puzzleteil, um sie zurückzudrängen. Also ja, über den Artikel könnten wir auch einen 7-Stunden-Sonderstream machen. Also sehr interessantes Thema. Kommen wir nun zu Kritik. Ich habe in den letzten Sendungen dem Journalismus, den Sozialwissenschaften und der Psychologie Wahrheitsgehalt abgesprochen. Einige von unseren Zuhörern haben darüber Unmut ausgedrückt und ich will ein Stück weit zurückrudern und mich besser erklären, warum ich das gesagt habe. Dazu brauche ich aber das ein oder andere Buch. Und das erste hätten wir hier, Psychology of Human Behavior. Das erschien in der Great Courses Series. Das ist ein Buch in einer Buchserie, die alle sehr lesenswert sind. Hier hat man einen relativ guten Einstieg über Psychologie generell. Psychologie ist hervorragend, wenn es um Pathologie geht. Das heißt, wenn du dunkle Triade hast, Persönlichkeitsstörung, Depression, Psychose, so Kram, da können dir Psychologen sehr weiterhelfen. Zwar ist es so, dass wir oftmals psychisch kranken Menschen ein bisschen Medizin hinwerfen, die Symptome lindern und nicht so ganz gut weiterhelfen. Allerdings hat da die Psychologie nicht perfekte Antworten, aber relativ gute Antworten, wie man mit Pathologie, also mit Sachen, die nicht so ganz in Ordnung sind, zurechtkommt. Deswegen, Psychologie ist hervorragend, wenn ihr Probleme in eurem Alltag habt, wenn ihr Selbstmordgedanken habt, wenn ihr depressiv seid. Geht zu einem Psychiater, geht zu einem Psychologen und lernt im Idealfall auch den Unterschied zwischen beiden. Und das Buch hier ist ein sehr guter Einstieg zu dem Thema. Das Ding ist, warum ich der Psychologie so misstraue, ist, dass in der Regel politisch und ideologisch gerne Studien herangezogen werden, die die eigene Agenda rechtfertigen und die dann hin und wieder sogar als psychologische Studien selber gar nicht wirklich stehen können. Implicit Bias Tests und Stereotype Threat wären zwei von denen, die gerne von den Progressiven verwendet werden. In diesem Buch hier kommt auch wieder der Implicit Bias Test vor. Zwar tut der Autor das da ein bisschen vorsichtig ankündigen. Also ich glaube, er hält das selber für Unfug, aber er erwähnt es nicht explizit in dem Buch. Und manche von den psychologischen Studien, die sind einfach nicht stimmig. Das heißt, wenn ihr in einer politischen Agitation eine psychologische Studie hört, seid ihr bitte sehr kritisch. Darauf will ich hinaus. Ja, und das Buch ist ein sehr guter Einstieg. Das nächste Buch ist The Vision of the Anointed, Self-Congratulation as a Basis for Social Policy von Thomas Sowell. Thomas Sowell ist ein Autor, wo ich einfach nur dazu sagen kann, da solltet ihr alle Bücher zugelesen haben. Sowell, alle von dem. Ich sag's euch, ihr lest das Buch hier und es ist wie eine Packung Pringles, du fängst einmal an, du hörst nicht mehr auf. Und Sowell hat mir geholfen zu verstehen, an wie vielen Enden und Ecken Linke und Progressive absoluten Schwachfug und Humbug erzählen und wie oft Ideen von denen umformuliert werden im neuen Gewand, weiterhin in der Soziologie gelehrt werden, in den Sozialwissenschaften, wo ich mir einfach nur sage, die Idee war vor 30 Jahren scheiße, die war vor 80 Jahren scheiße, man hat sie unzählige Male probiert, sie jedes Mal gescheitert, es gibt immer noch Leute, die so einen Kram veröffentlichen können, ohne dafür intellektuell gekreuzigt zu werden Und deswegen, Sozialwissenschaften habe ich massive Bauchschmerzen mit. Psychologie weitaus weniger, aber Sozialwissenschaften, Laberfächer bis zum geht nicht mehr. Und Thomas Sowell, lest bitte alle Bücher von dem, aber fangt mit Blank Slate an. Das nächste Buch, was wir haben, ist Trust Me, I'm Lying, Confessions of a Media Manipulator. Das Ding ist, wenn ich sage, Journalismus dient nicht primär der Wahrheitsfindung, meine ich das nicht böse. Ich will damit nicht sagen, sie machen alle Humbug. Aber es gibt einen Haufen Schwachstellen in den Medien, wo man merkt, dass der Journalismus massiv in der Krise ist. Und hier geht man darauf ein, wie das Internet zu einem Qualitätsabfall innerhalb des Journalismus geführt hat. Und hier hat man von Ryan Holiday, der hat noch ein gutes Buch darüber, wie Gawker zusammengefallen ist, hat man hier einfach Trust Me, I'm Lying, Confessions of a Media Manipulator. Sieht man relativ einfach, wie einfach es ist, in Medien gezielt Narrative zu streuen, zu manipulieren. Und ich sehe das so häufig, die vorgeschlagenen Taktiken hier, wie sie angewendet werden, dass ich das massive Gefühl habe, dass der Journalismus ein absolutes Problem hat, mit gewissen Strategien umzugehen, die hier in dem Buch erwähnt werden. Und deswegen Journalismus, bisschen kritisch sein, lieber mal ein Buch lesen. Also Journalismus in Anführungszeichen. Dieses Buch, absolute Leseempfehlung für Medienkompetenztraining. Das ist ein Buch, was wirklich in der Schule gelesen werden sollte, weil das hat historischen Wert und das zeigt, genau wie du es gesagt hast, die Methodiken auf, die heutzutage als Buzzfeed-Clickbait-Journalismus quasi gelten. Ja? Und die Methodik kam ja von Andrew Breitbart. Und das Ding ist, die Clickbait, jeder sagt immer, hahaha, du siehst ja da, dass die Artikel selber schlecht sind. Das Problem ist, dass die ganzen Clickbait-Dinger halt auch oftmals Journalisten in seriöseren Publikationen mit beeinflussen. Deswegen Journalismus mit Vorsicht zu genießen. Lieber mal ein gutes Buch lesen oder einen guten Weltraumaffenstream. Das nächste Buch ist The Elephant in the Brain, Hidden Motives of Everyday Life. Es ist ein psychologisches Buch, was sich mit Selbsttäuschung beschäftigt. In dem Buch wird, wenn ich mich richtig erinnere, der Stereotype-Thread auch erwähnt. Also ja, mit Vorsicht zu genießen, aber das Buch ist an sich sehr gut geschrieben, wie wir uns oftmals selber belügen darüber, was wir darstellen wollen oder was wir machen wollen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn jemand krank wird, dann kommt in der Regel die Mutter oder Schwester oder Bruder und bringt dir eine gute Suppe. Sozusagen conspicuous caring. Also ich zeige, dass ich mich um dich kümmere. Zwar hilft die Suppe nicht, aber ich bin für dich da. Soziale Gemeinschaft wird gestärkt. In der Krankenkassengeschichte hast du zum Beispiel sowas wie Homöopathie. Das ist dann, du hast Eltern mit zu viel Geld und die kaufen dann irgendwelchen Mumpitz und alle tun so, als ob es hilft. Es hilft nicht und man hat dann sozusagen conspicuous caring. Und in dem Buch werden verschiedene Lebensbereiche aufgezeigt, wo wir uns aktiv selber belügen, was eine Institution tut, was die Rolle davon ist. Zum Beispiel Schule. In der Schule geht es primär nicht darum, Dinge zu lernen, so 20%, grob über den Daumen gepeilt, aber es geht mehr darum, ein Zertifikat zu bekommen, dass du lange langweilige Dinge tun kannst. Es geht darum, zu signalisieren, schau mal, ich war dort, stell mich bitte ein. Es geht darum, Disziplin zu lernen. 20% Bildung. Wenn du wirklich Bildung haben möchtest, geh, hol dir einen Büchereiausweis. Was ich möchte mir nicht sagen, dass Schule nicht wichtig ist. Kümmert euch um eure Schule. Wenn ihr noch in der Schule seid, holt euch euren Abschluss. Aber mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Und in dem Buch wird der Journalismus an sich selber auch gut auseinandergenommen. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die wollen einfach nur eine Info haben, damit sie in ihrem sozialen Kreis was erzählen können, ohne dass es sie wirklich interessiert, ob das jetzt stimmt oder nicht, damit man was zu schwätzen hat. Dann gibt es auch zum Beispiel einfach das soziale Gruppenzugehörigkeitssignaling, sozusagen verschiedene ideologische Gruppen, die Teamfähigkeit signalisieren wollen, aufeinander zugehen. Also es gibt viele Elemente im Journalismus, die einfach primär nicht mit der Wahrheitsfindung zu tun haben. Und in dem Buch werdet ihr in vielen Lebensbereichen, aber auch im Journalismus das kennenlernen, auch absolute Leseempfehlung. Und ich hoffe, dass ich damit die Dinge mit der Sozialwissenschaft, Psychologie und im Journalismus ein Stück weit adressiert habe. Also ja, alles Leseempfehlung. Taleb natürlich auch. Und hier haben wir noch eine Studie von Ad Neoliberal. wo man sich die ideologischen Muster in Sachen Suff anguckt, wer was trinkt und wer dann wie wählt, was ich total lustig finde. Ja, das ist gut. Ja. Ich finde das klasse. Also das ist wissenschaftliche Investigation, die mir sehr gefällt. Kannst du mir die Achsen nochmal beschreiben? Weil sehe ich das richtig, dass die MMA-Fans jetzt irgendwie die erleuchteten Zentristen sind, oder wie? Was steht denn da links auf dem Graph? Ich kann das nicht entziffern. Ich kann es auch nicht entziffern. Ich muss das kurz öffnen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Grafik. Und ihr wisst ja, schöne Grafiken mag ich. Also. Ah, Voter Turnout. Also MMA-Fans gehen nicht nur viel wählen, sondern sie sind auch politisch neutral, oder wie? Finde ich interessant. Null ist neutral oder relativ neutral. Also Merlot und ein Scotch Whisky wären neutral, Riesling. Wenn du jetzt Brandy trinkst, bist du ein Democrat. Wenn du Keystone Light oder Bush Light trinkst, gehst du nicht so oft wählen, bist eher Republikaner. Jüngling, Canadian Whisky, sehr republikanisch, sehr oft wählen. Corona Extra oder Modelo Especial, nicht oft wählen und Demokrat sein. Cognac, absolut demokratisches Getränk. Ja, das bestätigt einige Vorurteile. Wo ist da das fucking Weizenbier? Das ist halt auf Amis. Becks also. In der Ecke. Becks und? Von allem, was ihr da sauft, ist Becks noch das Beste an Bier. Amerika, das ist schon traurig, ey. Also ich wäre echt gespannt, wie so eine Studie in Deutschland aussehen würde. Also sehr. Ich finde das also auch interessant, dass das Cabernet und der Zinfandel, was ja so auch diese Kalifornienweine sind, so auf unterschiedlichen, so weit voneinander entfernt sind. Ja, es passt. Und das mit dem Champagner saufen, das Sprichwort, das wird dir ja auch bestätigt. Ne? Champagner-Sozialist, oder? Ja, ja. Aber Wodka ist im Zentrum. Das zeigt auch wieder, worauf es hinausläuft beim Alkohol. Ich habe noch was zum Thema Urheberrecht. Und zwar. Das ist eine geile. Ja. Und zwar gab es hier wohl ein Foto, was man sich genommen hat, um zu beweisen, dass alle Hipster gleich aussehen. Einer hat sich beschwert, dass es sein Foto wäre, aber man hat herausgefunden, das war gar nicht seins. Es waren nur dieselben Klamotten von Outfittery. Ach, Hipster, ihr seid lustig. Ja, das waren die Weltraumaffen, auch lustig. Achso, mit den vorgestellten Büchern, natürlich, wenn ihr die lest, wird die Sendung für euch langweiliger, weil ihr dann merkt, wie oft ich aus irgendwelchen Büchern zitiere. Aber ja, lest die. Faire Warnung. Ja. Anderweitig muss man darauf hinweisen, dass man Geld dran verdient. Bei uns wird hier noch darauf hingewiesen, dass ihr euch langweilt. Ja. Und drückt wegen mir den Abo-Button. No, Hammer. Genau. Switch off that pesky Adblock, please. Das würde uns voll helfen. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Wenn ihr in den Wald geht, passt auf, es stürmt sehr. Aber im Wald kann man ein gutes Buch zur Hand nehmen. Ja, im Moment, also wir wollen warten mit dem in den Wald gehen, bis die Windböen wieder unter 100 Kilometer sind. Weil wir wollen ja nicht irgendwie, dass jemand verletzt wird. Aber man kann auch in sich in den Wald gehen. Und damit haben wir den Kreis im Endeffekt. Also, dass man in den Wald geht, kommt der Wald zu einem. Das mit dem in sich in den Wald gehen, da sage ich auf jeden Fall, weil wenn ihr in den letzten 12 Monaten euch nicht einmal geirrt habt, stimmt was mit euch nicht. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich hab ein Déjà-vu. Denkt nach. Also in den letzten 12 Monaten wart ihr kein einziges Mal in keiner Sache richtig falsch und daneben musstet euch korrigieren. Etwas stimmt mit euch nicht. Kann ich jetzt metamäßig einfach nochmal neu anfangen? 18 Uhr, willkommen bei den Weltraumaffen. Geht in den Wald. Das soll ich später. Tschüss. Oh nein. Lass dich nicht gendern. Marxistische Kultur. Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.